Sommer-Special des High Alarm Podcasts und wie immer mit Benny, dem Würfel der High Podcast Szene. Und heute dabei Fred, der Holzpimmel der deutschen High Podcast Szene. Und wir haben natürlich noch Claudio dabei, die sexy Holzattrappe eures High Films. Und natürlich Jörn, die kehren sie zum Start zurückkarte. Moin! Schwimmen Sie nicht über los. Ziehen Sie keine vier Schwimmer ein. Moin zusammen. Hallo. Hallöle. Und Prösterchen. Ja. Cheers. Hörerinnen und Hörer werden jetzt denken, hä? Was ist hier passiert? Los? Wir sitzen im Kack- und Sachstudio. Wir haben uns hier reingezeckt, weil wir nämlich nach den Aufnahmen mit Claudio festgestellt haben, es gibt ja auch noch ein Brettspiel der Weiße Hai. Mhm. Und weil wir bei Benny aufgenommen haben, der keinen Tisch hat und wir vier Spieler brauchen, haben wir gesagt, lass doch mal Fred fragen, ob er Zeit hat. Tada! Wir werden häufig von irgendwelchen Hamburger Podcasts angefragt, so, ihr habt doch einen Tisch. Wir haben doch gehört, ihr habt einen halbwegs großen Tisch. So, also ja. Wenn einer Möbel hat, dann ist er bei uns schon mal, ja, hat er gute Karten. Und jetzt machen wir hier einen schönen Spielabend. Das ist praktisch so eine Bonusfolge jetzt für die High Alarm Podcast-Hörer. Das ist der Plan, genau. Wir machen eine, ja, außer der Reihe eine Folge. Ey, das ist ja heute hier Podcast-Experiment, ja, weil das, Claude, das war ja deine Idee. Ja. Wir nehmen einfach jetzt auf, wie wir ein Spiel spielen, richtig, und das auch erstmal lernen müssen, wir wie haben, das geht. Keiner von uns hat dieses Spiel schon mal gespielt. Wir kennen die Regeln nicht. Und ich dachte einfach, wir haben so tolle Podcaster hier und mich am Tisch. Und es kann einfach nur Spaß machen. Und das ist quasi ein Podcast-Experiment. Mhm. Aber kommen wir mal zum Kern des Pudelhais. Ich bin sehr froh, Jan, da du ja den Weißen Hai nicht gesehen hast, den Film, finde ich sehr gut, dass du mit dem Brettspiel anfängst. Ich will nur so ein bisschen Appetit bei euch wecken. Und dann lies doch mal den Klappentext vor. Genau. Erster Akt, Amity. Der Weiße Hai streift durch das Meer rund um die Insel, greift Schwimmer an und versucht nicht entdeckt zu werden. Die übrigen Spieler versuchen unterdessen, den Weißen Hai aufzuspüren und die Touristen zu retten. Und dann besteht das Spiel auch aus einem zweiten Akt, die Orca. Der Kampf spitzt sich an Bord der langsam sinkenden Orca zu. Brody, Hopper und Quint sind gut ausgerüstet, wissen aber nicht, wo der Weiße Hai das nächste Mal zuschlagen wird. Also es ist ein Spielbrett, das wie ein Puzzle zusammengesetzt ist aus zwei Teilen. Beide ein bisschen kleiner jeweils als eine DIN A4-Seite. Und darauf ist die Insel Amity abgebildet, auf der was passiert? Ich habe keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen. Ja, da werden die Leute halt von dem Hai geknuspert. Da erscheint ein weißer Hai. Und der Strand wird nicht geschlossen, weil ist ja Quatsch. Weil der Bürgermeister ist dagegen, weil wir haben natürlich auch noch den 4. Juli, Leute. Na klar. Und das ist natürlich der Tag, an dem die Leute baden gehen wollen. Independence Day. Ja. Richtig, Fred. Das ist genau das, worum es hier geht. Independence Day. Nicht ganz. Herzlichen Glückwunsch. War Independence Day nicht der 4. Juli? Doch, ja, war doch, natürlich, ja, aber hier geht es um Haie und nicht um Aliens. Ja, ja, Entschuldigung. Ich versuch's ja. Ein Versuch war es wert, sie mit reinzubringen. Genau, Fred versucht natürlich immer Aliens irgendwie mit reinzubringen. Na klar. So, also wir haben erstmal das Spielbrett hingelegt und wir gucken uns jetzt gemeinsam. Wir haben alle noch keine Ahnung davon. Wir, genau, sehen das alle zum ersten Mal. Also wir bauen den ganzen Bums erstmal auf. Hier steht, also legen Sie das Spielbrett mit dem ersten Akt nach oben, bla bla bla. Und die Ereigniskarten bitte gut durchmischen. Welche sind das? Und das als verdeckten Stapel dranlegen. Okay. Und dann die 16 Schwimmer als Vorrat neben den Spielplan legen. Dann müssen wir uns entscheiden, wer das den Hai spielt. Die Schwimmer sind so kleine Holz- oder so kleine Pappkarten, wo Leute auf unterschiedlichsen Schwimmutensilien drauf sind. Das ist okay. Was wir auch wissen, das sagst du bestimmt noch gleich, drei von uns spielen quasi die drei Hauptfiguren. Einer von uns ist der Weiße Hai. Es gibt Ereigniskarten, es gibt Hai-Spezialfähigkeiten, das heißt auch der Hai kann anscheinend irgendwelche Fähigkeiten. Das nennt man, das ist ja super in heutzutage, in Video wie auch Brettspielen, asymmetrisches Gameplay heißt das, glaube ich. Ja, hab ich schon gehört. Also eine Gruppe der Spieler spielt gegen eine kleinere Gruppe der Spieler. Im Prinzip wie bei Scotland Yard. Und wie machen wir jetzt aus, wer von uns der Hai ist? Das, keine Ahnung. Weiß ich auch. Penisgröße, wie immer. Ich will nicht dauernd der Hai sein. Ja. Das Spiel hat aber jetzt keiner von euch vorher gespielt, ne? Nein. Okay. Gut, ich mische erstmal, guck mal, misch du die Hai-Spezialitäten. Wir wissen alle gleich. Misch du mal die Besatzungsausrüstung. Hier, guck mal. Benny, misch du mal die Auftauchkarten, was auch immer das für Karten sind. Dann wissen wir, jeder von uns hat einen Stapel gemischt und niemanden können Vorwürfe gemacht werden. Brillant. Gut, das war hier mit schon drei Moderatoren. Und wir können ja auslosen. Die auch erstmal alle losmoderieren. Ja, ist echt so. Wir können ja gleich auslosen, wer den Hai spielt. Ja, oder vielleicht hat jemand von vornherein Bock. Ich glaube, das kann man sich irgendwie erwürfeln. Von, Bob, genau. Von Bock her daran scheitert es. Sag mir bitte nochmal, wo die... die kommen einfach neben das Spielbrett als SchwimmerInnen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dann entscheidet euch, wer den Hai spielt. Die restlichen Spieler teilen sich die Rollen der Besatzung untereinander auf. Alle Rollen gelten auch für den zweiten Akt des Spiels, der sich auf der Rückseite des Spielbretts befindet. Ich habe noch eine Frage. Ich hab, hier sind nämlich noch so Rettungsbojen. Das sind die Fässer, die braucht derjenige, der den Quint spielt. Also ah, die müssen erstmal also, wir teilen also nicht nur die Rolle des Hais unter uns auf, sondern auch die alle. Der drei, weil alle drei Figuren wahrscheinlich irgendwas haben. Jeder kann ja auch was Wollen Besonderes. Wollen wir den Zufall entscheiden? Guck mal, du hast ja die Ausrüstung von Hooper, von Quint und von Brody. Wollen wir einfach den Zufall entscheiden lassen und jeder zieht eine Karte? Ja. Ja, finde ich gut. Ja. So, Jörn, dann mach doch mal bitte die Äuglein zu und ich führe deine Hand zu einem der vier Karten und du suchst dir eine aus. Gut. Hat das jemand gefilmt? Jörn, warte, wir ziehen erstmal alle und dann kann jeder sagen, was oder wer er ist, ja? Die ist ganz fest. Gut, Fred, willst du links oder rechts? Also mein links oder mein rechts? Dein links. Bitteschön. Okay, Jörn, wer bist du? Ich bin Quint. Alles klar, Fred? Ich bin Brody. Ich bin der Hai. Sehr gut. Und ich bin Bruce. Ich bin Hopper. Sehr gut. So, dann kommen die erstmal wieder zurück, diese Ausrüstungskarten brauchen wir später. Benny Shark. Ich muss gerade, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen, ich muss kurz googeln, wer Brody war in dem Film. Das war der Sheriff. Ach nein. Der Held des Films quasi. Der Hauptdarsteller sozusagen. Der Mann im Vertigo-Shot. Genau. So, das und das. Jeder erhält eine entsprechende Charaktertafel, legt sie mit der ersten Aktseite nach oben auf das Spielbrett. Das ist deine? C'est moi. Warum steht da Hooper? Der heißt doch eigentlich Hopper. Nee, der heißt Hooper. Heißt der Hooper? Ja. Ups, ich habe Hopper Warum gesagt. Warum weißt du das? Das hast du noch nie gesehen. Ich habe gegoogelt. Achso, okay, verstehe. Ach, wird's Hooper ausgesprochen? Ich habe keine Ereigniskarte, oder? Verzeih, natürlich doch. Warte mal, der Hai, erster Akt, bitteschön. Yes. So, und dann bleibst du mit Brody. Helft mir mal mit den Figuren, wer war Hooper? Hooper weiß ich auch nicht. Genau. Hooper ist der alte Seebär, der beauftragt wird, dann letztendlich, nachdem es so viele Opfer gibt. Warte mal. Nein, das ist Quint, entschuldige. Also, jetzt bin ich am Start. Also, der Hai ist der, der die Leute frisst. Das weiß ich. Ja. Wer hat den Film eigentlich nicht gesehen? Hooper ist der Meeresbiologe, gespielt von Richard Dreyfuss, das ist er. Genau, der als Berater quasi dazugezogen wird, um Brody, den du spielst, den Sheriff von Amityville, zu unterstützen. Genau, dann gibt es halt noch Quint. Das bist du? Auch so ist der alte Seebär, der beauftragt wird, dann mit den beiden zusammen auf dessen Boot den Hai einzufangen. Okay. Der Hai-Spezialist, der schon alle möglichen großen... Passt Tiere. Eigentlich ganz der gut. Der spielt ne? die Quint. Ist ja. Ah, dankeschön. So, Quint, nimm dir zwei Fässer und lege sie neben deine Charaktertafel, um anzuzeigen, dass sie sich an Bord der Orca befinden. Die restlichen Fässer werden in den Shop in die Mitte des Spielplans gelegt. Oh ja. Da ist der Shop. So, die Spielfigur ist grün. Wo ist der Shop? Der Fass-Shop. Genau. Hier sind deine Fässer. Vielen Quint. Dank. Quint, krieg ich die. Und dann kriege ich hier noch diese grüne Figur aus der Tüte, wenn ich die jemals aufkriege. Das wird Figur. Ich hier irgendwie 5 Daumen an jeder meiner beiden linken Hände. Damit kriege ich es irgendwie zurecht. So, zack. Grün ist meine Charakterkarte. Mhm. Figur, die kommt aufs Dock. Also die Orca kommt aufs Dock. Das ist die Ostseite der Insel. So, und meine Spielfigur auch. Sehr gut. Praktisch. Da wohnt er halt. Witzig, so. Das ist so ein kleines Holz, so ein winziges Holzboot, wo man hinten eine Spielfigur draufstellen Fantastisch. Kann. Fantastisch. Ja. Guter Punkt. Ein bisschen beschreiben, was man sieht, ist gar nicht so doof. Ja, Audioformat. Zum Glück haben wir wenigstens einen Moderator. Da. So. Dann sind wir bei Brody. Der bekommt das Plättchen Strand geschlossen und das Fernglas. Ja, hier ist jenes. Einmal das Fernglas. Spielfigur. Und Strand geschlossen ist hier. Habe ich auch. So. Geil, ich kann den Strand schließen. Das ist meine super. Also, Fred hat jetzt so zwei kleine Pappkärtchen bekommen. Und seine schwarze Spielfigur steht auf der Polizeistation. Mhm. Dann sind wir bei Hooper. Mhm. Du nimmst den Fischfinder. Das ist dieses kleine Kärtchen Jawohl. Hier. Und deine blaue Spielfigur auf das weiße Boot. Und dann platzierst du das auf das ist so ein kleines Holzboot, bisschen kleiner als meine Orca. Und die kommt auch ins Dock. Also zu dir quasi. Genau. Weil hier ist auch nochmal ein Dock, deswegen frage ich. Achso, hier steht auch nur Dock. Das Dock auf der Westseite der Insel. Ah, dann haben wir getauscht. Warte. Nie ohne Seife waschen. Ja, stimmt. Das ist doch richtig. So, sehr gut. Ich bin alles besten. Okay, alles klar. So, jetzt kommt der Hai. Das wird kompliziert. Stecke deinen Clip auf der rechten Seite bei der Schwimmerleiste deiner Charaktertafel auf das Feld 0. Okay, ich habe so eine Spielkarte, da sind Zahlen drauf, aber das Feld 0 sehe ich gerade. Doch, da. Wie soll das denn gehen? Der passt gar nicht drauf. Also die Spielfigur ist deutlich größer als diese. Warte mal, hier ist ein Clip. Irgendwas? Genau, du sollst den Clip benutzen. Guck mal, du sollst nicht die Figur, das ist eine dieser Kärtchen, dieser viereckigen Hai-Kärtchen. Du hast mir das Ding gegeben. Nee, du hast ihn dir genommen. Ich nein, mal du angeguckt. Hast ihn mir gegeben. Du hast eine Spielfigur und diesen Clip, mit dem du deinen Bodycount trackst. Ah ja, okay. Und den klippe ich jetzt bei 0. Genau, dann nimmst du dir die 4 Zusatzfähigkeitsplättchen, den Hai-Tracker und deine Spielfigur. Das ist die Spielfigur. Das wird dann deine Spielfigur aber sein. Aber den Hai-Tracker habe ich bisher nicht gesehen. Das ist so ein kleiner Holzhai. Das ist der Hai-Tracker. Guck mal, das ist auch so eine etwas größere Karte. Etwas größer. Auf der einen Seite steht Hai-Tracker und auf der anderen Seite ist eine Landkarte, richtig? Genau, und ich habe jetzt meine 4 Kärtchen, wo einfach nur der Hai drauf ist. Vor der ersten Partie werden die Zusatzfähigkeiten allen Spielern gezeigt, damit jeder weiß, welche Möglichkeiten dem Hai zur Verfügung stehen. Während der Partie hält der Hai die Zusatzfähigkeiten vor der Besatzung geheim. Also was kannst du denn? Also ich habe ein Ausweichmanöver. Du löst in dieser Runde keine Bewegungsmelder aus. Zweitens Fressrausch. Du darfst in einer Aktion alle Schwimmer an einem Strand fressen. Geil. Das gibt's bei Maneater auch, den Fressrausch. Turbo. Du kannst dich in dieser Runde in deiner Bewegungsaktion um bis zu 3 Felder weit bewegen. Und das vierte heißt außer Sicht. Du bist für Hoopers Fischfinder und Brodys Fernglas unsichtbar. Mhm. So, jetzt geht's los. Und diese Aktionkarten drehe ich jetzt wieder um und die sind geheim. Sehr gut. Jetzt nimmst du also den Block mit den Bewegungsplänen und die dafür vorgesehene Abdecktafel und einen Stift und suchst dir ein Startfeld aus, das du uns aber nicht sagst. Okay, Stift. Das landet alles bei mir hier. Was ist denn die Abdeckt? Was war das, hast du gesagt? Ich brauche den Block, einen Stift. Den Block und eine Abdecktafel. Die müsste wahrscheinlich noch in der Spielpackung sein. Nee, okay. Ich habe alles raus. Eine Abdecktafel. Wie sieht denn eine Abdecktafel aus? Dass wir halt nicht sehen können, was du machst. Das ist ja im Prinzip Scotland Yard. Ach ja, stimmt. Ich bin ja der Böse hier. Sonst hole ich einen Block und einen Stift hier aus dem Studio. Nein, einen Block habe ich ja. Ein Stift würde fehlen. Stift? Ja, warte, ich besorg kurz einen Stift. Und Stift. Oder ist da die Abdeckkarte? Ja. Steht hier nicht. Auf eBay gekauft. Ach so, cool. Ja, die scheint nicht dabei zu sein. Und abgebildet ist ja auch nicht, wie sie aussehen sollte, oder? Nee. Ja. Aber das könnte doch auch einfach. Das gibt eine schlechte Bewertung erstmal. Das gibt natürlich erstmal eine schlechte Bewertung für eBay. Gut, es gibt natürlich auch andere Kaufportale. Darf man, ich weiß nicht, darf man eBay in einem Podcast erwähnen? Ich weiß keine ich Ahnung. Doch nicht. Ihr seid doch die Podcaster hier. Man darf immer alles erwähnen, jede Markennennung ist erlaubt, solange du nicht übermäßig werblich davon sprichst oder eine Gegenleistung bekommst. Das heißt, nur weil du eine Marke wie zum Beispiel Holsten nennst, musst du nicht sagen, oh, das war eine Markennennung oder das war Werbung. Wenn du jetzt aber beispielsweise 27 Kisten Holsten bekommst und dazu im Gegenzug verpflichtet bist, jeden Podcast einmal zu erwähnen, hey, wir haben hier 27 Kisten leckeres Holsten. Prost. Dann musst du sagen, das war Werbung. Mhm. Alles klar. Okay. So funktioniert. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe keine Abdeckung. Dann bau dir eine. Ja, gib mal hier. So, wir nehmen einfach den Deckel von der Spielpackung. Mir sind hier so viele Sachen bei mir. Ich möchte nicht der Hai sein. Zu spät, jetzt bist du es. Hier steht auch noch so ein riesiger Mikroständer. Wofür ist der denn? Okay, also ihr dürft wahrscheinlich nicht sehen. Was soll ich verdecken? Du musst abdecken, wie du dich bewegst. Das dein ich, Gesicht, ich, Benni. Also. Ja, genau. Das mache ich, glaube ich, mit diesem Block, denn auf diesem Block sind so Zeilen mit einer Spalte Position, gefressene Schwimmer und Zusatzfähigkeiten, wo ich wahrscheinlich meine Position nach und nach einteile. Du suchst dir also jetzt ein Startfeld aus. Es gibt davon 12 mit Wasser, die jeweils mit einer Zahl oder einem Buchstaben gekennzeichnet sind auf dem Spielfeld. Du entscheidest dich für eins dieser Felder und trägst die entsprechenden Buchstaben oder die Zahl in der Spalte Position neben dem Wort Start ein und teilst diese Position nicht den anderen Besatzungsmitgliedern mit. Also er entscheidet sich jetzt, wo er sein Hai-Leben startet. Haben wir vielleicht noch die Rückseite von dieser Kiste? Zusätzlich noch, dass wir mehr abdecken können? Ja, vor allem sehe ich, wenn das so steht, das Spielfeld nicht. Das Ach so. Das ist natürlich saudumm. Eigentlich ist dieses Ding hier besser, glaube ich. Dies Ding? Das ist so ein, Innenfutter das der Packung. Das Inlay des Spiels, weil ich das so ein bisschen um die Ecke bauen kann. Ey, Benni ist echt die einzige Person, die ich kenne, die wirklich das Wort dies organisch und natürlich in seinem Sprachgebrauch benutzt. Ich kenne niemanden, der das benutzt. Geil. Dieses wäre es eigentlich, ne? Dieses. Ja, keine Ahnung. Geht das so, Benni? Bisher ja, nur mit dem einzigen Problem, dass du gesehen hast, was ich hier mache. Ich werde einfach nicht gucken, ich verspreche es. Das ist natürlich einfach. Ich weiß noch nicht genau, ob jetzt die anderen Aktionen, also hier zum Beispiel dieses hier, ob ihr das sehen dürft oder nicht, das weiß ich nicht. Versteck erstmal alles. Genau, sicherheitshalber erstmal alles verstecken. So, geil. Das Ziel des Spiels ist, für den Hai möglichst viele Schwimmer zu fressen, ohne von der Besatzung entdeckt zu werden. Mhm. Und das Ziel der Besatzung ist, wir versuchen, den Hai aufzuspüren und zwei Fässer an ihm zu befestigen. Außerdem versuchen wir, die Schwimmer davor zu bewahren, gefressen zu werden. Mhm. Der erste Akt wird in Runden gespielt. Diese bestehen jeweils aus den folgenden drei Phasen und werden in der angegebenen Reihenfolge gespielt. Erstens Ereignis, zweitens Hai, drittens Besatzung. In der Ereignisphase wird man die oberste Karte von Amity-Ereignisstapel aufdecken und die geforderte Anzahl von Schwimmern aus dem Vorrat auf das Wasser der Strandfelder legen, deren Buchstabe neben dem Schwimmersymbol angegeben ist. Sollen wir das mal machen? Probieren wir es mal aus. Okay, wir holen die erste Ereigniskarte. Genau. Und da steht Hai-Alarm drauf. Natürlich. Nein. Was für ein Zufall. Nein. Das war geplant, Leute. Bis zu diesem Moment, der ganze Tag von mir. Also. Da ist ein S und dann zwei Ws drauf markiert. Es gibt hier einen Sektor S auf der Karte. Das ist der Südstrand. Mhm. Genau. Wenn die Schwimmerleiste auf der Charaktertafel des Hais bei drei oder weniger steht, kommen zusätzliche Schwimmer auf NSO. Okay, das heißt jetzt, versteht das richtig? Ein Schwimmer kommt auf S. Und zwei auf W oder was? Das sind diese Karten hier, ne? Genau. Ja, genau. Das sind so kleine Kärtchen, wo Schwimmer drauf sind und zwar in ganz unterschiedlichen Situationen. Einer schwimmt einfach so rum, dann ist da so ein Fettsack, der einfach treibt, dann ist da eine im Bikini, dann ist da jemand auf einer Luftmatratze, jemand in einem kleinen Schlauchboot und so weiter und so weiter. So wichtig ist, es gibt diese eine Karte mit diesem Plus 2 oben drauf. Ja, das ist, steht hier Michael, der Sohn von Brody. Mhm. Der ist ein besonderer Schwimmer, der nur aufs Feld kommt, wenn eine Ereigniskarte dazu auffordert. Okay. Hat wahrscheinlich mit dem Film zu tun. Kann sein. Heißt, du hast auf deiner Ereigniskarte steht jetzt SWW. Heißt, ich vermute, es kommen zwei Schwimmer auf W und einer auf S? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Steht dazu was? So, mal gucken. Also, Ort für neue Schwimmer. Lies doch den Text nochmal vor, den du eben den... So, also, deck die oberste Karte vom Amity-Ereignisstapel auf. Haben wir gemacht. Ja. Leg die geforderte Anzahl an Schwimmern aus dem Vorrat auf das Wasser der Strandfelder, deren Buchstabe neben dem Schwimmersymbol angegeben ist. Es gibt ja kein WW, deswegen bei zwei W schätze ich, dass da zwei Schwimmer hin. Ja, du könntest recht haben. Gut, dann lege ich da mal auf den Weststrand den treibenden Fettsack. Ach nee, guck mal, hier ist eine Beispielkarte. Und, ja. Hier steht also, genau, einmal N, zweimal S, zweimal O steht auf der Beispielkarte und da steht dann eben genau das, was ihr gesagt habt. Mhm. Ja. Genau. Anzahl der Spieler. Dann wir haben auf einen auf S am Südstrand zwei und auf zwei Schwimmer haben wir am genau, Weststrand. Genau, den treibenden Fettsack und eine junge Person schätze ich in einem bunten Shirt mit einem Wasserball. Und wichtig für dich als Hai, wenn die Schwimmerleiste auf deiner Charaktertafel bei drei oder weniger steht, kommen zusätzlich Schwimmer auf N, S und O. Ah, also jetzt N, S und O, weil ich habe auf meiner Charaktertafel ja logischerweise null, was weniger als drei ist. Gut, genau. Dann also bitte jeweils noch mehr Schwimmer. Noch einen auf N, einen auf S nochmal zusätzlich und einen auf O am Oststrand. Alles klar. Mhm. Ich werde jetzt nicht bei jeder einzelnen Schwimmerkarte mir eine Background-Story ausdenken. Ne, musst du auch nicht. Aber die Background-Story zu der Tussi hier im Boot würde ich gerne erfahren. Ja, das ist eine stark beleibte, vermutlich ältere Frau in einem Schlauchboot. Die wurde von ihrem Gatten Helmut enttäuscht, weil er sich besoffen hat am Strand und ist jetzt alleine raus. Ich hab gerade den Sinn dieser High-Checker-Karte verstanden, weil wahrscheinlich haben öfter mal Leute das Problem, dass sie das Spielfeld nicht sehen können. Das Spielfeld ist hier auf der Rückseite nochmal drauf für mich, Schlau. Damit ich weiß, wo ich mich hinstelle. Sehr gut. Ah, sehr schön. Geil. So, Phase 2. Achso. Die Karte ist jetzt aus dem Spiel. Karte ist jetzt fertig und aus. Was steht denn da drunter noch eigentlich für ein Text? Da drunter ist ein Zitat aus dem Film. Das hier ist kein Bootsunfall. Das war keine Schiffsschraube. Schon gar nicht ein Korallenangriff. Und es war auch nicht Jack the Ripper. Es war ein Hai. Geil. Korallenangriff steht das da? Jack the Ripper? Geil. Ja. Sehr schön. Korallenriff, Entschuldigung. Dankeschön. Was hast du gerade vorgelesen? Korallenangriff. Ja, Mann. Korallenalarm. Den Podcast gründe ich. Der Korallenalarm-Podcast. Mega. Es geht um Aquaristik, nur ohne Fische. Ja, das ist dann ZDF der Schwarm, ne? Ich gründe einen Podcast mit 300 Folgen, wo wir nur über ZDF der Schwarm lästern. Dann habt ihr es gesehen? Nee. Ich habe die Finger davon gelassen. Kinder. Bevor ich es gucken konnte, habe ich so viel Schlechtes darüber gehört, dass ich es gleich sein habe. Ich habe das Buch zu sehr geliebt, deswegen habe ich auch die Finger. Auch so ein Fall, richtig. So, wir sind in Phase 2. Der Hai ist dran. Mhm. Ja. In dieser Phase darf der Hai bis zu 3 Aktionen und eine Zusatzfähigkeit ausführen. Er darf dieselbe Aktion mehrfach wählen und seine Aktionen in einer beliebigen Reihenfolge ausführen. Dem Hai stehen folgende Aktionen zur Verfügung. Bewegung. Du kannst dich durch das Wasser ein Feld zu deinem angrenzenden Feld bewegen. Diagonal benachbarte Felder gelten nicht als angrenzend. Außerdem darfst du dich nicht über Land bewegen. Nächste Aktion, die du machen könntest, Schwimmer fressen. Du kannst einen Schwimmer fressen, der sich auf deinem Feld befindet. Du teilst der Besatzung nicht mit, welche Aktionen du ausführst. Du hältst deine Aktion geheim und planst sie, ohne den anderen zu zeigen. Mhm. So, nachdem du den gesamten Zug überlegt hast, was du machen willst, notierst du das auf deinem Bewegungsplan und dann verkündest du, dass du deinen Zug abgeschlossen hast und gibst der Besatzung folgende Informationen. Wie viele Schwimmer du an welchem Strand gefressen hast, die werden dann entfernt. Mhm. Und dann verschiebst du den Clip auf deiner Charaktertafel um ein Feld pro gefressenem Schwimmer nach oben. Sobald du 9 erreichst, endet der erste Akt sofort. Bewegungsmelder, du informierst die Besatzung, ob oder welche Bewegungsmelder du ausgelöst hast. Mhm. Da gibt es auch noch einen eigenen Abschnitt zu in der Anleitung. Und du teilst uns mit, welche Zusatzfähigkeit du benutzt hast. Weil ich die eigentlich nur einmal nutzen darf. Richtig. Aber er muss sie auch nicht benutzen. Er muss sie nicht. Oh, ist das fies. Und er kann sich entscheiden, in welcher Reihenfolge er seine Aktionen macht. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, dass Ilse auf Feld S weggeknuspert heißt wurde. Heißt es nicht, dass er im Feld S ist? Er könnte noch da sein, ja. Er könnte aber auch in einem angrenzenden Feld jetzt schon sein. Richtig. Diesbezüglich würde ich gerne einmal in die Runde fragen, ob ein Feld 2 und N, was schräg gegenüber ist, ob das angrenzt. Diagonal du darfst ist ja nicht diagonal. Angrenzend. Das habe ich nicht gehört. Okay. Okay. Genau, nee, du darfst wirklich nur angrenzend und du darfst auch nicht über Land, weil du genau. bist ja nicht der Landshark. Also sehr gut, haben wir heute gesehen. Heißt, ich könnte von 1 zum Beispiel nur auf N, 5 und 3, aber nicht auf W. Korrekt, genau. Richtig. Genau. Und auch nicht auf 6. Auf meiner Statuskarte hier steht ja dieser Schieber mit den Schwimmern, die ich gefressen habe. Und da gibt es noch eine weitere Spalte, die heißt Spezialfähigkeiten und benutzte Ausrüstung. Das kommt aber wahrscheinlich noch später, ne? Schätze ich mal. Und ich glaube, dass ihr das auch sehen dürft. Ne, du musst uns nur das sagen. Ist auch egal. Ja. Im Lauf der Partie können Fässer im Wasser schwimmen. An jedem Fass ist ein Bewegungsmelder befestigt. Befindest du dich auf einem Feld mit einem schwimmenden Fass, dann löst du diesen Bewegungsmelder aus und am Ende musst du dann der Besatzung mitteilen, ob oder welche du ausgelöst hast. Du musst allerdings nicht sagen, wann in deinem Zug. Denn du kannst ja deinen Zug in beliebiger Reihenfolge machen. Du kannst dich erst bewegen, dann jemanden fressen oder erst jemanden fressen, dich dann bewegen. Weil die Fässer sind die Melder. Die Fässer sind dann die Melder, genau. Die sind jetzt noch nicht im Wasser. Die werden noch. Also, nur damit ich das richtig verstehe. Also der weiße Hai darf immer 3 Aktionen machen. Genau. Fressen, sich bewegen und was war die dritte? Eine Spezialaktion. Und eine Spezialaktion. Alles richtig. Ja. Genau, richtig. Er kann auch nur 3-mal fressen. Er kann auch nur 3-mal fressen. Kurze Zwischenfrage. Diese Fässer mit den Bewegungsmeldern, die gab es im Film aber nicht, oder? Doch. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Die haben dem weißen Hai Fässer, also Harpunen, auf Harpunen geschossen, ja. Mit dem Hai, an denen am oberen Ende Fässer angebunden worden sind, damit man immer weiß, wo der Hai ist. Also da waren keine, ich weiß nicht, ob da jetzt Elektrik- oder Bewegungsmelder dran waren, aber sobald die Fässer aus dem Wasser waren, wusste man, da ist der Hai drunter. Okay. Genau. So, also du kannst jetzt schon mal eine Aktion überlegen und das dann schon mal durchführen. Dann kommen wir in Phase 3, nämlich wir dürfen ja auch noch Sachen machen. Mhm. Ach so, es ist echt schwierig. Also, die erste Phase war Ereignis, zweite Hai und dritte sind dann wir, ne? Genau. Alles klar. Ich bin schon besoffen nach einem halben Fall. Sehr gut, sehr gut. Ich würde auch, um dem Benny kurz ein paar Sekunden Bedenkzeit zu ermogeln, kurz eine Schüssel holen, in die wir Chips reingießen können. Unbedingt schlau. Um die zu verspeisen dann. Los. Mhm. Als hättest du das schon öfter gemacht. Übrigens, die ganzen Schwimmer können nur an N, S und O und W liegen. Also die werden nur auf den Stränden sein. Die werden nicht in 1, 2, 3, 4 sein. Genau. Weil das ist quasi offener Ozean. Das ist offener Ozean, genau. Die 1, 2, 3, 4 sind wahrscheinlich für mich, um mich schneller fortzubewegen. Genau, wahrscheinlich, ja. Naja, ist ja auch schlau. Gut. Das heißt, du musst jetzt über... Dein Ziel ist es, möglichst schnell bei 9 zu landen, weil dann hast du Phase 1 gewonnen, richtig? Richtig. Okay. Genau. Also ich kann bis zu 3 Aktionen machen. Mhm. Und wo er startet, wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, wo er startet. Genau. Verzeihung. So, und du musst uns nur sagen, wo du bist, wenn du einen Bewegungsmelder ausgelöst hast. So, nachdem es jetzt im Augenblick noch keine Bewegungsmelder gibt, läuft es für dich gut. Genau, ich muss euch mitteilen, wie viele Leute ich wo weggesnackt habe. Mhm. Und das war's. Ja. Okay. Also dann, und ob du eine Zusatzfähigkeit gespielt hast, musst du uns auch sagen. Ach genau, ja, die muss ich mir nochmal überlegen, wie die eigentlich sind. Ich habe in dieser Runde keine Zusatzfähigkeit gespielt. Mhm. Hab den Schwimmer am Nordstrand zum Frühstück verspeist. Weg. Und bin mit meinem Zug fertig. Jetzt habe ich den Schieber von gefressenen Schwimmern auf 1. Genau. Also die Dame im Bikini auf dem Schwimmdonut, die ist Geschichte. Genau. Schade. So, dann kommen wir zur Besatzung. Jedes Besatzungsmitglied darf bis zu 4 Aktionen ausführen. Die Besatzung kann ihre Züge in einer beliebigen Reihenfolge ausführen. Doch wenn ein Besatzungsmitglied seinen Zug begonnen hat, muss es ihn auch zu Ende führen, bevor das nächste Besatzungsmitglied seinen Zug beginnt. Mhm. So, man hat für jeden unterschiedliche Aktionen. Ich fange mal an mit Quint, das bin ich, weil das nämlich hier oben steht. Ich kann mich entweder ein Feld auf dem Wasser zu einem angrenzenden Feld bewegen, nicht diagonal und nicht über Land. Dann darf ich einen Schwimmer retten, von einem Feld, in dem meine Spielfigur steht, zurück in den Vorrat legen. Aha. So, also ich darf die aus dem Wasser nehmen und neben das Spielbrett verteilen. Mhm. Ich kann Fässer einsammeln, entweder vom Dock aus dem Wasser oder von Hoopers Boot. Für jeden Ort musst du eine Aktion erneut ausführen. Ich kann auch ein Fass auswerfen. Und zwar entweder auf mein eigenes oder auf ein angrenzendes Feld, nicht diagonal. Befindet sich der Hai auf diesem Feld, ist er getroffen und das Fass haftet an ihm. Das wird auf die Charaktertafel des Hais gelegt und sobald das zweite Fass am Hai haftet, endet der erste Akt sofort. Ah, das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Perfekt. Dann haben wir den Hai quasi. Sorry, kannst du das nochmal wiederholen? Wann endet der erste Akt positiv für uns? Für uns endet der erste Akt positiv, wenn zwei Fässer auf der Charakterkarte vom Hai liegen. Ah, ja, ja. Und ja, für ja. Benny, den Hai, endet es positiv, wenn er 9 Schwimmer alles gefressen hat. Er muss die Leute killen, wir müssen ihn markieren. Genau. Ich lege so ist der Plan. Öffentlich. Sehr gut. Dann kann ich jetzt einfach sagen, ich bewege mich um 2 Felder. Fährt auf seinem kleinen Boot in der Gegend rum. Weißt du, was kurz davor schlagt? Ja? Schiebt doch das ganze Feld ein bisschen mehr zu Jörn. Weil ich muss da gar nicht ran, aber ja, ich könnte es dann besser sehen. Das stimmt. Das gut, dann ich habe keine Aktion auf dem Feld durchzustimmen, glaube ich. Richtig. Ich sage ja nur, was ich mache. Schlau. Ja, das ist super. Super. So. Viel besser. Also ich habe jetzt also 2 Aktionen Bewegung gemacht und ich rette 2 Schwimmer aus dem Wasser. Mhm. Und die kommen dann wieder zu den anderen. Und damit ist mein Zug beendet und Brody ist dran. Brody bewegt sich über die Insel Amity, der um Polizist. Die Schwimmer zu retten, um Fässer an die Docks zu liefern, bei der Suche nach dem Hai zu helfen und Strände zu schließen. Du kannst dich bewegen, wieder nur zu benachbarten Feldern, nicht diagonal. Und auf dem Land? Und nur auf dem Land. Also Jörn und Claude fahren Tucker noch so Booten rum und ich bin der Typ auf dem Land. Genau. Du kannst dann Schwimmer von einem Feld retten, auf dem deine Figur steht. Also wenn du jetzt an einem Strand stehst, zum Beispiel hier unten am Weststrand, da sind 2 Schwimmer im Wasser und wenn du da raufkommst, dann kannst du sagen, Leute, kommt aus dem Wasser raus, jeweils für einen Schwimmer eine Aktion. Mhm. Und du kannst, wenn du zum Shop gehst, hier ein Fass einsammeln oder das Fass abliefern, wenn du an einem der beiden Docks bist. Ich muss die Fässer aus dem Laden holen und zu euch zum Dock bringen, damit ihr die überhaupt erst auf dem Wasser benutzen könnt. Okay. So, und ich habe von Anfang an schon mal gleich 2 Fässer an Bord. Ich kann jederzeit, muss mich aber für jedes neue Fass, das ich dann brauche, an eins der Docks bewegen und bin dann auf deine Hilfe angewiesen, dass du mir da entsprechend was bringst. Oder du kannst einmal pro Runde, wenn du am Strand bist, dein Fernglas verwenden. Dann darfst du das Fernglas auf dein Feld legen und der Hai muss jetzt sagen, ob er sich im Wasser an diesem Strand befindet. Falls ja, wird der Hai auch physisch mit dieser Holzfigur dorthin gestellt. Cool. Hab ich schon gefragt, wofür ich diese Figürchen brauche. Und du kannst einmal pro Runde auch einen Strand schließen. Und zwar dann, wenn du dich im Bürgermeisteramt oder der Polizeistation befindest. Da steht jetzt in der Polizeistation deine Figur. Das ist deine Startposition. Und wenn du sagst, du möchtest jetzt, was weiß ich, den Strandabschnitt sowieso, Nordstrand beispielsweise, schließen, weil da gerade ein Schwimmer verputzt worden ist, dann wird da ein gesperrt Kärtchen hingelegt. Und du hast genau 1 dafür. Kann ich das jede Runde machen, den Strand schließen? Weil dann kann ich ja alle Strände einfach dicht machen, egal ob da ein Hai war oder nicht. Du hast ja nur 1. Du hast ja nur ein Plättchen. Ist das verbraucht? Und du darfst dann, aber das ist dann nicht für den Rest des Spiels verbraucht, ja, wenn ich das einmal benutze. Da komme ich gerade hin. Okay. Also du kannst den Strand nur dann sperren, wenn dort kein Schwimmer ist. Mhm. Dann wird das Plättchen Strand geschlossen, offen auf den Strand gelegt. Falls aufgrund einer Ereigniskarte ein oder mehrere Schwimmer auf diesem Strand platziert werden müssen, wird das nicht getan. Stattdessen drehen die Spieler das Plättchen Strand geschlossen um, sodass es jetzt besagt, öffnet in Kürze. Und das nächste Mal, wenn eine Ereigniskarte besagt, dass Schwimmer diesen Strand besuchen, geschieht das wiederum nicht. Stattdessen wird das Plättchen Strand geschlossen vom Spielplan entfernt. Okay, weil ich dachte gerade schon, weil dieses Strand schließen wäre sonst ja zu mächtig, wenn ich jede Runde einfach einen Strand klären könnte. Das bleibt dann da liegen. Also ich kann immer nur einen Strand gleichzeitig schließen. Aber geil, wenn du das sozusagen in den Film übersetzt, der sagt, Strand ist zu, Leute, komm, wir wollen aber. Und dann heißt es, ja gut, wir machen bald wieder auf. Und dann kommen sie, aber wir wollen wirklich so, ja, okay. Das ist so. Ja, sehr genau, schön. Richtig. Ja, also du kannst jetzt bis zu 4 Aktionen machen mit deiner Figur. Und ich schlage vor, dass du es auch tatsächlich machst, dass wir mal langsam vorankommen. 4 Aktionen, eine ganze Menge. Wer ich? Ja. Du hast sie auch vor dir nochmal stehen, welche Aktionen. Warum sollte man dann, wenn man bis zu 4 Aktionen machen kann, warum sollte man nicht immer 4 Aktionen machen? Pass auf, ich weiß, also kurz, mal ganz kurz, blau ist Jörn. Nee, das bin ich. Quatsch, du bist, Claudio ist ja. Blau, Hooper. Und Jörn ist Quint, grün. So, da Quint, Jörn, schon 2 Fässer auf dem Boot hat, Claudio aber keins, würde ich jetzt tatsächlich mal als Knecht, der ich bin, als euer Knecht, der ich bin, dir Fässer besorgen. Das fände ich schön, das ja. Das heißt, du gehst auf das nebenliegende Feld in dem Shop. Das ist eine Aktion, Aktion, ne? Das ist eine Aktion, dann nimmst du ein Fass, das ist auch eine Aktion. Ah, dann wechselst du rüber, das noch ist eine Aktion und dann legst du das Fass hier auf die Charakterkarte ja. von Claudio und das ist dann deine 4. Aktion. Genau. Ah, jetzt dann ist es auch das waren 4 Aktionen. Also ich habe jetzt gerade Claude ein Fass gebracht, er hat jetzt ein Fass auf dem Boot und damit ist mein Zug abgeschlossen. Genau, okay. Richtig. So, dann kommen wir zu Hooper. Auch dir stehen mit diesem Schnellboot, das du hast, mehrere Aktionen zur Auswahl. Du kannst innerhalb einer Aktion, weil du ein Schnellboot hast, 2 Felder weit bewegen. Mhm. What? Dabei ziehst du ausschließlich durch Wasser zu jeweils angrenzendem Feld, nicht diagonal und nicht über Land. Mhm. So, du kannst dann einen Schwimmer retten von dem Feld, auf dem deine Figur liegt und wieder in den Vorrat legen. Mhm. Du kannst Fässer einsammeln, dass die am Dock sind. Ja. Wir können natürlich, also Fred, du kannst auch, wenn du dich entscheidest, ein Fass mitzunehmen, kannst du es auch einfach am Dock ablegen. Ach so, es muss ach so kein weil Schiff jetzt da hast du sein. Mir quasi eine Aktion weggenommen. Das geht gar nicht. Ich muss das am Dock ablegen und Claudio muss es dann ach so. Extra noch nehmen. Ja, ja. Ja, genau. Schlau. Ein oder alle Fässer einsammeln ist eine Aktion. Sehe ich auch gerade, genau. Genau, dann also Fässer einsammeln oder Fässer an Quint liefern, das kannst du auch, wenn du auf der gleichen, auf dem gleichen Feld stehst. Und ich kann den Fischfinder verwenden. Einmal pro Runde den Fischfinder benutzen. Befindet sich der Hai auf demselben Feld, muss er es sagen und stellt dann den Hai dorthin. Befindet sich der Hai auf einem angrenzenden Feld, muss er sagen, dass er in der Nähe ist, nicht diagonal, die gelten nicht als angrenzend. Mhm. Und wenn sich der Hai weder auf demselben noch auf einem angrenzenden Feld befindet, muss er sich sagen, dass er sich weder dort noch in der Nähe befindet. Also beware of the Fischfinder. Den Benny. Fischfinder kann ich auch in jeder Runde. Warte, sag nochmal, ich muss sagen, ob ich da bin oder nicht. Nicht da bin. Genau. Der ist ja gut. Also du könntest jetzt zum Beispiel sagen... Nur damit ich es auch richtig verstehe, ja. Jörn, ich kann nicht selber ein Fass jetzt ins Wasser schmeißen, sondern ich muss sie dir übergeben. Nur du kannst das, richtig? Weil ich hier steht ja... Das ich stimmt. Kann, ich ja. kann ein oder alle Fässer einsammeln, genau. aber eine Aktion ist auch Quint alle Fässer übergeben. Das ich ist kann korrekt. Nicht selber ein... ausbringen darf offensichtlich nur ich die. Das heißt, genau. wir müssen uns auf demselben Feld treffen, damit ich dir ein Fass geben kann. Mhm. Da du schon 2 Fässer hast... Und noch keine Not am Mann hast. Exakt. Lass es mal liegen, deinem Doc, ne? Oder? Lass es liegen lassen. Ich überlege mir, ob ich es trotzdem schon mal einsammle, falls wir uns mal treffen. Mhm. 1. Aber du kannst 2 Felder, Mann, ne? Ich kann 2 Felder. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen, um dich aus dem Konzept zu bringen? Hast du absichtlich die Pringles-Packung gekauft, wo der Pringles-Typ ein Headset aufhat? Und ist ja geil. Du meinst, wie ich absichtlich den weißen... Es, es waren ganz 3 Optionen. Absicht, versehen oder selbst draufgemalt, weil richtig gut ist. Hey, ich würde vorschlagen, lass es fast doch mal liegen, weil Jörn hat noch 2 und ich will den Fischfinder in Aktion sehen. Ja, würde ich nämlich auch. Ich mache einen und ich fahre quasi auf den Weststrand und rette einen... Also einen, ich bin da hingefahren. 2, ich habe einen Schwimmer gerettet. Mhm. Und... Dann will ich den Fischfinder. Warte mal, im Nordstrand wurde ein. Wie oft darf man den Fischfinder? Darfst du den in jeder einmal, Runde? Einmal pro Runde. Und sag nochmal, was er macht. Der muss dann sagen, also ich gehe erstmal auf ein Feld. Wenn ich sage, ich mache jetzt den Fischfinder, musst du sagen, ob du draufstehst, wenn du draufstehen solltest. als Hai. Oder wenn du nebendran bist, musst du sagen, ich bin in der Nähe. Oh, okay. Mhm. Das heißt, nur diese drei, genau. Aber da du hier jemanden gefressen hast, glaube ich, meine Chancen, ich habe ja noch zwei Aktionen. Steigen. Wie viele Aktionen hast du? Fünf? Vier. Okay. Wenn ich sage, ich gehe wieder hier zurück. Mhm. Und jetzt, das war die dritte Aktion, jetzt mache ich den Fischfinder. Ist nix, ne? Du bist, also weder, du bist weder auf der 5 noch hier noch da. Mhm. Alles klar, dann weiß ich, wo du bist. Dann weiß ich, wo du bist, mein Freund. Gut, das ist also eine Runde. Und jetzt geht der ganze Bums wieder von vorne los. Falls der Hai in dieser Runde eine Zusatzfähigkeit eingesetzt hat, wird diese nun verdeckt zurück in die Schachtel gelegt. Also wir drei können uns ja offen besprechen. Ja. Also der Hai muss jetzt irgendwie hier nach hier abgehauen ich sein. Ich glaube, ne? dass er da sein muss. Nach Osten. Genau. Der kann ja noch. Wie viele Felder kannst du dich bewegen? Eins. Der aber muss. Ich kann drei Aktionen durchführen. Ja, genau. Du kannst dich dreimal für ein Feld bewegen, quasi. Er hat einen geknuspert. Das heißt, er hätte maximal drei Bewegungen gehabt. Genau. Und da er keine Zusatzfähigkeit hat, hat er drei Bewegungen gemacht. Hier kann er nicht sein. Er könnte theoretisch aber auch hat zwei sein. Bewegungen machen. Ich habe drei Aktionen. Ach, du hast nur drei Aktionen. Okay. Der hat drei Aktionen. Das hat euch sehr geholfen, aber ja. Dann muss er auf jeden Fall drei Aktionen, eine davon kann halt essen. Dann muss er Richtung Osten abgehauen haben. Ja, weil abgehauen sonst sein oder hätte aufs offene Meer. Oder aufs offene Meer, klar. Ach so, das geht auch. Ah nee, Moment, aufs offene Meer hättest du sagen müssen, dass du in der Nähe bist. Richtig. Stimmt. Richtig. In der Nähe wäre ja da, da oder da. Mhm. In dem Fall, ja. Cool, cool, cool. Der Hai ist dran. Was ist mit den Hai-Spezialfähigkeiten hier? Ja, keine Ahnung. Frage. Weiß ich nicht. Das kommt vielleicht noch. Im zweiten Akt. Ja, kommen noch. Komm muss noch. Muss wohl im zweiten, muss im zweiten Akt sein, weil aktuell ist ja nur weglaufen und ja, so weiter. Ja, alles klar. Genau. Gut. Ja. Okay. Soll ich meine Spezialfähigkeiten habe ich euch ja schon genannt. Ich habe sie wieder vergessen, aber die kommen langsam wieder bestimmt. Ich kann sie ja nochmal vorlesen. Ja. Mhm. Turbo. Ich kann mich in einer Aktion, ich kann mich in einer Runde in meiner Bewegungsaktion um bis zu drei Felder weit bewegen. Also ich könnte bis zu neun Felder weit. Nee, drei. Nur in vier, einer. Fünf. Ja, genau, fünf, ja. Nein, nee, da steht in dieser Runde in deiner Bewegungsaktion. Meine Bewegungsaktion kann ich ja auch zweimal ausführen. Hm. Das ist uneindeutig ein bisschen. Finde ich auch. Ja. Dann hast du aber nur sechs Felder maximal, die du laufen kannst mit dem Turbo. Verstehst du das nicht richtig? Ja, weil ich eine Aktion ist ein Ex. Genau. Ja, ja. Ausweichmanöver. Du löst in dieser Runde keine Bewegungsmelder aus. Heißt, wenn ich an irgendeiner Tonne vorbeischwimme, ist das dann. Ja. Bleibt es unentdeckt. Musst uns aber sagen. Ich muss euch sagen, dass ich eine Klarheitsung gemacht habe, aber nicht genau, welche. Genau. Aber sorry, dass ich ganz kurz eingrätschen muss. Ich würde das dann tatsächlich so machen, als so in die Allgemeinheit, dass du nur bei einer Bewegung diese Verdreifachung hast. Weil wenn du es bei allen könntest, würde auf der Karte ja stehen, bei deinen Bewegungsaktionen. Ja. Und, das habe ich in dem Brettspiel Robin Hood gelernt, weil das da in der Anleitung drin stand, da stand tatsächlich extra drin, wenn Regeln uneindeutig sind, dann lege sie immer so aus, dass es für dich schwieriger ist. Ja, ja. Weil sonst wäre die Fähigkeit ultra mächtig. Ich könnte halt sechs Felder weit, aber so viele gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Ich glaube, das stimmt schon, was du sagst, Fred. Glaube ich auch. Ja. Können wir uns ja so einigen, ja. Ja. Fressrausch. Du darfst in einer Aktion alle Schwimmer an einem Strand fressen. Mhm. Freue mich schon sehr drauf. Und außer Sicht, du bist für Hoopers Fischfinder und Brodys Fernglas unsichtbar. Mhm. Also, bevor du jetzt übrigens los, wir haben vergessen, eine Ereigniskarte zu ziehen. Und wir haben vergessen, dass unser Bier fast kollektiv leer ist. Ich hole mich Bier. Warte mal, bevor immer einer von uns dran ist, muss eine Ereigniskarte. Nee, bevor eine neue Runde anfängt. Die neue Runde fängt an. Müssen die Schwimmer hin, die ich auflassen soll. Genau, super. Das heißt, jetzt quasi Dankeschön. Muss eine Ereigniskarte. Die heißt Flossenattrappe. Und zwar kommt jeweils ein Schwimmer auf N. Übernimmst du, Benni? Such dir gerne die Schwimmer aus. Nur den Doppelten nicht, ne? Genau. Nur den Doppelten nicht. Vier Schwimmer brauchst du. Ja. Einen am Nordstrand. Plus die extra, ne? Am Nordstrand, am Oststrand, am Südstrand, am Oststrand und am Weststrand. Also an allen Himmelsrichtungen, genau. Und weil ich unter drei bin? Niemand, das war ja die andere Karte. Ach so, ich weiß, das wäre jetzt immer so. Ja, nee. Das, du hast auch noch einen expliziten Text auf der Karte, der immer vorgelesen wird, der irgendeine Anmerkung, Anweisung an alle beinhaltet. Stellt alle Besatzungsmitglieder auf den Strand mit den meisten Schwimmern. Bei Gleichstand entscheidet die Besatzung, zu welchem Strand sie gehen möchte. Ja, du könntest auch an den Oststrand. Also wir liegen gerade alle auf dem Oststrand. Aber weil hier zwei Leute liegen. Und ja, da liegen auch zwei. Ach, da liegen auch zwei. Ach so, aber warte, bei dir ist die Wahrscheinlichkeit nicht größer. Ja, unbedingt hier nach Osten. Aber um erst, aber trotzdem immer dran. Wart ihr erst. Okay. Und ich war hier. Genau. So, habe ich nicht gesehen. Also genau, wir sollen an den Strand mit den meisten Schwimmern. Und wenn es Gleichstand ist, dürfen wir uns entscheiden, an welchen Strand wir wollen. Wir müssen nur an den gleichen Strand. Mhm. Wir wissen, er ist in dieser Area, richtig? Aber er ist ja noch dran vor uns. Also das... ist also komplett egal. Ja. Aber wir müssen irgendwo hin. Trotzdem ist es aber vernünftig, hier zum Oststrand zu gehen, weil wir ihn damit unter Druck setzen. Dann machen wir das. Ja, dann gehen wir an den Oststrand hin. Gehen wir an den Oststrand. Tucker, tucker, tucker. So. Mhm, Noch was? Das war's. Das war's. Und das Zitat wieder. Er hatte die Idee. Er hat mich dazu überredet. Klar. Wer kennt es nicht? Das ikonische Zitat aus dem Weißen Hai. So, damit ist dann der Hai dran. Ja, ich brauche da natürlich immer ein bisschen Bedenken. Bäh, kein Problem. Ja, wir sind jetzt alle versammelt am Oststrand mit unseren Booten. Blöd, dass das eine Fass am Weststrand ist. Vielleicht sollten wir auch die Boote ins Wasser stellen, merke ich gerade. Da sind doch die Schwimmer. Ja, wo geschwommen wird, kann falls auch gerade. Kollege Brody kann am Land stehen bleiben. Falls er wirklich hier ist, kann er jetzt richtig schön losknuspern, weil das sind zwei Schwimmer. Aber dann wissen wir halt sofort, dass er da ist und können ihm ein Fass auf die Fresse werfen. Das ist richtig. Naja, er könnte er könnte erst fressen und dann abhauen. Mhm. Ich kann auch gehen, fressen, gehen. Also es ist alles in beliebiger Reihenfolge möglich. Du kannst nur einen Schwimmer pro Aktion fressen, richtig? Nein. Ja, es sei denn, ich nehme meinen Fressrausch. Ja. Aber das ist dann ja auch eine Aktion. Mhm. Okay. Höre auf dein kaltes Haiherz. Ja, das mache ich schon den ganzen Tag. Nicht lange nachdenken, Benny. Lass den Hunger entscheiden. Hab ich. Und meine Aktionen sind beendet und es hat leider eine Person am Nordstrand erwischt. Dank. Schon wieder. Dann kommt die zu dir, richtig? Die Schwimmerkarte. Achso, die kommt zurück. Nee, wird jetzt nicht auf deiner Karte markiert, dass du noch einen weiteren gefressen hast? Zweiten gefressen. Achso, das ist natürlich eine Frage. Kommen die Schwimmer wieder zurück ins Spiel oder verschwinden die aus dem Spiel? Na, die kommen zurück in den Vorrat. Achso, super, alles klar. In den Schwimmerpool. Genau, in den Pool. Ja, genau. Sehr gut. Und ist unsere Reihenfolge immer dieselbe, die du gerade vor. Also, so habe ich du fängst an und dann Brody oder dürfen wir uns das selber? Nee. Weil das ist natürlich wichtig zu wissen. Ich glaube, das können wir uns grundsätzlich selber überlegen. Das war jetzt halt einfach, das steht hier in der Reihenfolge, wie ich es vorgelesen habe, aber... Die Frage ist, es hat ja Bedeutung fürs Spiel, ob es immer dieselbe Reihenfolge dann ist oder ob... Ich denke, dass wir uns das aussuchen können, würde ich jetzt mal sagen. Wenn es da nicht anders steht. Gut. Steht hier nicht... Nö, ist egal. Wo wurde der gerade geknuspert? Am Nordstrand. Am Nordstrand, genau. Nordstrand, ja... eine Halbinsel in Schleswig-Holstein, von der man mit der Fähre nach Peru. Willst du anfangen? Ich würde vorschlagen, dass ich hier ins Bürgermeisteramt gehe und den Weststrand schließe. Ach nee, ich kann nur Strände schließen, die leer sind. Ich kann keinen Strand schließen, wo schon Leute schwimmen. Völlig logisch, wie im echten Leben. Es ist nicht möglich, die Touristen aus dem Wasser zu holen. Mal warten. Ja, das meine ich jetzt unironisch, weil die scheißen auf dich. Naja, verlassen Sie das Wasser. Ja, genau. Wir beide können halt hinfahren, um die Touristen aus dem Wasser zu holen. Ja. Und dann könntest du den Strand sperren. Aber wenn das, aber das ist relativ weit weg. Ich glaube, das passt nicht von der Entfernung her, ne? Naja, wir haben vier Aktionen. Und das wäre jetzt für mich zum Beispiel 1, 2, 3, 4 wäre ich gerade angekommen. Und könnte keinen mehr retten. Ich kann ja immer zwei. Du kannst aber nur maximal. Du kannst pro Aktion einen Schwimmer retten. Das würde gehen. Genau. Wenn das klappen würde, würden wir ihm da gleich zwei potenzielle Opfer wegnehmen. Genau. Ich kann ja. Kann ich mich 8 Felder weit bewegen? Verstehe ich das richtig? Ja. Ja. Wenn du nur Bewegung willst? Wenn ich nur Bewegung will, ja. Pass auf, dann würde ich vorschlagen, ich gehe jetzt auf jeden Fall zum Nordstrand, wo einer aufgehapst wurde gerade. Mhm. Ich gehe zum Nordstrand, das ist eine Aktion. Ich mache den Fischfinder, das ist Aktion Nummer 2. Bist du in der Nähe? Ich bin auf dem Nordstrand. Yes! Okay. Wir haben den Hai gefunden. Dahin stellen. Ja, genau. Okay. Das bringt mir jetzt. Ich kann den Hai. So, dann, gar nicht so viel. Ich gehe in einer weiteren Aktion. Gehe ich. Also, wir wissen jetzt, dass der Hai da ist. Das Fass ihm ankleben, unser Ziel. Kann nur Jörn. Genau. Ich gehe jetzt mit meiner dritten Aktion auf den Weststrand. Und mit meiner vierten Aktion rette ich einen Schwimmer. Mhm. Sehr gut. Geil. Ist das dumm, ey. Und dann kann ich mich, also 1, 2 bewegen, ein Fass werfen. Oh, ihr seid ja voll in der Überzahl. Das ist ja voll krass. So, mein zweiter Bewegung. Wie geht das jetzt mit dem Fass an? Aus dem Wasser, von einem Dock oder von Hoopers Boot. Kann ich übrigens auch. Steht hier. So, da kriege ich die Fässer her. Wie viele Aktionen hast du? Wir haben alle 4. Wir haben alle jeweils 4. Hart unfair, das Spiel. So, wo steht denn das jetzt? Wie das? Ja, dafür kannst du halt verdeckt agieren, ne? Ja, aber auch nur schrittweise. Jetzt ist er nicht mehr verdeckt. Jetzt wissen wir, wo er ist. Jetzt wissen wir, für den Zug, wo er ist. Genau. So, das heißt, ich lege mein Fass dahin. Nee, das kommt zu mir auf die Karte hier, glaube ich. Ja, das kommt. Oder schmeißt es da ins Wasser. Kannst du auch gerne machen. Hier kommt es hin. Stimmt, das kommt doch dahin. Kannst du dir auch gerne ins Wasser werfen. Ja, nee, eben, das wäre total dumm. Warte mal, jetzt habe ich 1, 2, 3. Ich habe noch eine Aktion. Ich kann dich nochmal abballern mit dem nächsten Fass. Und damit haben wir es quasi. Ist das möglich? Das kommt mir irgendwie ein bisschen einfach vor, weil damit ist der erste Akt ja sofort vorbei. Ja. Ich habe 4 Aktionen. 1, 2, 3. Bleibt noch eins. Die 2 Fässer hast du von Anfang an, das war einfach Spielvorgabe. Richtig, genau. Also ich kann jetzt die erste Runde beenden. Sicher, dass du 2 Fässer in einer Runde auf ihn abwerfen kannst? Ach, nein. Bin ich nicht. Einmal pro Runde darf ich Fass werfen. Ja, das wäre sonst nämlich zu easy. Kann ich, also 2 Fragen. Erstens, was macht auch mal das Fass an mir? Erstmal nichts. Das macht erstmal noch nichts. Nö. Kann ich Fässer loswerden? Steht hier nicht. Das Fass ist ja praktisch der Verlierer, der Lose-Counter für Benny. Wenn der Hai 2 Fässer dran hat, dann verliert er den ersten Akt. Genau. Und hier steht nicht, dass du irgendwo ein Fass loswerden könntest. Mhm. Okay. Ja, man findet sich so jetzt, rein. Ne? Jetzt ist Benny richtig unter Druck. Jetzt musst du richtig aufpassen, wann du was. Ja, absolut. Hast. Aber so. In der ersten Runde, dass man da noch nicht genau weiß, wie man das spielen soll, ist ja klar. Ne? Also ich habe noch eine Aktion. Ich fahre einfach noch einen weiter, damit ich jetzt hier mal abgeschlossen habe. Und dann wäre Brody dran. Genau. Das ändert ja jetzt einiges, dass wir wissen, wo er ist und dass wir ihm sogar schon ein Fass angeheftet haben. Wir haben jetzt noch 3 Strände, wo Leute schwimmen. Die darfst du nicht sperren, übrigens. Aber du kannst den Nordstrand sperren, wo ich bin. Ne? Dann muss ich da auch weg. Ich kann ja auch Schwimmer retten. Guck mal, ich stehe gerade auf einem Strand, wo 2 Leute schwimmen. Mhm. Deswegen soll ich nicht die einfach retten, beide? Schadet ja nichts. Ja. So, dann rette ich die beide. Machen wir es ihm richtig schwer. Dann hole ich die beide jetzt aus dem Wasser raus. Mhm. Habe damit noch 2 Aktionen. Und mit den 2 Aktionen, pass auf, ich habe noch 2 Aktionen, dann bewege ich mich jetzt ins Bürgermeisteramt, ein Feld weiter, und sperre jetzt einen Strand. Welchen soll ich denn sperren, Leute? Wo könnte er denn hin? Naja, da wo er hin kann. Kannst nur Ost oder Nord machen. Ja. Da wo es ja sinnvoll ist hinzugehen, sind Schwimmer. Da kannst du nicht sperren. Ja. Also bleibt nur Ost oder Nord. Ost. Genau. Pass auf, dann sperre ich den Oststrand hier. Der Oststrand ist, das bedeutet, der Osten der Karte ist für Benny jetzt ein bisschen unattraktiver geworden. Genau, weil da keine neuen. Ja. Also hier im Osten können, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt mindestens 2 Runden keine neuen Schwimmer spawnen. Genau. Exakt. Aber allerdings, wenn du jetzt in der nächsten Aktionskarte welche direkt im Norden landen, kann ich die ohne weiteres knuspern, wegsehen. Ja, so ist es. Und hier können doch auch Schwimmer landen auf der 8, richtig? Ja. Nein. Nee, achso, nur auf den Buchstaben. Auf meiner Karte, wo ich eintrage, wie viele Leute ich hier futtere, habe ich nur NSOW. Heißt nur, ach so, da können. Ich dachte, Leute. Weil hier auch Strand ist, kann man. Okay, alles klar. Das heißt, die das Haus direkt am Meer haben, haben einfach Pech. Die müssen richtig weit. Okay. Aber gelaufen. Um darauf noch kurz einzugehen, Benny, wenn jetzt Norden im so günstigsten Fall für dich mehrere Schwimmer spawnen, wär's ziemlich dreist von dir, die gleich zu fressen. Warum? Also auf dem gleichen Feld, wo du schon jetzt diese Runde gefickt wurdest und wo Jörn nebenan mit dem Boot steht, das wäre schon sehr dreist. Naja, wir haben ja noch 2 Aktionen wieder abzuholen. Ja, das stimmt. Okay, alle waren dran. Aber wäre geil, oder? Ich bin zwei. Alle waren dran. Alle waren dran. Das heißt, es kommt eine neue Ereigniskarte. Ja. Mhm. Hubschrauber. Wir haben zwei Schwimmer am Nordstrand. So, zum Beispiel. Nein. Aber die sind ja nicht automatisch gefressen. Du musst dich dafür entscheiden. Jetzt wird in Versuchung geführt. Ja, ja. Aber richtig. Zwei am Oststrand geht nicht. Das heißt, die Karte wird aber jetzt umgedreht, oder? Die kriegt jetzt die Strandgesperrt-Karte wird jetzt umgedreht und geändert in öffnet in Kürze, weil Leute angefragt haben, ob sie da doch schwimmen dürfen. Nur weil sie zu faul sind, ein bisschen weiter zu kommen. Sie haben gehört, der Hai ist am Nordstrand, können sie am Oststrand. Und der Weststrand. Am Weststrand kommt auch noch ein Schwimmer hin. Brody darf sich sofort zu einem beliebigen Feld der Insel bewegen. Das ist das Ereignis dieser Karte. Ja, wo gehe ich denn dann hin? Soll ich in den Fassshop gehen und vielleicht neue Fässer besorgen? Schade, nichts. Ich wüsste jetzt nämlich auch nicht, wo ich mich hinbeamen soll. Ja, eben. Guck mal, du hast noch ein Fass. Hier liegt noch ein Fass, das entweder du aufnehmen kannst oder ich aufnehmen kann. Dann wärst du, glaube ich, schlauer, einen Schwimmer zu retten, oder? Fred geht in die Fassbar. Ja, komm, dann gehe ich. Dann bewege ich mich hier zum Nordstrand, wo der Hai ist und die zwei Schwimmer. Gut. Safety first. Dann ist der Hai ist dran. Der Hai ist dran. Ich muss das irgendwie immer noch. Das heißt, die Spielfigur kommt jetzt weg, richtig? Nein. Ab jetzt wissen wir immer, wo er ist. Aber jetzt ist er aber wieder geheim. Stimmt, jetzt ist er wieder geheim. Na gut, da kannst du ihn ja stehen lassen. Also wir wissen, dass er jetzt noch im Norden ist, aber am Ende seines Zuges wissen wir das nicht mehr. Aber was hat dieser Spielstand für eine Figur, für einen Sinn? Die Markierung. Nur für den Moment, wo wir wissen. Ja gut, das hätte man sich auch merken können, aber so ist natürlich bildlich schöner. Alles klar. Gut. Bis er noch da ist, ist er da. Bennys kalte Augen schweifen über das Spielbrett. Ein Zitronen-Ingwer, das mir Benny empfiehlt. Kann ich auch Brody fressen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Muss man einfach mal fairerweise sagen. Ich überlege mal, was ich mache. Ich könnte... Wird er sich in die kalten Tiefen verziehen oder wird er ein Blutbad anrichten am Nordstrand? Oder wird er erst ein Blutbad anrichten und sich dann in die kalten Tiefen verziehen? Das ist die große Frage. Ah ja, sorry, wenn das ein bisschen dauert. Das ist gar nicht so einfach. Kein Problem. Du hast ja, wir können uns absprechen, haben den Vorteil, du bist alleine. Ja, total sicher. Du denk mal nach, während wir hier labern, ne? Ja. Er könnte auch Also ich will ihm jetzt keine Tipps hier geben, während ihr zuhört, aber er könnte ja auch jetzt hier einen snacken am Nordstrand, einfach kackend dreist und blöffen in der Form, dass er da einfach bleibt. Habe ich schon überdacht. Und wir denken, nein, das würde er doch niemals so machen. So dumm ist er nicht. Ja. Aber schlau von dir, das zu sagen, weil ich es dann natürlich nicht mache. Oder denkst du, wie Meta wird das jetzt? Ja, nicht? Ja, dass du denkst, dass du nicht da bleiben würdest. Aber schade, eigentlich bräuchte der Hai auch noch so, die eine Funktion sollte eigentlich sein, irgendwie ein Boot anzurempeln. Und uns zumindest es zu schaffen, uns zumindest daran ins Wasser. Das kommt bestimmt gleich nach dem zweiten Akt, wenn wir uns nämlich erstmal auf der Orca befinden. Und das wird alles ganz aufregend. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Ja, merkst du ja, ne? Ja. Übrigens, wie beim Film Shark Hunt. Shark Hunter, genau. Ja. Aber da war es nämlich so, dass auch sehr häufig einfach bedeutungsschwanger an der Kamera vorbeigeguckt wurde. Mhm. Also du hast irgendeine Szene, die ist eigentlich vorbei, man könnte wegschneiden, aber dann guckt noch jemand so und macht sich noch irgendwie Gedanken über den Hai. Die Orca, der zweite Akt, die Orca war das Schiff, wo dann der Endkampf stattfindet. Genau, ne? Genau. Ja. Wo der Hai das Boot wegknuspert. Ja. Mhm. Und leider Gottes, dürfen wir spoilern, den weiß nachher, glaube ich, jeder gesehen, schon mal außer Jörn. Quint darf ja auch dran glauben. Was? Ja. Ausgerechnet Quint, dieser alte Seebär? Was? Dann brauche ich den scheiß Film ja gar nicht mehr gucken. Ach, ist auch schön, wie konzentriert Benny ist, oder? Ja, er will ja auch gewinnen. Außer der alte Seebär, der dem jungen, knackigen Protagonisten ausgerechnet der hilft, ausgerechnet der muss sterben. Der weiße Hai, ey. Eine Scheiße. Wenn man so ein Captain ist. Zum Glück haben wir Chips. Ja. Ah, das war das Ding, was man vorher schütteln muss, ne? Bier schütteln? Echt? Nee, nur ein bisschen, das ist kein Bier, das ist Lemon, Ginger Bier, da ist kein Alkohol drin. So. Ja. Das ist nur so ein Man muss Ingwer. Es aber einmal mal. Ich bin übrigens fertig in meinem Zug. Okay. Oh, ehrlich? Das heißt, die Haifigur verschwindet, weil wir wissen ja jetzt nicht mehr, was er gemacht hat. Aber es wurden jetzt keine Schwimmer gefressen. Ja. Und du hast auch keine Zusatzaktion. Du hast also nur zum Weckelschwimmen hast du deine Aktionen gebraucht. Ja, vielleicht, wissen wir ja nicht, ne? Dieser Bastard. Doch, alles andere wissen wir. Er hätte ja auch einfach da bleiben können. Auch das kann er ja machen. Auch das kann er machen, ja. Aber er hat auf jeden Fall genau. Ja. Ich hätte es genauso gemacht an seiner Stelle, dieser Bastard, der ist jetzt auf Schleichfahrt. Der ist jetzt auf Schleichfahrt und wir wissen nicht, wo er ist und was er jetzt macht. Und er ist bei Jörn im Kofferraum. Er sitzt bei Jörn im Kofferraum, ja. Sehr gut. Aber ich verstehe nicht, warum du nicht eine deiner Zusatzfunktionen verwendest. Das ist das große Geheimnis des Spiels. Das wird ein Grund. Er hat niemanden gefressen. Also wissen wir, dass er alle seine Aktionen zum Bewegen benutzt hat. Oder zum Nichtbewegen. Oder zum Nichtbewegen. Ja. Er könnte gerade eigentlich fast überall sein auf der Insel. Nicht auf der Insel. Ja, also rund um die Insel. Nee, ja. Er könnte nur am Nordstrand sein oder drei Felder weiter. Mehr kann Was er nicht fast machen. Fast überall ist übrigens. Eins, zwei, drei. Naja. Eins, er kann ja, auch sich nicht ja, für mehr. Stimmt. Er kann auch vor und zurück, also so, dass er sich dann im Endeffekt nicht bewegt. Cha-cha-cha. Geht das auch. Kann ich auch lassen, weil dann ich musste keine Traktion machen. Ja, richtig. Ach so, ja. Ich musste hier irgendwo hin und zurück, das ist ja, steht hier ja auch ohne. Genau. Also er ist abgetaucht, im wahrsten Sinne. Wer von uns möchte denn weitermachen? Ist das wirklich so, dass ihr random, das ist ja... Ich weiß es nicht. Das geht hier aus dem nicht eindeutig hervor, also meinetwegen kann ich auch. Aber anfangen. Da steht, dass der Hai anfängt? Da steht, dass der Hai anfängt. Ja, genau. Wäre auch komisch, Reaktion, wenn ich nach rum chill. Also ich das will ich gar nicht. Also um mal wieder loszulegen, ich als Polizist könnte wieder Leute rausziehen, weil ich ja gerade da stehe, wo zwei Schwimmer sind. Ich könnte auch mein Fernglas benutzen, aber das ist halt immer so ein Glücks, so ein Schuss ins Blaue. Ne? Aber probier's doch, wir sind hier zum Pokern. Ja. Ja. Pass auf, dann benutze ich jetzt mein Fernglas. Benny, bist du am Nordstrand? Nein. Verdammt. Tja. Fick dich. Und dann. Und das, aber das Fernglas kannst du auch nur an deinem Feld benutzen, so war das, ne? Mhm. So ja. War das, genau. Ich gucke nochmal nach. Fernglas benutzen. Nee, und dann angrenzende, nicht diagonal, oder? Nein. Nee. Nein, das machst du mit deinem Feinder. Stimmt. Genau. Warum habe ich da dann so eine Karte? Was bringt mir die? Einfach nur der damit die auch wieder hinlegen. Toll. Okay, und dann Visualisierung des Spielerlebnisses. Und dann rette ich die beiden Schwimmer hier. Also habe ich noch eine Aktion übrig. Also Aktion 2 war Schwimmer mal 1, Aktion 3 war Schwimmer mal 2 sozusagen. Mhm. Ja, okay, verstehe. Eine Aktion habe ich noch. Du kannst bis zu 2 Schwimmer retten. Ja, einen pro Aktion. Kann auch 4. Ach so, stimmt. Ja, vollkommen richtig. Ja. Und weißt du was, dann aus der Mangelung von Ideen, was ich sonst machen soll, gehe ich einfach nochmal zurück zum Fassshop. Sehr gut. Entweder um Fässer in der nächsten Runde. Du betrinkst dich da einfach nur. Oder der Fassshop oder das Fasslager ist halt zentral in der auf der Insel. Das heißt, von da aus kann ich dann eben im nächsten Zug besser an angrenzende Orte kommen. Ja. Pass auf, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Ich würde diese beiden Schwimmer retten. Mhm. Zwei Aktionen. Ich gehe rüber. Ach, das ist ja die dritte Aktion. Und dann nehme ich das Fass, Aktion 4. Ah, ich habe falsch gedacht. Egal. Meine Schuld. Ich dachte, ich kann es dir ja übergeben, aber das Ach so, ist jetzt. Du kannst auch Fässer auf deine Karte legen. Ach so. Ja, er kann sie aber nur transportieren. Ich kann sie nur transportieren. Und wenn wir uns dann irgendwo auf der Karte treffen, genau. Dann kann er es mir direkt übergeben, wenn wir auf dem gleichen Feld stehen. Aber er kann sie nicht ausbringen. Es ist jetzt nur noch ein Wie im echten Leben. Es ist nur noch ein Schwimmer auf dem ganzen Spielfeld, nämlich am genau. Südstrand. Ja. Noch. Eins, zwei, drei, Schwimmer weg. Kein Schwimmer liegt mehr. Na gut, jetzt kommt der nächste Aktionskarte. Das heißt, es wird wieder neue Schwimmer geben. Ich kann dir das Fass auch wirklich nur auf demselben Feld übergeben. Ja. Nicht nebendran, ist ja auch logisch. Ja. Genau. Gut, das heißt nächste Ereigniskarte, richtig? Mhm. Richtig. Kann auch gerne jemand anders werden. Der 4. Juli. Der Independence Day. Danke. Stellt 4 Aliens, Schwimmer auf. Ein auf N. Am Nordstrand, einen am Südstrand. Einen am Oststrand und einen am Weststrand. Bevor Schwimmer platziert werden, öffnet ihr alle Strände. Ha, sauber. Aha. Der am Oststrand konnte jetzt nicht platziert werden, weil da noch das öffnet. Bevor Schwimmer platziert werden, öffnet ihr alle Strände. Ah, okay, also liegt da jetzt einer am Oststrand. In dieser Runde können keine Strände geschlossen werden. Verdammt. Wenn Sie die Strände am 4. Juli öffnen, dann ist es, als würden Sie für ihn die Essensglocke läuten. Ach so, heute ist halt Nationalfeiertag, deswegen dürfen wir keine Strände schließen. So ist es. Weil der Bürgermeister das verbietet. Ein America! Ich glaube, wenn man diesen Abend nachher richtig zusammenschneidet, ist das der Film, den wir nachher erzählen. Ey, aber stell dir mal vor, hier okay, der deutsche Nationalfeiertag ist jetzt kein Tag, wo die Leute schwimmen gehen, aber jetzt stell dir mal vor, scheiße, jeder Vergleich mit Deutschland hinkt hier an jeder Stelle, merke ich gerade. Allein schon, weil wir keine Haie haben. Ja. Doch, naja, keine, wir haben Haie, aber keine gefährlichen. Obwohl, so ein Blauhai in der Nordsee. Stell dir vor, an so einem großen Feiertag, stell dir vor, der 1. Mai wäre irgendwie voll sonnig und dann würden sie an dem Tag die Strände schließen. Da würden auch die Leute in Schleswig-Holstein auf die Barrikaden gehen. Wieso der 1. Mai? Weil es halt ein Feiertag ist. Achso, ich dachte eher der 3. Oktober wäre dann bei uns. Egal, einfach kein Badewetter. So ein Feiertag, wo die Leute halt Spaß haben wollen. Ja. Darf ich bitte einmal die Anleitung haben? Ich muss kurz was für mich selber nachlesen. Oder haltet euch gerne. So, was wird er wohl machen? Tja. Er muss langsam fressen, der Junge, weil wir kriegen ihn bald. Ja. Aber sag mal, der Hai hat keinen Zeitdruck. Also es ist jetzt nicht so, dass er verhungert. Er könnte theoretisch sich jetzt auch ewig lang vor uns einfach... Er könnte in Rente gehen. Er könnte sich zur Ruhe setzen. Er kann einfach außen drum rumschwimmen und nichts weiter tun als rumschwimmen. Und solange wir ihn nicht mit dem zweiten Fass erwischen, geht das Spiel endlos. Ja. Bin ich ja mal gespannt, ob jetzt ein Schwimmerchen gleich verschwindet oder nicht. Oder nicht. Also jetzt haben wir, die Ereigniskarte hat einiges geändert, weil jetzt haben wir für den Hai wieder eine ganz gute Situation, weil wir gleichmäßig verteilt rund um die Insel 4 Schwimmerchen haben. Das ist ja der Sinn von diesen Ereigniskarten, so wie ich es verstehe. Also es kommt ja immer neue Schwimmer dazu und wir rennen eigentlich immer die ganze Zeit nur hinterher. Und guck sie dir an, wie sie da treiben. Fett und Bräse, möchte ich hinzusagen. Fett und rosa, prall und drall, wenig Klamotten. Und wenig Sonnenöl auch. Ja. Wir befinden uns in den 70ern. Ja. Mhm. 1975, war Sonnenschutzfaktor 3 schon, als wolltest du dich im Keller einschreiten. Ja. So, wer von uns möchte? Ich bin mit meinen Aktionen durch. Ich habe eine Aktionskarte gespielt und der Südstrand ist sauber. Der Südstrand ist sauber. Okay, er hat eine Aktionskarte gespielt. Ich vermute ganz dringend, dass er den Fischfinder... Also nur für die Hörer ist nochmal, dass es klar ist, am Südstrand wurde gerade ein Mensch getötet. Ja. Achso, wir sollten die Respektminute ihm gönnen? Nein. Nee, weil Bennys Spruch gerade könnte uneindeutig gewesen sein, wenn man das Spielfeld nicht vor Augen hat. Was wird er wohl gemacht haben? Er will nicht gefunden werden, das heißt... Ich denke, dass er gerade unsichtbar ist. Ja, ne? Dass er entweder den Fischfinder oder das Fernglas-Dings genutzt hat. Nee, er kann ja nur unsichtbar sein. Und dann damit die Bewegungsmelder. Nee, er kann auch meinen Fischfinder außer Gefecht setzen. Ich kann mich schnell bewegen. Ja. Also in dreifacher Geschwindigkeit abhauen. Ja. Ich kann Bewegungsmelder ignorieren. Genau. Ich kann euren Ferngläsern und Fischfindern unsichtbar sein. Genau. Und ich kann alle auf einmal fressen. Ja. Ja. So, und dieses Fischfinder und Fernglas außer Kraft setzen ist eine solche Aktion. Genau. So, dann. Jetzt haben wir, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist, dass wir die Fässer an den Stränden platzieren. Die Bewegungsmelder, Die Bewegungsmelder. Genau. Dann lasst mal ein paar ausbringen. Also würde ich jetzt mal damit anfangen, eine Aktion, und dann fahre ich einfach quatschhalber ins Dock und dann beschließe es damit. Das sind die beiden Aktionen, die ich ausführen möchte. Dann, ich kann ja leider kein Fass ein. Ich kann sie nur dir übergeben. Ich darf keinen ins Wasser schmeißen. Das heißt, aber ich kann Folgendes machen. Ich mache jetzt nicht den Fischfinder, weil ich vermute, dass er das eben hat und den will ich nicht verballern. Ich mache eine Aktion. Denk dran, dass du mit einer Bewegung auch bis zu zwei Felder fahren kannst. Genau. Die Frage ist, muss ich jetzt einen Schwimmer retten unbedingt? Weil sonst würde ich nämlich eins... Ja, mache ich. Also eins, zwei, drei... Also ich mache das jetzt. Ich fahre jetzt mit zwei Aktionen zu Quint, gebe dir das Fass. Das kommt hier drauf. Das war meine dritte Aktion. Und meine vierte Aktion, ich da ich eh nichts mehr machen kann, außer mich bewegen. Oder den Fischfinder. Ich riskiere es einfach. Was denn? Achso, genau, du kannst mir als Aktion entweder ein Fass geben oder ich kann als Aktion ein Fass von dir abnehmen. Vom Schiff. Richtig? Okay, aber dann müsste ich da draufbleiben, wenn du mir eins abnehmen willst. Ja, ja, genau. Nee, ich frage mich nur gerade, ob das richtig ist. Alles klar. Nee, haben wir alles richtig gemacht. Genau, Quint, alle Fässer übergeben. Ach komm, ich gehe nochmal zum Oststrand mit meiner letzten Aktion. Oststrand. So, Chief Brody. Chief Brody, moi. Ich nehme ein Fass auf. Das kaufe ich im Fassladen. Mhm. Und dann muss ich das zu einem der Docks bringen. Das heißt, da musst du dich erstmal hinbewegen. Ja. Ja, pass auf, ich nehme ein Fass auf, eine Aktion, dann gehe ich hier nach Westen und lege das hier zum Dock. Also 1, 2, 3. Eine Aktion habe ich noch. Und weißt du was, einfach aus gut Glück, weil ich sonst nichts wirklich Sinnvolles machen kann, gucke ich mit dem Fernglas. Okay. Benni, bist du in Sektor 5? Das geht dich wahrscheinlich nichts an. Nein. Ah, nein. Guck mal, er hat nicht diese Aktion gehabt. Okay. Okay. Dann bin ich fertig. Gut, dann waren wir alle dran. Sehr gut. Jetzt kommt die nächste Ereigniskarte, bitte. Willst du auch mal eine ziehen? Ja, warum denn nicht? Also, wir haben einen neuen Schwimmer in Nord, zwei in Süd und zwei in Ost. Oh, das heißt, der Oststrand, da schwimmen jetzt drei Leute gleichzeitig. Ein Festmahl möglicherweise für Benni. Ein beliebiges Besatzungsmitglied darf in dieser Runde eine zusätzliche Aktion ausführen. Sag mal, das ist ja wohl langsam ein bisschen unfair. Warte, das Zitat fehlt noch. Das Zitat fehlt noch. In jüngster Zeit ist leider eine Wolke am Horizont des Ferienparadieses aufgezogen. Eine Wolke in Form eines Mörderhais. Geil. Was für ein Schrott. Großartig. Also ich bin im Augenblick, warte, ich habe ein Fass. Hilft uns das? Nee, eigentlich nicht. Nee, aber du kannst wahrscheinlich besser beurteilen, wenn ich mit meinem Zug fertig bin. Ach ja, stimmt, du bist erst dran. Aber wir können es ja schon mal grundsätzlich, während du überlegst, können wir uns ja schon mal darauf verständigen, wer vielleicht den Extrazug bekommt, die Extraaktion. Quint ist halt der Einzige, der die Fässer auslegen kann, ne? Hat halt nur noch ein Fass. Genau. Also ich müsste mich halt, warte mal, jetzt ich überlege gerade, ich müsste mich bewegen, nochmal bewegen, ein Fass hinlegen, dann kann ich mich nochmal bewegen und dann könnte ich mit einer Extraaktion weiterfahren zu den Docks. Dann würde aber das Fass trotzdem da liegen, das würde mir, glaube ich, nichts bringen. Genau. Claude, was hast du nochmal für Special-Fähigkeiten? Deine ist, dass du halt sehr schnell bist. Ich kann zwei Felder fahren, genau. Ich habe den Fischfinder, ich könnte den jetzt doppelt einsetzen. Stimmt. Oder ist die allgemeine Regel nur einmal pro Runde? Einmal pro Runde. Ja, okay, dann darf ich das nicht. Das ist auch ein bisschen dreist. Ja, echt. Weil gerade wenn du auch zwei Felder gegen hast, bist du ja der Absolute. Aber ich kann auf jeden Fall Fässer einsammeln. Ich kann auf jeden Fall viele Schwimmer retten. Dann ich könnte jetzt 1, 2, 3. Das stimmt. Ich könnte zum Beispiel die retten. Und dann gehe ich mit der vierten Aktion hier hin und könnte da auch nochmal einretten, zum Beispiel. Ja, ich würde die eine von euch beiden geben. Entweder Claudio oder Jörn. Geben wir sie Claudio. Kann der Leute retten. Ja, finde ich gut. Ist auch witzig, wenn du eins aufnimmst oder ich, um es dir zu geben, verschwindet es ja automatisch vom Strand dann. Verstehe ich das richtig? Nein. Wir können ja nur Fässer aufnehmen, die an dem Dock sind. Richtig. Am Dock sind. Richtig, richtig, richtig. Aber dann heißt, diese Fässer liegen jetzt für immer und ewig da am Strand rum. Na, ich merke auch gerade, ich könnte theoretisch auch ein Fass aus dem Wasser aufnehmen. Und du wahrscheinlich auch. So steht auch zumindest auf meiner Karte hier. Nur nochmal Rückfrage. Ja, wenn der Hai aus dem Wasser oder von einem ein Bewegungsmelder auslöst. Wenn der Hai jetzt einfällt, mit einem Bewegungsmelder passiert, muss er uns Bescheid geben, ne? Genau. Ja. Ja. Und ist dann der Bewegungsmelder immer noch im Wasser oder ist er dann aufgebraucht? Das ist eine sehr gute Frage. Finde ich nämlich auch, weil sonst legst du überall Bewegungsmelder hin und spielst vorbei. Ja, ja, ja. Der braucht sich bestimmt auf. Sonst wäre das zu mächtig. Am Ende des Zuges musst du der Besatzung mitteilen, ob bzw. welche Bewegungsmelder du ausgelöst hast. Du musst allerdings nicht sagen, wann. Also ob das vor oder nach dem Fressen eines Schwimmers passiert ist oder in welcher Reihenfolge, falls du mehrere Bewegungsmelder ausgelöst hast. Es steht hier nichts dazu, ob die danach verschwinden. Aha. Also sonst wäre das ja ein leichtes, sozusagen, dass ihr einfach alles mit Fässern vollhaut. Allerdings wissen wir da nicht, wir wissen nur, dass du was ausgelöst hast. Und die Anzahl der Fasskarten ist relativ begrenzt. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es gibt im ganzen Spiel nur 7 Fässer. 8, eins hängt bei mir am Schwanz. Eins ist bei Quint noch. Und eins ist bei Quint. Also wir haben im Prinzip für jedes Strandfeld einen Bewegungsmelder. Wir können theoretisch auch hier irgendwo einen hinlegen. Dann würden wir halt auf den Strand verzichten. Und Benny müsste dann einfach nur sagen, mein Zug ist beendet und ich habe in diesem Zug drei Bewegungsmelder ausgelöst. Aber wir wissen nicht, wo und wir wissen nicht, aber dann bleiben die anscheinend liegen. Ja. Genau. Okay, krass. Okay. Boah, ich finde das richtig kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich glaube, als Hai ist das auch sehr kompliziert. Ja, das ist, da bin ich gar nicht der Richtige für. Ja, dann lasst uns mal gucken, dass wir zumindest einen Bewegungsmelder noch hier im Osten platzieren. Dann haben wir nämlich gleichmäßig verteilt, gleichmäßig verteilt in jeder Ecke ungefähr einen Bewegungsmelder. Dann musst du einfach einen an den Dock bringen, ne? Oder ja. Quint lässt seinen fallen. Oder? Ach nee, Quatsch, der hier liegt ja am Dock, der wurde nicht aus. Wir haben bisher also nur einen Bewegungsmelder ausgebracht, genau. Am Südstrand. Ich dachte gerade, dass das Ding, aber das, der hier liegt ja im Dockbereich. Ich bin fertig und ich habe wieder eine Aktionskarte gespielt. Und niemanden gefressen? Macht doch ihr eure Züge zuerst, wenn ich der bin, der die meisten hat, oder? Ja. Soll ich die viele Ideen habe ich gar nicht. Pass auf, ich mache mal weiter und mit der Fasslieferung weiter, weil ich kann sonst gerade nicht viel machen. Ja, also genau. Nichts Sinnvolles. Oder warte mal kurz, bevor du bewegst. Ja. Oder sollen wir dir die fünfte Aktion geben, damit du möglichst viele Fässer... Nee, es bringt nichts, weil du müsstest immer hin und zurück. Ja, das bringt nicht viel. Gut, vergiss es, ja. Also, einmal bewegen, zweimal Fass aufnehmen, dreimal bewegen, viermal bewegen. Und jetzt bräuchtest du eine zusätzliche... Moment, ist nicht zweimal aufnehmen auch schon eine Aktion? Ja, habe ich ja gerade mitgezählt. Ja. Er hat nur einmal aufgezählt. Nee, also, weil du gerade gesagt hast, zweimal aufnehmen. Genau. Okay. Stimmt, aber zweitens aufnehmen, drittens. Genau. Okay, alles mir klar. Fehlt nee, du hast dich einfach falsch ausgedrückt, weil du hast gesagt... Einmal gehen, zweimal aufnehmen und dann dachte du, hast zweimal ein Fass. Ach so, ja. Mir fehlt aber eine Aktion, um das Fass da hinzustellen. Richtig. Genau. Dann könntest doch du die. Dann nehme ich die extra Aktion, wenn das für euch okay ist, um das Fass hier im Dock abzuliefern. Mhm. Ja. Gut. Dann mach du doch erstmal. Witziges Spiel. Gut, ich ziehe das durch und rette hier die drei Schwimmer. Dann ist der Oststrand auf jeden Fall mal safe. Und bewege mich mit meiner vierten Aktion, beziehungsweise, das ist schon ein mächtiges Ding, das Ding. Fischfinder, bist du am Ausstrand oder daneben, in der Nähe? Nein. Das sagt uns doch schon was. Ja, dann nehme ich doch mal das Fass auf, als Aktion Nummer 1. Entschuldigung. Unfassbier. Ja. Aktion Nummer 2. Da könnte ja Jever kommen. Oh Gott. Aktion Nummer 3. Handwerkerwitze. Ich lege den Bewegungsmelder aus. Und Aktion Nummer 4. Ich fahre noch einen weiter und dann steige ich wieder in mein Boot ein, denn meine Figur ist gerade von der Orca runtergefallen. Nun bei ihr fahren. Gott sei Dank war der Hai da nicht. Genau. Damit ist der Tag vorbei, oder? Damit ist der Tag vorbei. Wir ziehen eine neue Ereigniskarte. Was bedeutet, es gibt zwei neue Schwimmer in Nord. Oh, da liegen jetzt 4 Leute. Eieieiei. Eine neue Schwimmperson in Süd. Da liegen jetzt 3. Und 2 in West. Da liegen jetzt auch 3. Puh, wir haben jetzt 3 prall gefüllte Strände. Und die Anweisung für diese Runde ist für Chief Brody wichtig. Das Abliefern eines Fasses auf ein Dock oder das Einsammeln von Fässern von einem Dock sind in dieser Runde ohne Einsatz einer Aktion möglich. Sag mal, Leute, das ist kostenlos. Doch ein unfaires Spiel. Das ist gar los, ey. Krass. Der kann unmöglich mit 3 Fässern unten bleiben. Nicht mit 3 Fässern. Unmöglich. Ich leide mit dir, Benni. Okay. Wirklich. So. Der Hai hat es echt schwer. In der Tat. Ich finde es auch mega schwierig, die richtigen, also sollte die richtigen ich, Aktionen durchzuführen. Sollte ich auf jeden Fall mit Fasslieferungen weiter. Das ist so geil, weißt du? Ich bin Polizeichef der Insel, ja. Aber meine Haupttätigkeit ist Fässer rumzurollen. Ja, exakt. So. Ja, dann mache ich doch das jetzt einfach Fässer liefern, ne? Lass mal den Hai. Das ist eine friedliche Insel, Fred. Das größte Verbrechen ist ein Aufbrechen von Kaugummis, Kaugummiautomaten. Ey, das ist eine Insel, wo Touristen am Independence Day kommen. Fässer sind das Wichtigste auf dieser Insel. Das ist bekannt. Ich habe meine Aktion beendet. Ich habe eine Aktionskarte gespielt und ich habe den Weststrand leer gegessen. Wow, wie bitte? Ja. Der ganze Weststrand ist leer gegessen. Er hat 3 Schwimmer jetzt umgebracht am Weststrand. Er kann 3. Du hast es schon oft genug gesagt. Wie viele Menschen kannst du fressen pro Zug? Es gibt Aktionskarten in diesem Spiel. Deswegen. Lese sie jetzt nicht nochmal vor. Nee. Ja. Aber schau mal, jetzt sind wir, die Crew, ein bisschen unter Druck. Weil sein Fresscounter, Bennys Fresscounter ist jetzt bei 6. Das heißt, er muss nur noch 1, 2, 3 Leute snacken, um den ersten Akt zu gewinnen. Er könnte aber auch voll bescheißen, weil wir nicht checken, wie viele Aktionen er durchgeführt hat. Ja, dann könnte auch einfach sagen, keine Ahnung. Doch, das steht hier alles auf diesem Zettel. Wir können es ja nachvollziehen. Auf diesem Zettel ist alles notiert. Das kann man alles komplett nachvollziehen, was ich gemacht habe. Sehr gut. Aber sorry, dass ich das hier so an mich reiße. Da er jetzt. Er hat ja nur 4 Aktionen wie wir, ne? Nee, er hat 3. Er hat 3! Das heißt, er muss am Weststrand sein. Nein, muss. Er hat eine Special-Aktion. Achso, Quatsch. Okay, aber trotzdem, selbst mit der Special-Aktion muss er in der Nähe des Weststrandes jetzt sein, der Bastard. Ja. Ist das so, Benny? Wir kriegen. Nein, das. Guck mal, da grinst er. So. Pokerface. Oder weil sie mich alles angucken. So. Ja, ich glaube, das ist das eigentliche Ziel des Spiels. Ja, Entschuldigung. Dass du angeguckt wirst. Wie viel kannst du mit deiner Spezialaktion schwimmen? 3, ne? Naja. Also nicht, ich habe am Anfang einmal vorgelesen, das muss reichen. Es gibt diese Turbo-Funktion, ja. Wo er schneller schwimmen kann. Und es gibt aber auch die Fressrausch-Funktion. Vielleicht hat er die aktiviert, ja. Die muss er also, die hat er 100%ig aktiviert. Bestimmt. Ja, also 2 Felder bewegen. Übrigens, du hast keinen Alarm ausgelöst, richtig? Das hättest du ja sonst gesagt. Ich habe diverse Aktionskarten. Ich sag nur nochmal. Stimmt auch. Okay, aber also für uns hast du keinen Alarm. Du bist gerade der Typ. Ich erinnere mich nicht. Mein Anwalt meint, ich soll die Schnauze halten. Gut. Also, okay. Ich fahre also hierhin. Mhm. Aktion Nummer 1. Zum Nordstrand. Ohne Aktion kann ich in dieser Runde ein Fass hinlegen. Ich denke, dieses gilt für Brody. Das gilt nur für mich. Nee, das gilt für alle. Na. Das Abliefern eines Fasses auf ein Dock oder das Einsammeln von das Einsammeln. Okay, Entschuldigung. Also ich könnte hier das Fass nachher abholen. Mhm. Gut, aber dann meine Aktion 2 und 3. Vorteil, da noch schummeln wollen, ihr seid richtig. Aktion 2 und 3 sind Schwimmer retten. Die kommen also wieder aus dem Vorrat. Liegen immer noch 2 am Nordstrand. Und dann hole ich mir, dann lege ich trotzdem ein Fass aus als letzte Aktion. So, Bewegungsmelder. Okay. Fred, warst du schon dran? Angenommen führst du der Hai, ne? Wir haben unsere Aufgabe zu 50% erledigt, du hast deine zu mindestens 60% erledigt. So ist es. Du Sau. Allerdings ist 50% eine Aktion und 60% sind 6. Also, ich gehe... Eine Aktion. Das ist auch das Dreiste, dass du 2 Felder springen kannst. Fischfinder, bist du auf S oder in der Nähe? Nein. Das heißt, er ist nicht da, er ist nicht da und er ist nicht da. Okay, er kann aber auf der 3 sein. Das ist bestimmt hier. Oder auf der 3 kann er auch sein. Im offenen Meer. Das war meine 2. Aktion. Vielleicht bin ich auch in dem Studio, wo sie Landshark gedreht haben. Da sieht man mich nämlich auch nicht, wisst ihr. Genau da ist er, im Studio, in dem sie Landshark gedreht haben. Ich rette 2 Schwimmer. Wie viele Aktionen hast du denn, sag mal? 4. Ah ja, das waren jetzt 4. Okay. Genau. Und bin fertig. So, der Chief. Also der Hooper macht echt eine Menge hier. Also ich kann in diesem Zug kostenlos Fässer aufnehmen und abliefern, ne? Ja. Also mache ich davon auch mal Gebrauch und verschaffe euch weiter Fässer. Da liegt ja noch eins im Dock hier im Westen. 1, 2. Keine Aktion. 3, 4. Nee, das wäre aber eine Aktion, das Ablegen. Ja. Ja, aber nicht in dieser Runde. Nur das, das Abliefern, vollkommen richtig. Ja. Aufnehmen und abliefern. Ja. Okay, das war's. Geil. Fred, willst du auch mal eine Ereigniskarte ziehen? Ja, gerne. Gerne. Amity-Ereignis. Hai-Alarm. Dang, dang, dang. Wir haben zwei Schwimmer im Süden. Die lernen es auch nicht. Ne? Nee. Einen neuen Schwimmer oder Schwimmerin im Osten. Wenn die Schwimmerleiste auf der Charaktertafel des Hais bei drei oder weniger steht, kommen zusätzliche Schwimmer auf Blabla. Aber das trifft ja nicht zu. Also passiert das. Das war vor dem Frühstück. Ja. Richtig. Und das Zitat des Tages: Übler Bursche. Geil. Von Quint. Ich finde das super mit den Zitaten, das ist irgendwie total liebevoll gemacht. Oh, Käse. Ich habe ja noch meine Minikarte, das vergesse ich immer. Das kann ich mir auch angucken, was ich da schönes machen kann. Die ist tatsächlich genau die gleiche. Also Benni muss noch drei Leute fressen. Hm. Wir müssen unbedingt den Südstrand schützen oder ja, wir müssen ihm vor allen Dingen noch dieses letzte Fass antackern. Ich bin fertig. Und? Ich bin fertig. Und nichts ist passiert. Scheiße, jetzt könnte er... Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Jetzt könnte er wieder überall sein. Richtig. Das ist der Sinn der Sache. Nein, nicht überall technisch. Es gibt tatsächlich einen Ort, in dem ich nicht sein kann. Könntest du nicht auf dem Land sein in der Ferienwohnung. Ja, weil es gibt tatsächlich ein Feld, wo ich tatsächlich ja nicht, auch nicht durch darf. Das wollte ich nur nochmal sagen. Fairerweise. Also pass auf. Wir spielen mit offenen Karten. Es gibt ein Feld, wo ich nicht durch darf. Du egal. Darfst hier nicht durch. In der Mitte der Insel. Natürlich darf ich da durch. Die sind ja alle im Wasser. Alle haben Wasserzugang. Ja. Aber dieses hier natürlich. Das in der Mitte. Ich darf nicht wie der Landshark über die Straße bei der Fassbar lang. Das ist auch, du kannst auch hier vorbei, ohne dass was ausgelöst wird, weil die sind ja nur an den Docks. Genau. Ihr kriegt übrigens auch keine Fässer ins offene Meer, was ihr gerade eben irgendwie besprochen habt. Weil, wie denn? Du kannst mit deinem Auto ja nicht ins offene Meer fahren. Ich kann doch mit meinem Boot ins offene Meer fahren. Wenn ich hier am Dock ein Fass aufnehme. Aber ich dachte, das kann nur der Polizist. Ja, der kann das dahin bringen. Ich kann das Fass nur am Dock abholen. Ach so. Und ich kann es dann aber... Schiff rausbringen. Ach so, klar. Ich, der Kopf, bin ja der Einzige, der sich im Land bewegt. Könnte ich einfach die ganze Zeit aus dem Kreis schwimmen. Genau. Ich bin der Einzige, der... Vielleicht sollten wir das auch mal wirklich tun. Was denn? Fässer ins offene Meer. Wir haben halt entweder Fässer für die Strände oder fürs offene Meer. Ja. Und was ist so ein, guck mal hier, du hast zwei Felder, das ist die Polizeistation, das Bürgermeisteramt, das ist ja weder Strand noch Dock, aber könnt ihr da? Da kann Brody hingehen, um einen Strand zu sperren, an dem keine Schwimmer sind. Nee, da bringt nichts, weil da keine Leute sind. Aber also ich frage mich, Feld 6 und, es ist einfach nur Verständnisfragen, weil Feld 6 und Feld 7 können da Bewegungsmelder hin. Ja. Weil ihr könnt doch eigentlich nur am Dock ablegen oder am Strand ablegen, dachte ich. Oder könnt ihr das einfach random irgendwo hinschmeißen? Wir können die Fässer, am Dock können die Fässer nur eingesammelt werden von mir und von Hooper. Und du kannst sie überall hinfahren. Und ich kann sie überall hinlegen, wo Strand oder Meer ist. Das ist so viel, was ich mir hier irgendwie merken muss. Also wenn ihr mich fragt, sollte die Priorität sein, gerade den Südstrand auszudünnen. Denn wenn er am Das ist auch meine Priorität. Denn wenn er theoretisch am Südstrand jetzt schon wäre, ist er nicht, sonst hätte er den Bewegungsmelder ausgelöst. Aber da könnte er theoretisch mit einem Zug jetzt den ersten Akt gewinnen. Genau, deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ja. Ich bin so dreist. Fischfinder, mein Freund, bist du in der Nähe oder am Südstrand? Nein. Okay. Das war Aktion 1. Ich muss jetzt meine anderen natürlich auch machen. Okay, wir wissen nur, dass er nicht hier ist. Ja, genau. Und hier, er ist nicht da. Okay. Und nicht in der Fassbar. Gut, dann. Der ist bestimmt jetzt vorsichtig geworden, die Sau. Der ist außen rum. Aber was will er denn machen? Will dich mal sehen, wenn du gerade drei Schwimmer gefressen hast. Du musst dich erstmal erholen. Leute, der könnte aber auch hier sein. Weil das zählt ja nicht als nebendran. Richtig. Genau. Ja. Aber gut, ich habe jetzt noch drei Aktionen. Mhm. Ja, Leute, das ist ja klar, was ich mache. Ja. Schwimmer retten. So, das heißt, es sind jetzt also keine Schwimmer mehr am Südstrand. Claudia hat gerade das Mittagessen vom Tisch genommen. Genau, ich habe den Südstrand komplett leer geräumt. Gerettet. Gerettet, so. Genau. Gut, ja, dann fahre ich einfach mal los und mit der einen Aktion nehme ich hier das Fass. Also ich bewege mich einmal, dann mit der zweiten Aktion das Fass. Ich fahre einen Strand weiter und lege es hier im Wasser wieder aus. An den Weststrand. Mhm, langsam. Also vier Bewegungsmelder liegen jetzt tatsächlich schon. Genau, an allen Stränden haben wir einen Bewegungsmelder. Das ist doch schon, das heißt, es wird auf jeden Fall was ausgelöst, wenn er jetzt fressen will. Es sei denn, er hat seine Spezialfähigkeit. Ja. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich einen Strand sperren? Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass neue Schwimmer spawnen. Ich könnte auch. Du kannst keinen Strand sperren, weil überall Schwimmer sind. Oder? Nee, stimmt, ich habe Strand. Stimmt. Weststrand, warum will ich mich da ein? Ja, genau. Also, ich könnte natürlich auch mein Fernglas. Kann ich beides benutzen? Weißt du was? Ich gehe jetzt mal zum Bürgermeisteramt. Erste Aktion. Ich sperre. Leute, was soll ich sperren? Sagt mir, welchen Strand ich sperren soll. Er war nicht hier in der Nähe. Das heißt, er wird da sein. Ich würde den Nordstrand. Ah, nee, das da geht nicht. Du kannst ja nur den Süd sperren. Du kannst entweder den oder den sperren. Ja, ich kann aber auch hier die 6 zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Die 6 geht ja auch noch. Ja, weil da so viele Schwimmer liegen. Ach nee, Quatsch. Pass auf, nee, die 6 kannst du nicht sperren, weil da keine Schwimmer hinkommen. Deswegen. Ich würde den Weststrand sperren, ehrlich gesagt. Ja. Ja, dann sperre ich den Weststrand, der ist jetzt geschlossen. Und, warte mal, 1, 2. Also ich habe noch 2 Aktionen. Ja. Bewege mich zum Nordstrand und rette da einen Schwimmer. Okay. Fertig. Gut. Alle drei gewesen. Wieder ein Tag rum. Genau. Guten Abend. Kommt die nächste Ereigniskarte. Festtagsbraten. Oh Gott, das klingt wieder. Oh Gott. Nordstrand, bitte ein Schwimmer. Oststrand, bitte ein Schwimmer. Und Weststrand 2. Geht nicht, also wird's umgedreht. Die Docks werden repariert. In dieser Runde können keine Fässer auf den Docks abgeliefert oder eingesammelt werden. Wir sollten besser etwas fangen. Den Braten habe ich meiner Alten aus der Tiefkühltruhe geklaut. Geil. So. Keine neuen Fässer diese Runde. Eieiei. Das ist natürlich jetzt taktisch ein bisschen kniffelig und auch popiffelig. Wir müssen uns einfach nur in den Hai hineinversetzen, Leute. Genau, was würdet ihr tun, wenn ihr der Hai wärt? Und ihr wisst, ihr braucht nur noch 3 Schwimmer zu fressen. Würde ich wahrscheinlich zum Nordstrand schwimmen. Lass die uns das Essen wegnehmen. Ich würde mal anfangen. Benni überlegt ja noch. Wir beratschlagen ja nur, damit er ein bisschen Zeit gewinnt. Ja, alles nicht so einfach. Es ist wirklich, als Hai lebt es sich nicht leicht. Ja. Also wir haben ja jetzt schon echt ganz gut Bewegungsmelder ausgelegt. 1, 2, 3, 4 Bewegungsmelder liegen rund um die Insel. Ja. Ich würde weiter Leute retten. Ja. Das muss die Priorität sein. No risk, no fun. Ja, ich war die ganze Zeit am Kombinieren, okay, er war nicht da, also muss, aber das bringt ja überhaupt nichts, weil jede neue Runde ist ja ist alles wieder offen. Ich bin durch. Ich habe eine Aktionskarte gespielt. Mhm. Und ich habe Bewegungsmelder ausgelöst. Und zwar? Am Oststrand, an der 8 und am Südstrand. 3 Stück. Aber wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge, ne? Genau, nicht, ja. Richtig. Er hat da irgendwie einen Bogen gemacht. Die Sau. Der ist garantiert auf dem Weg zum Nordstrand, wo 2 Schwimmer gerade chillen. Ich sag was anderes. Echt? Ja. Sag. Ich glaube, er ist am Oststrand, da chillen genauso 2. Ja, das könnte auch sein, ja. So. Dann lasst uns vereint unsere Fischaufdeckfähigkeiten. Genau, ich nutzen. Würde zum Oststrand jetzt gehen mit einem Zug und würde meinen Fisch mit 2. Zug, oder? Das klingt doch, ist doch. Ja, stimmt, das geht. Dann war ich quasi also. Ach, du kannst immer so viel auf einmal, ne? Wie kannst du? 2 Felder. 4 Aktionen. Aber wie viele Felder kannst du gehen? 2 Felder mit einem, genau. Mit einer Bewegungsaktion. 2 Felder. Bist du am Oststrand? Genau. Bist du denn am Oststrand oder in der Nähe? Nein. Warte, ich mache gleich das Fernglas. Ja, ja, eben. Wir kriegen ihn. Ja gut, ich habe nur noch 2, sorry, Hai, aber diese Schwimmer am Oststrand kriegst du nicht, weil die habe ich gerettet. Und ich bin mit meiner Aktion fertig. Ich würde dann mal den nächsten Zug machen. Los geht's. Ich benutze das Fernglas. Lieber Hai, bist du denn am Nordstrand? Nein, und das war auch gar nicht so schlau von dir, weil da hätte ich doch den Bewegungsmelder daraus gelöst. Richtig. Fuck! Okay, fick dich. Dann gehe ich jetzt in Sektor 5. Der Hai ist gerade rückwärts so geschwommen. Okay, ja, das war wirklich ein Fehler von mir. Fernglas geht nur einmal pro Runde. Yeah. Ich habe noch zwei Aktionen, dann rette ich jetzt am Nordstrand beide Schwimmer. Ja. Fick dich, Schwimmer, hi. Jetzt sind gerade nämlich aber tatsächlich nirgendwo gar keine Schwimmer mehr. Ja, noch nicht. Das genau. Das ist leer. Also 1, 2, 3 und ich kann ja keine Fässer aufnehmen, richtig? Dann bin ich damit fertig und mein Tag ist zu Ende. Das ist immer noch aktuell, ne? Okay. Gut, schnell, bevor es weiter. Falscher Hai gefangen. Ei. Okay, ein Schwimmer kommt auf Süd. Einer auf Ost und einer auf West. Beziehungsweise auf West gar keiner, aber dafür kommt... Das Schild kommt weg, aber es kommt kein... Stellt Brody und Hooper auf dasselbe Dock nach Wilder Besatzung. Das ist die erste Anweisung. Wollen wir... Und Hooper auch. Da steht ja schon ein Fass. Genau. Der Hai darf in dieser Runde eine zusätzliche Aktion ausführen. I like it. Also, wow. Also warte mal, langsam wird es unfair. Langsam also, wird es richtig unfair. Also das ist ja unfair Spiel. Ja. Also bisher war es sehr einseitig. Achtung Leute, Sie haben einen Hai gefangen, nicht den Hai. Oh ja, stimmt. Das ist eine sehr schöne Szene. Ja. Eine Extra-Aktion habe ich. Mhm. Gar nicht schlecht. Geiler Typ. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Ja. Das ist übrigens, so. Wir haben einen Schwimmer am Strand. Oh ja, tatsächlich. Ja. Und hier auch jetzt. Ja. Ich befürchte, die werden jetzt weggeschnappt. Naja, das werden wir ja dann sehen. Tja, wie viel Hunger hast du denn, Benny? Naja, also 3 würden noch reinpassen. Mhm. Platz für 3 Leute ist noch in seinem Bauch. Ich bin fertig mit meiner Runde. Und ich habe einen Bewegungsmelder am Südstrand ausgelöst, als ich den Schwimmer gegessen habe. Das habe ich mir gedacht. Natürlich. Jam. Nom. Gut. Okay, Leute, er ist am Südstrand. Oder er war am Südstrand. Er hatte so viele Aktionspunkte gerade, der könnte echt wieder überall sein. Richtig, Sau. Genau. Aber, warte. Jetzt kommt's. Er hat am Südstrand den Bewegungsmelder ausgelöst, ja. Aber nicht den Westen und hier im... Nicht, hier haben wir keinen, das ist ja Dock. Achso, das ist ein Dock. Aber den hier auch nicht, also er muss irgendwo hier in der Hälfte der Karte sein, aber er hätte auch über das Meer schwimmen können. Wieso? Er hätte doch, nachdem er hier gefressen hat, hätte er hier... Ja, genau, hätte er auch über das offene Meer schwimmen können. Ne? Ja. Aber deine Begeisterung freut mich sehr. Das offene Meer ist tatsächlich ziemlich geil, weil man über das offene Meer mehrere Felder auf einmal Wir müssen... Habe ich aber erst spät für mich entdeckt. Wir müssen... Also, langsam wird es ja wirklich knapp, weil Benny nur noch 2 Leute fressen muss. Ja. Also... Aber ihr habt die auch alle gerettet. Das wir ist haben jetzt schwierig, Leute zu finden, muss ich sagen. Eigentlich müssten wir hier und hier, also die einen offenen Meer stellen, da müssten wir eigentlich auch ein Bewegungsmelder Fassel platzieren. Ja. Das kann. Ja, dann machen wir das doch. Machen wir das? Also Aktion Nummer 1, Fass aufheben. Mhm. Aktion Nummer 2, aufs offene Meer rausfahren. Aktion Nummer 3, Fass hinlegen. Und dann noch ein weiterfahren hierhin, keine Ahnung. Auch wieder aufs offene Zum Meer Beispiel. Und dieser. Heini fällt ständig von der Orca runter. Ich würde dann quasi also der wurde ausgelöst. Ich mache das Übliche, aber das wird er nicht. Der wird ja wissen, dass ich das mache. Der Hai rechnet, der kennt ja Hooper mittlerweile. Er ist ja auch ein schlauer Fuchs. Ja, ja. Unser Hai. Aber womit er nicht gerechnet hat, ist, dass ich das mache. Bäm, dass ich irgendwo hingehe, wo überhaupt kein Schwimmer ist und sage, ich will meine Fischfinder. Benny, bist du am Nordstrand oder in der Nähe? Nein. Das war's bei dir, ne? Nee, dann warte mal, das war Aktion, 1 Aktion, 2 Aktion, 3 Aktion und 4 Aktion. Ich habe am Ostrand den Schwimmer gerettet. Ich könnte das Fernglas jetzt hier benutzen, allerdings wäre das schon echt dreist und auch ein bisschen doof von ihm, wenn er hierher geschwommen wäre, weil da waren wir gerade alle 3. Ist da nicht, auf er muss der... Ah. Vielleicht ist er auch immer noch am Südstrand, die Sau. Ich denke, du hast 4 Aktionen hast du auch. Ja. Womit er gar nicht rechnet, ist, dass du 3 Aktionen fürs Laufen aufwendest und dich hier hinstellst, 1, 2, 3 und hier dein Fernglas machst. Wetten? Aber das hätte ja auch... Ja, das ist also recht gut, dass du es nicht gemacht hast. Ja, ja, da muss man alles dran denken. Ne? Ich könnte will, ja... Dass ich dich am Anfang gefunden habe, war absoluter Zufall. Ich könnte ja hier zum Südstrand, da hat ausgelöst, vielleicht ist er auch noch da. Ich könnte hier mit dem Fernglas gucken und dann hier hingehen und noch einen Strand sperren. Ja, komm, mach. Also, erstens, ich gehe zum Südstrand. Zweitens, bist du am Südstrand? Nein. Drittens, ich gehe in das Polizeidings-Hauptquartier. Und viertens, ich sperre welchen Strand, Leute? Einen ohne Bewegungsmelder, hätte ich jetzt gesagt, aber gibt's gar nicht. Mhm. Aber wenigstens hindern wir dann... Also warte mal, er ist nicht hier. Und wo habe ich... Hier habe ich, er ist auch nicht da. Der muss hier irgendwo sein. Mach den Oststrand. Oststrand ist gesperrt. So, schnell, schnell, schnell. Gut, dann ist der Tag vorbei. Aufregend. Nächste. Ich bin jetzt schon sehr zufrieden. Ich hätte nicht mehr gerechnet, dass es noch so länger. Der Bürgermeister greift ein. 2 neue Schwimmer nach Nord. 2 neue Schwimmer nach Süd. Südschwimmer, die gefallen mir. Einer nach Ost geht nicht, da drehen wir nur die Karte um. Und noch einer nach West, bitte. Boah. So. Nachdem ihr die Schwimmer platziert habt, entfernt ihr alle Schwimmer von einem Strand eurer Wahl und schließt diesen. Ah, speaking of unfair. Ja, dann machen wir den Südstrand natürlich, ne? Ach nee, warte, am Nordstrand sind auch 2. Ja. Ist komplett egal. Welchen? Ich bin ja immer noch, hat das überhaupt keine Bedeutung, wo er jetzt sein könnte, weil er ja gleich wieder dran ist. Ich weiß, aber. Also, na gut. Ja. Da er hier, also hier, wir haben ja hier im offenen Meer jetzt auch einen platziert. Mhm. Also diese Passage hier, er kann nicht mehr hier rüber, ohne dass wir das mitkriegen. Aber auf der Seite, hier im Westen, kann er sich noch recht frei bewegen. Ja. Da wir hier nicht komplett dicht gemacht haben. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir entweder den Nord- oder den Weststrand schließen. Und da im Norden mehr Schwimmer sind, würde ich den Nordstrand schließen. Gut. Tja, blöd gelaufen, was? Hi. Aber hattest du denn schon Zeit, dir deinen Zug zu überlegen? Ja, ich hab so ein paar Ideen gehabt. Und es ist, kann dir ja vollkommen egal sein, wie viele Fässer du auslöst. Der Hai muss ja nur noch 2 Leute verspannen und dann hat er gewonnen. Also das wird jetzt echt ein knappes Ding. Na gut, wir können es kommentieren für unsere Zuhörer. Wenn er es irgendwie schafft, zum Südstrand in seinen Aktionen zu gelangen, ist das Spiel vorbei. Diese erste Runde zumindest. Und wenn du es geschafft haben solltest, Benny, dann erwarte ich, dass du das uns nicht mitteilst, sondern dass du das wie ein Hai in Hai-Filmen kommunizierst. Ja, Mann, wo ist deine Hai-Ehre? Wir appellieren an deine Hai-Ehr-Gefühle. Also, mein Zug ist gemacht und ich habe einen Bewegungsmelder am Südstrand ausgelöst und einen Schwimmer gegessen. What? Hä? Ach so, weil du nicht mehr Aktionen übrig hattest, ich verstehe. Okay, jetzt sind wir in der 89. Spielminute. Yeah. Ey, wir sind in der Nachspielzeit. Benny das war jetzt einfach nur, okay, mal gucken, wie knapp ich verlieren kann. Benny muss nur noch eine Person fressen und dann hat er den ersten Akt gewonnen. Wir müssen die Sau jetzt markieren. Oder habe ich gefressen und bin abgehauen. Oder hast du gefressen und bist geblieben? Ab zum Südstrand, Leute. Der ist am Südstrand oder in der Nähe. Naja, ich brauche erstmal neue Fässer. Entschuldigung. Also ich könnte natürlich das machen, was ich jetzt die ganze Zeit mache. Irgendwo hinstellen oder rufen. Also, du solltest erstmal gleich mit ein Fass ans Dock bringen. Ihr habt Fassmangel. Mhm. Genau, mal fang doch du an. Ja. Herr Oberwachtmeister, bitte. Herr Oberwachtmeister Brody, könntest du bitte... Erstens, ich gehe zum Fassladen. Zweitens, ich nehme ein Fass auf. Drittens, ich gehe zum Westdock. Mhm. Viertens, ich lege das Fass ab. Sehr gut. Ein produktiver Arbeitstag im Leben eines Polizeichefs. Auf Amityville. Also, ich fahre hierhin, Platz 1, zweitens das, drittens so, der Fass aufnehmen, kommt mit an Bord. Und jetzt... Im vierten Zug fährst du irgendwo hin, oder bleibst du im vierten Zug? Kannst im vierten Zug auch bleiben. Ich kann auch bleiben, aber es ist eigentlich komplett egal. Ich fahre aber einfach aufs offene Meer hinaus. Bringt es jetzt irgendwas, diese Schwimmer da zu retten und dafür meine Aktion aufzubringen? Weil in der nächsten Runde kommen ja neue Schwimmer. Das heißt, er braucht nur noch einen. Das heißt, das Schwimmer retten bringt jetzt irgendwie nichts mehr. Das Einzige, was was bringen würde. Das stimmt, das ist. Oder? Wir müssen unterbricht mich, wenn es unlogisch ist. Das Einzige, was was bringen würde. Der Einzige, der mir ein Fass anklemmen kann, ist Jörn. Ne? Genau. Genau. Du hast aber deinen Zug gerade schon gemacht, was vielleicht taktisch unklug war. Oh, ich hätte vielleicht erstmal herausfinden müssen, weil ich vielleicht zufällig. Ja. Das sehe ich ähnlich. Muss ich sagen. Ja, Claudio, ich dachte, ihr guckt erst, wo ich bin und holt euch dann. Claudio Hooper ist ja unser Scout, weil er sich schnell bewegen kann und den Fischfinder hat. Also das haben wir eigentlich die ganze Zeit falsch gemacht. Eigentlich hätte immer oder meistens Claudio als erstes agieren müssen. Hab ich ja meistens weil, auch. Ja. Er hat nur falsch geguckt. Ja, weil ich du ja der Kundschaft. Ich habe einfach falsch geraten. Unabhängig davon hätte ich ja sowieso ein Fass gebraucht, egal was. Ja, das stimmt. Also, Claudio ist ja, egal, mach weiter. Claudio ist ja der Kundschafter, ich bin der Supporter und Jörn ist der Damage-Dealer. Vollstrecker. Der Vollstrecker, ja. Ich bleib einfach da, wo ich bin. Fischfinder, mein Freund. Bist du am Ostrand oder in der Nähe? Nein. Das wundert dich selber. Mich wundert, ja. Mich wundern ganz andere Dinge. Shit. Okay. Darf ich kurz fragen, warum du am Oststrand nach mir guckst? Habe ich auch nicht verstanden. Weil du sonst das Fass ausgelöst hättest, ne? Wenn du da. Weil nee! Aber es könnte ja sein, dass du hier oder hier bist. Ja, eben. Das war der Grundgedanke. Ja, aber wenn du dich zum Beispiel hier hinstellst. Ja. Dann. Wusste ich, dass du da nicht sein kannst und da nicht sein kannst, weil sonst hättest du ja was ausgelöst. Ne, ich habe ja was ausgelöst. Warte mal, in welcher Runde? Und was gefressen. Am Südstrand. Das war die Runde. Shit. Ja. Aber gut, das ist jetzt gemacht. Du kannst auch irgendwo hingehen, wenn du willst. Ich kann noch drei Sachen machen, mein Freund. Ja, aber nicht mehr nochmal den Fischfinder raus. So. Nee. Was kannst du noch schönes? Ja. Irgendwas mit Fässern jonglieren. Nee. Pass auf, ich biete dir einen Deal an. Wir lassen ein Fass verschwinden, dafür kann ich nochmal den Fischfinder machen. Genau. Ach, ja, weißt das was? Nur, jetzt, aus, also, nur aus Prinzip hier. Zweite Aktion, ich rette einen, dritte Aktion und also jetzt bitteschön. Wir brauchen so oder so jetzt echt eine fette Portion Glück, damit Benny. Ihr seid mit eurer Aktion durch, jetzt fängt der nächste Tag jetzt an. Ja, so. Und das war's. Das weißt du ja nicht. So, wir haben zwei neue Schwimmer in Nord. Da ist er noch gesperrt, das heißt, hier ist jetzt, jetzt in Kürze offen. Genau, keine dann Schwimmer. Ein neuer Schwimmer in Süd und zwei in West. Irgendwelche weiteren Aktionen? Ja, warte, kommt sofort. Falls der Hai sich über ein Feld mit einem Boot bewegt, darf er den Captain des Boots über Bord werfen. Wie geil ist das denn? Der Kapitän muss zwei Aktionen darauf verwenden, wieder zurück ins Boot zu gelangen. Ist ja geil. Sehr gut. So, Herr Hai, los geht's. Das, pass auf, Hai, bedeutet das, das wäre sozusagen eine Aktion außerhalb des Ganzen, wenn jetzt jemand auf meinem Feld sozusagen ist, könnte ich ihn jetzt runterstoßen und dann mache ich meine drei Aktionen. Du bewegst dich und wenn du dran vorbeikommst, dann kannst du entscheiden, ob der. Ob du eine aber das, ich verstehe es nicht so, dass das eine Aktion von dir ist, sondern du darfst das jetzt in diesem. Die Frage wäre, wenn, bevor ich meinen Zug mache, jemand auf meinem Feld ist, ob ich ihn dann runterstoßen darf oder ob sozusagen im Vorbeifahren das noch passieren darf. Falls du dich über ein Feld mit einem Boot bewegst, aber meinetwegen. Wie du jetzt nur aus Prinzip einen von uns beiden ins Wasser schmeißen wirst. Ja, na klar. Ja, natürlich mach ich das. So, ich habe meine Aktion jetzt nämlich durchgeführt. Ich habe mich bewegt. Mhm. Dabei ist der Hooper leider ins Wasser gefallen. Das war mir klar. Ich habe einen Bewegungsmelder am Südstrand ausgelöst, als ich den 9. Schwimmer gegessen habe. Ja, damit ist ja egal, wie viele Aktionen. So, damit hat Benny diesen ersten Akt gewonnen. Ich weiß nicht, ob das gewonnen ist oder ob es einfach nur der Zeitpunkt ist und ich gehe vielleicht mit neuen Schwimmern sozusagen als Vorsprung. Ich weiß, ich kenne den zweiten Akt nicht. Nee, ich, das heißt sag mal, einfach, aber wie nur aus Interesse, ja, das Ziel des ersten Aktes für dich ist, 9 Leute zu fressen. Das hast du geschafft. Okay. Und wir haben es zu dritt nicht geschafft. Unser Ziel wäre gewesen, dir 2 Fässer anzuhängen, das haben wir zu dritt nicht geschafft. Wir haben gewissermaßen versagt. Also ich aber jetzt nur sagen, in der letzten Runde gerade ein paar Fehler gemacht. Wir haben, glaube ich, ja, wir haben auch schon vorher 1-2 Fehler gemacht. Aber ihr habt ja genauso geübt wie ich. Ja. Ich habe mich am Anfang einfach euch präsentiert. Nee, ich war viel am Südstrand. Jetzt bin ich auf drei. Gut. Ich war am Südstrand eben, konnte aber nur eine Person essen, weil ich musste da erstmal hin. Ich war nämlich vorher auch auf 3. Du kannst aber nicht direkt auf dann Südstrand. Bin ich, ne? Dann bin ich auf 7, auf Süd gegessen. 3 Aktionen. Ja. Ja. Und jetzt bin ich gegessen, 7, runterstoßen und zurück. Lass mich rein. Raten, du hast dich viel mehr als wir dachten auf dem offenen Meer aufgehalten, oder? Ja, nee, nach die Hälfte der Zeit vielleicht. Aber okay. Ich habe auch schon mal unter euch allen rumgechillt, bis ihr alle wieder abgehauen seid, ja. Und ein Fass haben wir dir ja nur dadurch angeboten, dass wir einmal herausgefunden haben, wo du warst. Mhm. Dadurch hat er automatisch ein Fass bekommen. Ne? Sag mal, was auf deinem Zettel da steht. Wie hast du dir das eingetragen? Ich möchte das nachvollziehen. Ich habe mir gemerkt, was du gesagt hast und ich möchte kontrollieren, ob du das einkrollen. Ich habe noch hier den Fressrausch noch nicht eingekreist gehabt. Ja, also, ich habe im Nord auf N angefangen und bin dann auf die bis zum Osten gefahren und habe erstmal im Norden, weil da schon jemand lag, einen mitgenommen und dann bin ich nach Osten und dann bin ich wieder zurück nach Norden, habe da einen gegessen, bin da einfach geblieben und dann bin ich auf die 8, das ist hier das Dock, da bin ich einfach nur abgehauen und dann bin ich auf den Südstrand mit dem AS, da hast du witzigerweise meine Fähigkeiten nämlich nicht missverstanden. Außer Sicht war, du bist für Hoopers Fischschweine und Bodys Fernglas unsichtbar, war richtig und dann hast du nämlich gefragt, bist du da und da und ich habe gesagt, nein und du so, ach nee, dann hat er den ja nicht gespielt, weil dann du hast wirklich erwartet, dass ich sage, muss ich den nicht sagen, aber die Regeln, deswegen habe ich extra nachgelesen, heißen, wenn ich den einsetze, kann ich einfach sagen, nein. Du kannst lügen, ja. Reichst, wie du und das, bist. Und du dachtest aber, dass ich den offenbar nicht eingesetzt habe, das war natürlich eine große Hilfe für mich. Verstehe, ja. Und dann wenn du sagen würdest, kann ich dir nicht sagen, wüssten wir ja dann ja als geübte Spiele. Ganz genau. Das genau, und als hier die drei Leute am Weststrand waren, bin ich am Weststrand. Du kannst doch jetzt behaupten, was du willst hier. Das steht ja da, es ist ja alles aufgeschrieben, alles protokolliert. Und nachher hatte ich halt das Glück, dass ich hatte hier drei ausgelöst und ihr dachte, ich werde hier, aber ich war halt da. Ach cool, das war witzig. Nach 9 Leuten. Schön. Wir haben noch keins unserer Biere getrunken, Jörn. Wie gut, dass wir welche gekauft haben. Extra mitgebracht. Wem gehört denn das Spiel? Ist das, hast du dir das gekauft? Ja. Geil. Doch, ist geil. Macht Bock. Extra für den heutigen Tag. Ja, total cool. Aber wir können ja noch weitermachen. Und hier ist einmal Jörn aus der Zukunft, aus der Postproduktion. Das ist also der Zeitpunkt, Benny hat den ersten Akt wie ein kaltblütiger Killerhai gewonnen, hat sich gegen uns durchgesetzt und das war der Zeitpunkt, an dem ich nach Hause musste, weil es ein Problem gab damals, als wir es aufgezeichnet haben mit der Bahnverbindung von Hamburg nach Husum und ich wollte halt nicht um 4 Uhr zu Hause sein und zwischendurch 3 Stunden Aufenthalt in Schleswig haben. Die Jungs haben sich aber entschieden, das Spiel noch zu Ende zu bringen, den zweiten Akt auszuspielen und zu gucken, wer am Ende die finale Schlacht Mensch gegen Killermaschine gewinnt. Wir sind im zweiten Akt auf der Orca und wie das ausgegangen ist, das hören wir jetzt. Claude und ich müssen uns jetzt absprechen, weil wir zu zweit jetzt praktisch drei ganz genau Rollen machen. Ihr habt Quint noch dabei. Genau. Ich bleib der Hai. Du bleibst der Hai. Aber es sind wahrscheinlich komplett neue Spielgeschichten. Wir haben einige Karten noch nie umgedreht hier. Genau. Und wir sind jetzt quasi auf dem offenen Meer. Den ersten Akt, das Spielfeld wurde gerade umgedreht. Genau. Jetzt sind wir auf dem offenen Meer, wie es scheint. Bevor wir uns durchlesen, ich habe ja vorhin gesagt, ich weiß gar nicht, ob man den ersten Akt gewinnen kann oder nicht. Aha. Er ist nur irgendwann vorbei. Und ich glaube, wenn ich diese Karte gucke, wo mein Kill-Count steht, ich glaube, das ist wirklich nur Vorbereitung auf den zweiten Akt. Denn durch den Schieber sehen wir, ich habe sehr viele Spezialfähigkeiten und eine gewisse Ausrüstung bei euch limitiert. Ihr habt weniger Ausrüstung, wenn ich mehr Leute gefressen habe und ich habe mehr Spezialfähigkeiten. Mhm. Ich glaube, dass es einfach nur eine Voraussetzung für den zweiten Akt ist. Aber das werden wir jetzt sehen. Richtig. Meine Vermutung. Vorbereitung. Mischt die Spezialfähigkeitskarten und gibt dem Hai so viele davon, wie die Position des Clips auf der Schwimmerleiste seiner Charaktertafel vorgibt. Ah ja, siehst du. Aber die kann doch immer nur 9 vorgeben. Nein. Hätte ich nur 2 Leute gefressen und du hast 2 Fresser. Dann wäre es ja auch die zweite Runde. Vollkommen richtig. Das meine ich ja. Ja. Wenn ich nur 2 Leute gefressen hätte. Ja, aber leider waren wir zu dumm, dich zu kriegen. Ich glaube, an einigen Stellen hatte ich Glück. Ja, muss man schon sagen. Ich bin der Meinung, Benny hat geschummelt. Das behaupte ich jetzt einfach. Der Hai. Schon dreist, das zu sagen. Das Spielfeld, das wir jetzt sehen, weil wir haben das ja umgedreht, ist nicht mehr eine ganze Insel, sondern das ist jetzt nur noch ein Boot von unten. Nein, das ist. Nee, es ist das offene Meer. Man sieht nur ein versunkenes. Ein versunkenes Schiff, glaube ich. Ein versunkenes Schiff. Ja, genau. Das offene Meer und das. Mit ganz vielen zersplitterten Kleinteilen. Also, ich glaube, wie heißt das Schiff nochmal? Orca. Orca. Boah, krass. ist untergegangen. Genau, ich glaube, ja, guck mal, wir haben hier die, haben wir auch noch nie benutzt. Ich glaube, damit wird jetzt das Schiff auf das Spielbrett und er hat gewonnen, wenn alle weg sind und quasi das Schiff untergegangen ist. Genau, richtig. Könnte ich mir vorstellen. Wir haben die Hai-Spezialfähigkeitenkarten gemischt. Genau. Und wir geben dem Hai jetzt so viele davon, wie die Position des Clips auf der Schwimmerleiste seiner Charaktertafel vorgibt. Und genau, und dieser Clip, der steckt ja in der Tabelle, die man hier sieht, auf der Zeile, wo ich 9 Leute gegessen habe. Und die sagt, Spezialfähigkeiten 10. Okay, und wir geben sie dir, das heißt, du darfst sie dir nicht aussuchen. Verstehe ich das richtig? Ja, wir geben dir so viele. Okay, pass auf. Sind das nicht wahrscheinlich 10 Karten? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind ein paar mehr als 10. Bitteschön. Danke. Dokumentiere gerade ein bisschen. Der Hai darf sich seine Karten ansehen, sollte sie aber vor der Besatzung geheim halten. Okay, das mache ich. Jedes Besatzungsmitglied erhält seine beiden eigenen Ausrüstungskarten und seinen Zielchip. Okay, Zielchip sind... Ausrüstungskarten ist ja jetzt sowas wie bei mir zum Beispiel Fernglas und Strand geschlossen. Nein. Nein, guck mal, Du kriegst deine beiden... Aber ich glaube, das ist jetzt ein komplett neues Spiel einfach. Genau. Ich habe auch ja den Hai-Tracker und... Ja, die Strand geschlossen Karte ergibt auch wenig Sinn, ja, wenn wir absolut. Uns auf einem Schiff befinden. Und mein Hai-Tracker mit der Inselkarte, den brauche ich auch nicht mehr. Logischerweise. Geil, ich habe jetzt eine Pistole und einen Baseballschläger. Ey, ich hau den Hai zu frei mit meinem Basie. Genau, jeder hat 2 Spezialfähigkeitskarten. Geil, das Spiel voll durchdacht, ey. Das ist bestimmt mega spannend, sich das anzuhören. Ja. Also, wenn wir wirklich jemanden haben, der sich die kompletten 8 Stunden dann anhört, dann meldet euch bitte. Mhm. Denn dann gibt es sowohl von den Kack- und Sachgeschichten als auch vom Hai-Alarm-Podcast eine kleine Überraschung für den Hörer oder die Hörerin. Kann man das so sagen? Von mir aus? Klar, ich weiß nicht, was ihr jetzt meint, aber. Ich bin bei jeder perversen Schandtat dabei. Okay, mein Zielchip. Ich habe gesagt, wenn sich ein Hörer oder eine Hörerin wirklich die komplette Aufnahme jetzt anhört. Vielleicht stellen wir die ja nicht komplett online. Da müssen wir irgendwelche Hinweise verstecken zu irgendeinem Rätsel, das gelöst werden kann. Genau. Okay, wie Zielchip hat jeder. Mischt die Ausrüstungskarten der Besatzung. Ja, die roten bei dir. Ja. Die Besatzung erhält als Gruppe so viele verdeckte Karten von diesem Stapel, wie die Position des Clips auf dem Schwimmerleiste des Hais vorgibt. Also, wir kriegen 3. 3. Okay. Aber jeder? Okay. Nee, insgesamt. Nee, wir kriegen insgesamt nur 3. Ja, genau. Okay. Die Besatzung teilt diese Karten sofort nach Belieben unter sich auf. Ja gut, dann nimmst du eine, ich eine. Dürfen und wir die uns angucken? Quint eine. Noch steht davon nichts. Auch mies, dass ihr jetzt mit für Quint nochmal mitspielen müsst, ey. Übrigens, was muss immer? Dieses Spiel wird immer mit 4 Charakteren gespielt, egal wie viele Spieler da sind. Ja, klar. Okay. Sonst wird es ja wirklich unfair. Voll. Ja. Jedes Besatzungsmitglied legt alle seine Ausrüstungskarten offen neben seine Charaktertafel. Also, ja, Ausrüstung. Man braucht einen größeren. We're gonna need a bigger table. Warte, ich habe einen Köder. Okay. Ich habe Munition zur Verwendung. Mit einem Gewehr oder einer Pistole. Mhm. Ah, die muss ich dir wahrscheinlich. Kann ich kurz fragen, warum du 3 und die auch jeweils einen haben? Weil ihr habt doch insgesamt nur 3. Ich habe schon 2 von Haus aus gehabt. Ah, genau. Okay, sorry. Die speziellen genau. Brody. Okay, die kriegen, von denen haben wir nur 3. Machete genau. Und. Ich habe Munition, ich habe ein Gewehr und ich habe. einen Hammer. Einen blutigen Hammer. Und geil. Quint hat eine Machete, ein Leuchtsignal. Und, einen Haken. Mhm. So eine Art Schürhaken oder so Fischfanghaken. Dreht die Charaktertafeln um, sodass die Seite für den zweiten Akt zu sehen ist. Ah, mhm. Hab ich so. Da haben wir jetzt andere Fähigkeiten plötzlich. Genau. Bringt an jeder Charaktertafel am rechten Rand einen Clip auf Feld 0. Jetzt haben wir, die Spieler, auch Clips. Mhm. Für diese Aufnahme wären die Headsets von Jörn total praktisch gewesen. Das ist richtig. Einen für dich, einen für Quint und einen für Hooper. Gut, dreht den Spielplan um, sodass die Seite der Orca zu sehen ist, haben wir gemacht. Setzt die Orca zusammen, indem ihr jeweils ein Bootkerzchen auf jedes der 8 dafür vorgesehenen Zonen auf den Spielplan legt. Das hat Fritz schon gemacht. Habe ich schon zusammengepuzzelt? Steht perfekt. Schon. Voll geil. Achtet dabei darauf, dass bei jedem Bootsgärchen die unbeschädigte Seite nach oben zeigt. Ja. Wie sieht die andere Seite aus? Warte mal, guck mal, ist da das Blut? Ah, die ist richtig damaged dann. Okay. Ja. Die Auftauchkarten werden gemischt und als verdeckter Stapel an die mit dem Wort Nachziehstapel markierte Stelle auf dem Spielplan gelegt. Jedes Besatzungsmitglied stellt seine Spielfigur auf ein Bootsfeld seiner Wahl. Ah, okay. Da sind eure Männchen, die liegen da. Es dürfen mehrere Besatzungsmitglieder auf demselben Feld stehen. Okay. Aber komm mal, verteilen wir uns mal ein bisschen. Ja, ich gehe mal zu dem. Ohne zu wissen, welchen Vor- oder Nachteil welches Feld hat, aber. Genau. Guck mal, dann nehmen wir mal einen hier ganz vorne. Okay. Damit ich das wieder nicht sehe. Ich frage mich, ob ich immer auf diese Verdeckung hier aufbaue. Wahrscheinlich nicht. Der Hai erhält 3 große Auftauchchips und seine Spielfigur. Auftauchchips? Ah, guck mal, 3 große Auftauchchips. Chips, die hast du, glaube ich, Chips vor dir liegen bei den A, die 3 A-Dinger. Die 3 ah, großen. Die A, 3 B, großen. A. Ja, ja, ja. B und C kriegst du. Mhm. Und. Mal Spielfigürchen. Dein Spielfigürchen. Da. Wo ist der Hai? Fucking shock. Leg die 3 kleinen Auftauchchips und die 3 Würfel neben dem Spielplan bereit. 3 kleine. Was sind für Würfel? Ach da, ach du Scheiße. Und Würfel. Digga, wie umfangreich ist das mit diesem Spiel? Was geht denn? Materialschlacht. Ja. Alle anderen Spielmaterialien, einschließlich der restlichen Spezialfähigkeitskarten und allgemeinen Ausrüstungskarten für die Besatzung, kommen zurück in die Schachtel. Sie werden für den zweiten Akt nicht benötigt. Also das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Die High-Spezialkarten brauchen wir nicht. Schmeiß nein. Schmeiß nein. Gut. High-Spezialkarten. Geiles Wort einfach. Was machst du beruflich? Ich bin beim Ravensburger Verlag und ich bin zuständig für die High-Spezialkarten. Ich glaube, ich brauche diesen Sichtschutz auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Das glaube ich auch. Der Hai beginnt jede Runde unter Wasser und taucht dann in einer der 8 Zonen rund um die Orca auf. In der Hoffnung, den Hai angreifen zu können, muss die Besatzung vorhersagen, wo er auftauchen wird. Mhm. Dann greift der Hai an, bevor er wieder in die Tiefen des Meeres abtaucht. Ziel des Hais: Eliminiere alle 3 Besatzungsmitglieder oder zerstöre die Orca vollständig. Sehr gut. Wow. Ziel der Besatzung: Eliminiert den Hai. Ja, verständlich. Der zweite Akt wird in Runden gespielt. Diese bestehen jeweils aus den folgenden 6 Phasen und werden in der angegebenen Reihenfolge gespielt. Erstens Auftauchoptionen. Zweitens die Entscheidung des Hais. Das steht auch hier auf unseren Charakterkarten ja, alles. Bei mir auch, ja. Okay, bei mir auch. Genau. Drittens die Vorbereitung der Besatzung. Viertens der Hai taucht auf. Fünftens die Besatzung greift an. Sechstens der Hai greift an. Phase 1, Auftauchoptionen. Die obersten 3 Auftauchkarten werden aufgedeckt und nebeneinander an die dafür vorgesehenen Stellen A, B und C. Sollen wir es gleich machen? Ja, mach mal. A, B und C. Auf den Spielplan gelegt. Die Karten sollten so gedreht werden, dass die Ausrichtung der Bootsskizze der Orca auf dem Spielplan entspricht. Ja, ist gemacht. Ja, stimmt. Abschütteln-Symbol. Schön, dass bei selbst bei einem Hai-Angriff auch für sowas Zeit ist auf der Orca. Also die Karten sind folgendermaßen gegliedert. Das rot markierte Quadrat ist die Auftauchzone. Dann gibt es das Abschüttelsymbol. Dann gibt es die Anzahl der Angriffswürfel, wie viele Würfel benutzt werden dürfen. Und die Haiflosse mit der Zahl ist der Ausweichwert. Was das bedeutet, werden wir jetzt. Das ist kompliziert. Das sind die 3 Auftauchoptionen, die dem Hai in der Runde zur Verfügung stehen. Die Auftauchzone, rot markiert, ist der Bereich, in dem der Hai auftauchen wird, falls er diese Karte wählt. Ja. Jede Auftauchkarte hat einen Ausweichwert, eine bestimmte Anzahl an Würfelsymbolen und eventuell ein Abschüttelsymbol. Diese Angaben werden später erläutert. Die kleinen Auftauchchips A, B und C werden auf das Wasserfeld der entsprechenden Zonen gelegt. Also ob die Optionen, die der Hai gleich hat, ja. Wer das verstanden hat, ohne es zu sehen, kriegt von mir auch nochmal persönliche Handschlag. Auf das Wasserfeld der entsprechenden Zonen gelegt, sodass die Spieler einen besseren Überblick über die Auftauchoptionen dieser Runde haben. Verstehe schön. Hinweis: Wenn die Auftauchkarten aufgebraucht sind, wird der Ablagestapel gemischt und als neuer Nachziehstapel bereitgelegt. Mhm. Phase 2, die Entscheidung des Hais. Der Hai wählt geheim eine der 3 Auftauchkarten, indem er einen großen Auftauchchip A, B oder C verdeckt vor sich ablegt. Ah ja. Also vielleicht bräuchtest du doch wieder deine. Nein, ich leg den jetzt so hin. Ja. Okay. Spezialfähigkeiten. Jede Spezialfähigkeitskarte verbessert die Möglichkeiten des Hais. Die Spezialfähigkeiten gilt für die Runde, in der die Karte gespielt worden ist. Mhm. Am Ende der Runde wird die Karte aus dem Spiel genommen, unabhängig davon, ob die Fähigkeit zum Einsatz gekommen ist oder nicht. Muss ich eine spielen? Du musst sie nicht spielen, so verstehe ich das auch. Okay. Mhm. Phase 3, Vorbereitung der Besatzung. Die Besatzung bereitet sich auf das Auftauchen des Hais vor, indem sie sich bewegt, Waffen auswählt und Zielchips platziert. Die Besatzungsmitglieder dürfen ihre Möglichkeiten und Absichten diskutieren, sollten das allerdings erst tun, nachdem der Hai sich in Phase 2 für einen Auftauchchip entschieden hat. Ja. Das ist ja logisch. Ja. Ja. Bewegung. Jedes Besatzungsmitglied kann bis zu 2 angrenzende Felder weit ziehen. Eine Bewegung ist über Boots- und oder Wasserfelder möglich. Aber wir haben doch eigentlich gar keine Wasserfelder. Ja, die Wasserfelder, das ist halt der Wasserteil auf dieser Karte. Okay. Aber also verstehe ich das jetzt. Weil es gibt ja nur diese 8 Quadrate, die auf dem Boot spielen. Ja. Genau. Na, und wenn sie weg sind, ist es halt eine Wasserkarte wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich, genau. Man dreht sie nachher um. Ach so, ja, stimmt, so. Stimmt. Wenn die weg sind, dann ist es eine Wasserkarte. So. Jedes Besatzungsmitglied kann bis zu 2 angrenzende Felder weit ziehen. Eine Bewegung ist über Boots- und oder Wasserfelder möglich. Eine Bewegung von einem Wasserfeld auf ein Bootsfeld kostet jedoch 2 Bewegungen. Mhm. Ja klar, du musst ja erstmal dann rausklettern und deinen Badeanzug wieder ausziehen. Genau. Oh. Waffe wählen. In der Hoffnung, den Hai angreifen zu können, wählt jedes Besatzungsmitglied eine Waffe aus seinen Ausrüstungskarten. Es gibt 3 Waffenarten, die jeweils durch ein unterschiedliches Symbol in der oberen linken Ecke der Karte gekennzeichnet ist. Es gibt die Faust, das bedeutet Nahkampfwaffen. Das sind Nahbereichswaffen, die es dem Spiel erlauben, dem Hai durch einen Würfelwurf Verwundungen zuzufügen. Dann gibt es das Zielrohr, das sind Schusswaffen. Auch bei diesen Waffen kann der Spieler dem Hai durch einen Würfelwurf Verwundungen zufügen. Sie sind jedoch aus einer beliebigen Entfernung nutzbar. Und dann gibt es die Fangwaffen, das ist dieser Angelhaken. Das sind Nahbereichswaffen, die am Hai befestigt werden und ihn behindern. Die Wirkung hält an, solange die Waffe dem Hai anhaftet. Mhm. Jedes Besatzungsmitglied legt seine gewählte Waffenkarte offen oberhalb seiner Charaktertafel ab. Mhm. Zielchips platzieren. Jeder von uns hat seinen Zielchip. Das sind diese Dinger. Die sehen aus wie, wie so ein Ziel. Mhm. Zielfernrohr in verschiedenen Farben. Stilisiertes Dartbrett. Genau. Jedes Besatzungsmitglied legt seinen Zielchip auf das Wasserfeld der Zone, in der seine Meinung nach der Hai auftauchen wird. Mhm. Es ist möglich, dass mehrere Besatzungsmitglieder dasselbe Feld ausgewählt haben. Nutzt ein Spieler eine Nahkampf- oder Fangwaffe, muss er sich entweder in dem gewählten Feld selbst oder angrenzend dazu befinden. Setzt ein Spieler eine Schusswaffe ein, kann er auf ein beliebiges Wasserfeld zielen, unabhängig von seinem eigenen Standort. Mhm. Alter, ist das kompliziert. Das ist wirklich kompliziert. Allein wie viele Sachen ihr jetzt schon beachten muss. Aber bisher ist das meiste ja relativ, wie soll ich sagen, fast intuitiv. Ja. Ja. Bin mal gespannt, wie das den Würfel. Aber guck mal, es gibt ja, was ich aktuell nicht verstehe, es gibt ja nur 3 Möglichkeiten, wo er auftauchen kann in dieser Runde, richtig? Und das Beste, wo du denkst, wenn eine Erklärung auf dieser Karte ist, ist aber nur ein Zitat aus dem Film. Ich habe nur 2 Möglichkeiten aufzutauchen und ich weiß noch nicht, was der Unterschied zwischen 2 Würfeln und einem. Nee, du hast. Das erfahren wir bestimmt gleich. Du hast 3 Möglichkeiten aufzutauchen. 2. Nee, 1, 2 und 3. Das ist dasselbe Feld. Ah, das habe ich jetzt erst, sorry. Okay, warum sollten wir, wenn wir 3 Spieler sind, und angenommen, selbst wenn es 3 verschiedene Möglichkeiten, warum sollten wir auf dieselbe Vermutung äußern? Dann nimmt doch jeder ein Spielfeld. Naja, weil ich auch noch Spezialfähigkeiten habe, die sagen, was der macht, ist egal. Okay. Die kennst du aber nicht, die kennen aktuell nur ich. Und wir haben ja auch die Begrenzung, dass wir uns nur 2 Felder bewegen können. Wir müssen ja auch noch laufen über das Boot. Ja. Ne? Ausrüstungskarten ohne Symbol in der linken oberen Ecke sind Zubehör, das zusätzlich zu den Waffen genutzt werden kann. Es gibt 3 verschiedene Arten von Zubehör. Den Köder, nachdem sich der Hai in Phase 2 für einen Auftauchchip entschieden hat, können Köder gespielt werden. Der Hai muss dann einen Auftauchchip aufdecken, den er zuvor nicht gewählt hat. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Besatzung richtig vorhersagt, wo der Hai auftauchen wird. Pro Runde kann er nur einen Köder spielen. Verstanden? Mhm. Okay, ich nehme mich nicht. Lies nochmal vor. Okay, es gibt Zubehör. Lies nochmal vor, ich bin mir nämlich auch nicht ganz sicher. Es gibt Zubehörskarten, das sind diese, die kein Symbol oben haben. Ja. Ja? Genau, es gibt 3 verschiedene Arten. Es gibt Köder. Mhm. Nachdem sich der Hai in Phase 2 für einen Auftauchchip entschieden hat. Ich lege einen hier hin. Genau. Das ist die Phase, wo er verdeckt seinen Chip hinlegt. Genau. können Köder gespielt werden. Der Hai muss dann einen Auftauchchip aufdecken, den er zuvor nicht gewählt hat. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Besatzung richtig vorhersagt wurde. Jetzt weißt du, das hier kann ich eingrenzen. Nebenbei gemacht. Ist es jetzt A oder C? Kann ich eingrenzen, ja. Munition, die habe ich zum Beispiel. Pistole und Gewehr sind jeweils mit einer Patrone geladen. Natürlich. Hat der Spieler Munition, kann er nach dem Schuss anstelle der Waffe eine Munitionskarte ablegen. Mhm. Auf diese Weise steht ihm die Waffe für eine spätere Runde noch einmal zur Verfügung. Und jetzt gibt es den Haikäfig, den hat keiner vorgeschlagen. Diese Karte kann gespielt werden, bevor der Hai für einen Eingriff würfelt. Das Besatzungsmitglied, das den Haikäfig nutzt, kann in dieser Runde nicht verwundet werden. Phase 4, der Hai taucht auf. Der Hai deckt den Auftauchchip auf, für den er sich entschieden hat, legt die beiden anderen nicht gewählten Auftauchkarten ab. Platziert den Hai auf das Wasserfeld der gewählten Zone. Verteilt alle Zielchips, die sich nicht auf diesem Feld befinden, wieder an die Besatzung. Falls der Hai eine Spezialfähigkeitskarte gespielt hat, wird sie nun aufgedeckt und kommt zum Einsatz. Abschütteln. Befindet sich auf der gewählten Auftauchkarte ein Abschüttelsymbol, schüttelt der Hai alle Fangwaffen ab, die ihm anhaften. Diese werden abgelegt. Wie sieht das Abschüttelsymbol aus? Hier, das ist hier dargestellt auf dem Ding. Dieser kleine Angelhaken. Dieser wackelnde Haken. Ja. Gut. Der wackelnde Haken, den du abschütteln kannst. Oh Gott. Übrigens, genau. Wasserfeld ist quasi der Wasseranteil auf der Karte. Was ist die, wie ich gesagt habe, ja. Zone ist übrigens hier alles Weiße, also der Rand quasi. Der Teil des Boots auf der Karte. Welche Felder aneinander grenzen, entscheidet darüber, wie die Besatzungsmitglieder sich bewegen und mit Nahkampf oder Fangwaffen angreifen können. Auch die Angriffe des Hais sind davon abhängig. Zu Beginn vom zweiten Akt besteht jede Zone aus zwei Feldern, einem Bootsfeld und einem Wasserfeld. Nachdem ein Bootskärchen zerstört aus dem Spiel genommen worden ist, besteht diese Zone nur noch aus einem großen Wasserfeld. Die weißen Linien und Ränder eines Kärtchens dienen als Begrenzung eines Feldes. Aha, heißt zwei Felder sind... Ach so. Okay. Das sind zwei Felder pro Karte. Mhm. Ja, genau. Eine Karte besteht aus einem Wasserfeld und einem... Dann kannst du dich gar nicht so besonders weit bewegen. Also der grüne Mann ist gar nicht so genau, ob er jetzt auf dem Wasser oder auf dem Boot ist. Ja gut, bei so einem Haiangriff ist es auch echt gefährlich, auf so ein Wasserfeld zu gehen. Ne? Ja. Müssen wir gleich mal gucken, warum man das überhaupt machen sollte. Ja, das ist richtig. Also du kannst dich natürlich trotzdem das Boot bewegen. Blöd ist nur, wenn ein Teil von dem Boot weg ist. Dann musst du... Dann muss man Slalom laufen. Da kommst du ins Schwimmen. Ja, voll. Zwei Felder grenzen aneinander, wenn sie eine gemeinsame Grenze haben. Weiße Linie oder Kärtchenrand. Ah ja, okay. Diagonal benachbarte Felder gelten nicht als angrenzend. Beispiel 1. Hoopers Feld grenzt an drei Bootsfelder und ein Wasserfeld. Mhm. Ah genau, ich bin hier zum Beispiel. Die Anleitung ist so mega lang. Hoopers Feld grenzt an drei Bootsfelder. 1, 2, 3. Mhm. Genau, und an ein Wasserfeld. Klar für alle? Ja. Gut. Wenn das Boot beschädigt wird, hat das auch Einfluss auf die Nachbarschaft von Feldern. Jetzt Beispiel 2. Ein Bootsfeld ist beschädigt worden, nämlich das Bootsfeld C. Dieses? Ein anderes wurde zerstört komplett, nämlich A. Hoopers Feld grenzt nun an zwei Bootsfelder. Genau, nur noch das hier und das in der Mitte. Das hier und drei Wasserfelder. Genau. Genau. Abgefahren. Da sein Bootsfeld eine gemeinsame Grenze heißt, mit all diesen andere Feldern. Andere Seite hat wahrscheinlich diese weiße Linie. Ja, doch. Weiß der Geier. Ach du Scheiße, ist das kompliziert. Du, wir sollten vielleicht einfach mal beim Dun lernen. Ja, aber schon noch 5 und 6 sollten wir schon noch irgendwie durchdüdeln. Ja. Phase 5, die Besatzung greift an. Jedes Besatzungsmitglied, dessen Zielchip auf den richtigen Zone liegt, kann den Hai angreifen. Mhm. Die Besatzung darf in einer beliebigen Reihenfolge attackieren. Wer eine falsche Zone gewählt hat, darf nicht angreifen. Die Art der verwendeten Waffen bestimmt darüber, wie der Angriff eines Besatzungsmitgliedes abläuft. Nahkampf oder Schusswaffe. Wirf die auf der Karte angegebene Anzahl an Würfeln und addiere die gewürfelten Treffer. Es geht um die Anzahl des attackierten Feldes, ne? Die auf der Karte angegebene Anzahl der Würfel, genau. Also was, wenn ich jetzt hier vorne angreife, welche ist es dann? Eins oder zwei? Ja, für die du dich entscheidest. Okay. Und die Würfel haben auf jeder Seite entweder einen Treffer, entweder zwei Treffer oder gar keinen Treffer. Mhm. Also wenn ich jetzt mit zwei Würfeln würfel, hast du jetzt zum Beispiel 4 Treffer? Hätte ich jetzt zum Beispiel 4 Treffer. Oder jetzt zum Beispiel auch wieder 4 Treffer oder jetzt 2. Ja. Genau. Falls deine Waffe das Symbol, was auf dem Würfel aufweist, wird ein zusätzlicher Treffer zum Ergebnis addiert. Genau, wie zum Beispiel bei meinem Gewehr. Oh, ah ja, okay. Also plus eins praktisch in Rollenspiel-Sprech. Wenn die Gesamtzahl an Treffern gleich hoch oder niedriger ist als der Ausweichwert des Hais, ist, gemäß seiner Auftragskarte, misslingt der Angriff und der Hai wird nicht verwundet. Also wir müssen immer einen Wert mehr haben als der Hai. Der Ausweichwert ist wahrscheinlich das hier. Genau. Ach, wenn das ist praktisch deine Rüstung sozusagen. Ja. Wenn die Gesamtzahl unserer Treffer gleich hoch oder nicht, also wenn wir nur zwei Treffer, angenommen er hat diese Karte, wir haben nur zwei Treffer, dann haben wir ihn nicht verwundet. Was? Ist die Gesamtzahl an Treffern höher als der Ausweichwert, das heißt, ist der Angriff erfolgreich. Der Ausweichwert wird bei jedem Angriff von der Trefferzahl abgezogen. Genau, also wie die Armor, die Rüstung im Rollenspiel. Ja. Das Ergebnis gibt an, wie viele Verwundungen der Hai erhält. Der Hai schiebt den Clip auf seine Verwundungsleiste pro Verwundung um ein Feld nach unten. Ah ja, aha. Also er hat 18... Das sind die Impacts hier. 18 Hitpoints hat er, ja. Manche Waffen haben Eigenschaften, die sich auf ihre Nutzung auswirken. Lest er den Text auf der gewählten Waffenkarte sorgfältig durch und befolgt ihn. Crazy. Mich würde nachher noch mal interessieren, was diese Zahlen hier bedeuten. Wollt ihr ein Beispiel haben für einen Angriff? Ja. Also angenommen, du hast dich jetzt für diese Karte entschieden. Wir müssen mit zwei Würfeln würfeln. Wir haben jetzt zum Beispiel drei Schüsse. Mhm. Wir haben aber eine Waffe gewählt, die dieses Symbol hat. Also haben wir einen Plus Schuss eins. Mehr. Also haben wir insgesamt vier Treffer. Mhm. Der Ausweichwert ist aber nur zwei. Ergebnis, wir haben dir zwei Verwundungen zugefügt. Genau. Alles klar. Fangwaffe. Diese Waffe bleibt automatisch am Hai hängen. Mhm. Denn das waren diese mit dem Haken-Symbol. Es ist kein Würfelwurf erforderlich und der Ausweichwert, das heißt, hat keine Auswirkung. Die Karte wird offen vor den Hai gelegt. Die Eigenschaften der Waffe tritt sofort ein und bleibt in Kraft, bis der Hai in der Lage ist, die Waffe abzuschütteln. Phase 6. Der Hai greift an. Der Hai kann entweder das Boot oder ein Besatzungsmitglied im Wasser angreifen. Das Boot angreifen? Wähle ein Bootsfeld für deinen Angriff. Du musst dich angrenzend zum Bootsfeld befinden, das du anvisierst. Was? Nochmal. Das Boot angreifen. Ja. Wähle ein Bootsfeld für deinen Angriff. Jetzt ist der Hai, glaube ich, gemacht. Der Hai kann entweder das Boot oder ein Besatzungsmitglied im Wasser angreifen. Okay, genau. Wenn ihr im Wasser seid, kann ich euch, okay, ja. Genau. Wähle ein Bootsfeld für deinen Angriff. Du musst dich angrenzend zum Bootsfeld befinden, das du anvisierst. Mhm, ja. Sage an, welches Bootsfeld du angreifst. Wirf so viele Würfel, wie deine Auftauchkarte angibt und addiere die erzielten Treffer. Je nachdem, wie viele Treffer erforderlich sind, um das Boot auf diesem Feld zu beschädigen oder zu zerstören, werden die Folgen angewendet. Schaden und Zerstörung. Aber wo bin ich denn? Das habe ich mir auch gefragt. Es gibt hier ja gar keine Möglichkeit. Ja, hier offenbar. Und da muss ich wahrscheinlich aus dem Wasser kommen. Ja, ach so, genau. Ja, okay, genau. Du bist da, wo du angreifst. Genau. Die unbeschädigte Schaden und Zerstörung. Die unbeschädigte Seite jedes Bootskärtchen zeigt zwei Zahlen. Mhm. Die kleinere Zahl steht für die Anzahl an Treffern, die der Hai erzielen muss, um das Boot auf diesem Feld zu beschädigen. Und die größere Zahl zeigt an, wie viele Treffer erforderlich sind, um diesen Teil des Bootes direkt zu zerstören. Ah, guck mal, die kannst du ja umdrehen. So ist heil, so ist beschädigt, so ist zerstört. Mhm. Die beschädigte Seite jedes Bootskärtchens zeigt nur eine Zahl. Sie steht für die Anzahl der Treffer, die nötig sind, um dieses Teil des Bootes zu zerstören. Ja. Also dieses Feld kannst du entweder sofort mit vier Treffern beschädigen, komplett, oder mit zwei nur zu helfen. Genau. Und dann musst du weitere zwei Treffer setzen. Und was passiert, wenn ich da nur einen draufsetze? Dann das kommt jetzt. Hast du nicht genügend Treffer erzielt, um das Boot auf diesem Feld zu beschädigen, hat dein Angriff fehlgeschlagen. Okay. Hast du ausreichend Treffer erzielt, um das Boot auf diesem Feld zu beschädigen, drehst du das Bootskärtchen um, sodass nun die beschädigte Seite zu sehen ist. Ja, das hat was vom Risiko, ne? Ja. Du würfelst zum Attackieren. Mhm. Kennst du? Ja, klar. Reicht die Anzahl der Treffer aus, um das Bootsfeld komplett zu zerstören, wird das Bootskärtchen aus dem Spiel genommen. Mhm. Wird ein Bootsfeld beschädigt oder zerstört, fallen alle Besatzungsmitglieder, die sich auf diesem Bootsfeld aufhalten, ins Wasser. Aha. Nachdem das Bootskärtchen umgedreht oder entfernt worden ist, stellen die betroffenen Spieler ihre Figur auf das Wasserfeld dieser Zone. Ein Besatzungsmitglied angreifen. Wähle ein Besatzungsmitglied, das du angreifen möchtest. Das Besatzungsmitglied muss sich im Wasser befinden, auf demselben Feld wie du oder auf einem angrenzenden Wasserfeld. Hm. Du kannst kein Besatzungsmitglied angreifen, das sich auf dem Boot befindet. Ja. Sage an, welches Besatzungsmitglied du angreifst und wirf so viele Würfel, wie deine Auftauchkarte angibt. Für jeden einzelnen Treffer erhält das Besatzungsmitglied eine Verwundung und muss den Clip... Einen runterschieben. Genau, einen runter. Zusätzliche Angriffe. Bevor du wieder abtauchst, darfst du gegen gegen jedes Besatzungsmitglied, das sich in deiner Nähe im Wasser befindet, einen zusätzlichen Angriff starten. Das funktioniert folgendermaßen. Wow. Wirf einen Würfel gegen jedes Besatzungsmitglied, das sich auf deinem Feld oder einem angrenzenden Wasserfeld befindet. Für jeden gewürfelten Treffer erhält das Besatzungsmitglied eine Verwundung. Mhm. Beispiel für einen Haiangriff. Der Hai befindet sich neben zwei Bootsfeldern und kann eines dieser beiden Felder angreifen. Der Hai entscheidet sich, das beschädigte Bootsfeld zu attackieren, auf dem Quinch steht. Die Auftauchkarte zeigt zwei Würfelsymbole. Also wirft der Hai zwei Würfel. Er erzielt drei Treffer, was ausreicht, um das Bootsfeld zu zerstören. Das Bootskettchen wird aus dem Spiel genommen. Quinch stand auf dem nun zerstörten Bootsfeld und fällt jetzt ins Wasser. Und da darf der Hai nochmal angreifen. Beispiel für einen zusätzlichen Angriff. Der Hai kann für jedes Besatzungsmitglied, das sich auf seinem Feld oder auf einem angrenzenden Wasserfeld befindet, einen zusätzlichen Angriff tätigen. Er wirft einen Würfel gegen Quint, erzielt aber null Treffer. Sein zusätzlicher Angriff ist fehlgeschlagen und Quint erhält keine Verwundung. Dann wirft der Hai einen Würfel gegen Brody, da sein Wasserfeld nun an der des Hais angrenzt, richtig, und erzielt zwei Treffer. Brody erhält zwei Verwundungen. Ein Besatzungsmitglied eliminieren. Wenn der Clip auf der Verwundungsleiste eines Besatzungsmitglieds das X erreicht, ist das Besatzungsmitglied eliminiert und dieser Spieler scheidet aus der Partie aus. Die Figur des Besatzungsmitglieds wird vom Spielplan genommen und seine Ausrüstungskarte kommt beiseite. Ende der Runde. Nachdem der Hai seinen Angriff und etwaige zusätzliche Angriffe beendet hat, ist die Runde vorbei. Der Hai taucht wieder in die Tiefen des Ozeans hinab. Der Hai wird vom Spielplan genommen, die Besatzung nimmt ihre Zielchips wieder an sich, die offene Auftauchkarte und gegebenenfalls die Spezialfähigkeitskarte werden abgelegt. Es beginnt eine neue Runde mit Phase 1. Ende der Partie. Die Partie kann auf drei unterschiedliche Weisen enden. Wenn alle drei Besatzungsmitglieder eliminiert sind, hat der Hai gewonnen. Wenn die Orca komplett zerstört ist, alle Bootskettchen wurden also entfernt, hat der Hai gewonnen. Wenn der Clip auf der Verwundungsleiste des Hais das X erreicht, ist der Hai eliminiert und die Besatzung hat gewonnen. Alright. Und ne, jetzt wird nochmal klar, was für einen Vorteil das hat, dass ich die erste Runde sozusagen am bestmöglich abgeschlossen habe. Ich hatte nämlich 10 von diesen Karten. Das glaube ich echt zwei gut. Zwei oder drei, genau. Und ihr habt nur 3 von denen. Richtig. Ja. Wow. Okay. Wow. Also, aber das muss man erstmal verstehen, was das alles bedeutet. Ja, ja. Ja, aber ich finde, das ist jetzt am Anfang Open Game, ne? Krass, ja. Klar. Ich habe das jetzt mit den ganzen. Und ihr müsst auch noch für Jörn mitspielen, ne? Ja. Ich habe nicht verstanden, was das mit dem. Also jetzt zum Beispiel mit den. Ah, doch jetzt. Jetzt wäre der Weg von hier zu hier wäre jetzt nur eins, weil nur eine weiße Linie ist. Der Weg von, und hier könnten es 4 sein, richtig? 1, 2, 3, 4. Um vom Wasser an Bord wieder zu kommen, brauchst du 2 Bewegungspunkte. Das stimmt, ja. Um aus dem Wasser rauszukommen, ja, brauchst du doppelte. Aber warum sollte ich überhaupt ins Wasser reingehen? Weil ich dich da runtergeschmissen habe. Freiwillig glaube ich gar nicht, ne? Ah. Ja, das dachte ich mir nämlich schon, dass. Du hast bestimmt so Fähigkeitenkarten auf der Hand, die uns ins Wasser schmeißen. Okay, komm, dann beginnen wir doch mal ganz langsam mit Phase 1, Auftauchoptionen. Yes. Wir haben 3 Auftauchkarten aufgelegt. Mhm. Genau. Die oberen 3 Auftauchkarten werden abgedeckt und nebeneinander an die 4, genau, Auftauchzone, Ausweichwert haben wir da. Anzahl der Angriffswürfel haben wir auch. Abschüttelsymbol, falls es das gibt. Okay. Phase 2. Die Entscheidung des Hais. Der Hai wählt geheim einen Auftauchchip und spielt eine Spezialfähigkeitskarte. Das ist optional, nur wenn du willst. Mhm. Lieber Hai, entscheide dich jetzt. Entschuldigung. Das war der Hai. Komm, Benni, wo willst du angreifen? Von hinten. Immer. Okay, habe ich gemacht. Okay. Ich habe jetzt einen Chip verdeckt hingelegt und meine Spezialfähigkeit. Weil du eine spielen möchtest. Das ist ja optional, ne? Ich weiß, genau. Aber genau. Ich habe jetzt. Ja. Genau. Super. Kannst damit protzen quasi. Jetzt kommt Phase 3. Vorbereitung der Besatzung. Jeder darf jetzt sich 2 Felder weit bewegen. Und eine Waffe wählen. Und seinen Zielchip platzieren. Also Bewegung. Jedes Besatzungsmitglied kann bis zu 2 angrenzen. Bis zu. Wir müssen also nicht 2. Ich würde mal anfangen. Ja. Ich wähle die einzig wahre Haiwaffe, den Baseballschläger. Beweg dich erstmal. Willst du dich bewegen? Ja. Ich bewege mich hierhin und ziele da drauf. Ich kann doch mit der Schlagwaffe ein angrenzendes Feld attackieren, ne? Nee, mit der Pistole, oder? Ah, nee, du hast recht. Pistole war überall. Nahkampf, nee, du hast, das ist eine Nahkampfwaffe, ja, die du hast. Das sind Nahbereichswaffen, die es dem Spieler erlauben, dem Hai durch einen Würfelwurf Verwundungen zu. Warte, Nahkampf bedeutet, nutzt ein Spieler eine Nahkampf- oder Fangwaffe, muss er sich entweder in dem gewählten Feld selbst oder angrenzend dazu, genau. Befinden. Aber warte mal. Hier, er greift ja hier an. Aus dem Wasser. Muss ich dann hier hingehen, damit es angrenzend ist, oder zählt auch das hier schon? Nee, das muss da sein, glaube ich. Ich glaube auch, dass es da ist. Ich komme ja aus dem Wasser. Ne? Ja, ja, ja, ja, ja. Dann, genau, dann gehe ich jetzt hier hin, so an den Bug ganz vorne am Boot und stehe bereit mit meinem Baseballschläger, um den auftauchenden Hai zurück ins Meer zu schlagen, in die Fresse zu petten. Okay. Angrenzend. Okay, das heißt, jetzt mache ich das mit dem Gewehr. Ich guck mal, ich mache Folgendes. Er kann ja auch eventuell da auftauchen. Ich gehe aber sicherheitshalber mal weg, mhm, benutze mein Gewehr. Mit dem Gewehr kann ich nämlich von egal wo zielen. Setzt ein Spieler eine Schusswaffe ein, kann er auf ein beliebiges Wasserfeld ziehen, unabhängig von seinem eigenen Standort. Aber ich denke ja, dass du hier auftauchen wirst. So, das war jetzt, und was machen wir Quint-mäßig? Quint war grün, ne? Ja. Willst du das abfüllen? Oder? Oh ja, schenk mir mal. Nimm einfach, so viel magst. Wenn wir das Leuchtsignal verwenden, Fred, bedeutet es, während es dem Hai anhaftet, am Ende jeder Runde muss der Hai einen Schadenswürfel werfen und hält so viele Verwundungen wie wie Treffer auf dem Würfel angezeigt werden. Ja, diese Anhaftwaffen, wie die das Leuchtsignal, die bappen am Hai und er nimmt dadurch Schaden. Bis er sie abwirft. Dann benutzen wir die, und wo zielen wir? Bei dir oder bei mir? Wobei, Quint ist hier. Die Chance ist natürlich höher, dass er hier angreift, Moment, weil da zwei. Er kann aber nur, er muss sich auf dem Feld oder eben angrenzend dazu befinden. Also muss er da bleiben, der Quint. Mhm. Und dann machen wir hier. Mit dem Leuchtsignal. Der greift bestimmt hier an, weil der. Aber das werden wir sehen, ey. Ja. Gut, das war Phase 3. Phase 4, der Hai taucht auf. Der Hai deckt seinen Auftauchchip auf. Aha. Aha. Dün, dün, dün, dün. Also wird er zweimal attackiert von uns, die Sau. Und was bedeutet. Moment. Und, warte mal. Und dieses Abschüttelsymbol ist gleich, kann alle anhaftenden Waffen. Wenn das hier auf dieser Auftauchkarte wäre, ist aber nicht. Okay, der Hai ist aufgetaucht. Die Besatzung greift an. Jetzt geht's los. So. Berechtigte Besatzungsmitglieder können den Hai angreifen. Ich kann angreifen. Nee, ich kann nicht angreifen, weil Hooper kann nicht angreifen. Du hast auf die falsche Stelle gezielt. Genau. Ich habe mit dem Baseballschläger auf die richtige Stelle gezielt. Das heißt, ich schlage dem Hai jetzt mit dem Baseballschläger auf die Fresse. Aber nur mit einem Würfel, weil das ist ungefähr der Grund, warum ich C gewählt habe. Mit einem Würfel? Da ist nämlich nur ein Würfel auf dem Dings dran und ich habe zwei Ausweichpunkte. Ich dürfte hier. Warum sind auf der Waffe dann überhaupt. Ist dann da überhaupt so eine Menge von Würfeln drauf? Nachdem du das Gewehr abgefeuert hast, wirfst du entweder eine Munitionskarte oder das Gewehr. Warte mal. Gute Frage. Darfst du mit dem Baseballschläger mit zwei Würfeln würfeln, aber ich darf nur mit einem Würfel? Genau, so ist es. Ah ja, ist so? So ist es. Okay, aber es zählt trotzdem mein Ausweich. Warte mal kurz, Phase 4. Wir sind jetzt bei Phase 4, ne? Nee, wir sind bei Phase 5. Warte kurz Phase 5. Die Besatzung greift an. Das ist doch nicht so schlau. Die Besatzung darf in einem beliebigen Reihenfolge attackieren. Wer eine falsche Zone gewählt hat, darf nicht. Alles klar. Die Art der Waffen, der verwendeten Waffen bestimmt darüber, wie der Angriff eines Besatzers abläuft. Alles klar. Du hast jetzt eine Nahkampfwaffe. Wirf die auf der Karte der angegebenen Anzahl an Würfeln und addiere die gewürfelten Treffer. Ich dachte, für euch zählt auch der Würfel. Das ist natürlich dann doof, ne? Falls deine Waffe das Symbol aufweist, wird ein zusätzlicher Treffer. Raubtier. Genau. Okay. So, die Seele verlässt den Körper. Ich würfel jetzt für den Baseballschläger mit du zwei Würfeln. Du brauchst einfach mehr als zwei Würfel. Als zwei. Ja. Mehr als, ne? Ja. Drei Treffer. Ist die Gesamtzahl an Treffern höher als der Ausweichwert? Das heißt, ist der Angriff erfolgreich? Der Ausweichwert wird bei jedem Angriff von der Trefferzahl abgezogen. Das heißt, der Hai kriegt jetzt einen Schaden. Ja. Richtig. Puff. Sehr gut. Mit dem Basie. Richtig geil. Ja, Mann. Nice. Das Ergebnis gibt an, wie viele Wundungen der Hai handelt. Der Hai schiebt den Chip, alles klar. Manche Waffen haben Eigenschaften, die sich auf ihre Nutzung auswirken. Lest daher den Text auf der gewählten Waffenkarte sorgfältig durch. Okay, jetzt kann Quint noch angreifen mit dem Leuchtsignal. Ja. Das heißt, das pappt jetzt bei dir. Ja, das Leuchtsignal pappt jetzt an Quint. Und was machen wir? Am Hai. Und warte, gib mal das Leuchtsignal her. Das steht nämlich auch hier drauf auf dem Leuchtsignal. Während es dem Hai anhaftet, am Ende jeder Runde muss der Hai einen Schadenswürfel werfen und erhält so viele Verwundungen, wie Treffer auf dem Würfel angezeigt werden. Der Ausweichwert spielt keine Rolle. Nochmal? Das Leuchtsignal bappt jetzt auf dir. Ja. Und du musst am Ende der Runde okay. mit einem Würfel werfen, wie viel Schaden du kriegst. Aber erst am Ende. Ganz okay. Phase 6, der Hai greift an. Ja. Der Hai greift das Boot oder die Besatzungsmitglieder im Wasser an. Er kann gegebenenfalls erneut angreifen. Okay. Was mache ich jetzt? Du musst ja, weil keiner von uns im Wasser ist, du musst das Boot angreifen. Wähle genau. ein Bootsfeld für deinen Angriff. Du musst dich angrenzend zum Bootsfeld befinden, das du anvisierst. Ja, das kann jetzt ja nur das, das da vorne sein. Genau, Steuerbord. Steuerbord am Heck. Am Heck. Du Steuerbord musst dich Heck. Angrenzend. Ja, Bug. Genau. Ja, vorne. Da. Genau. Vorne, rechts. Genau. Vorne rechts. Sag an, welches. Oder grenze ich auch an das? Nein, ich bin ja in dem Wasserfeld. Heißt, ich kann nur an dieses Bootsfeld ran. Ich kann nicht auf das Bootsfeld, weil verstehe ich. Verstehe ich das auch, ja. Ne? Ja. So verstehe ich das ehrlich gesagt auch mit den Angrenzungen. Und du brauchst. Dieses Spiel ist sehr einfach. ja. Genau. Und du brauchst 3 Damage, um das Ding komplett zu zerstören. Oder 1 für die Hälfte. Um es zu beschädigen. Sag an, welches Bootsfeld du angreifst. Ist ja klar, du greifst das an. Alles. Wirf so viele Würfel wie deine Auftauchkarte. Einen habe ich. Einen Würfel? Du hast einen Würfel. Und wann lege ich diese Karte ab? Oder jetzt wahrscheinlich auch. Und addiere die erzielten Treffer. Je nachdem, wie viele Treffer erforderlich sind, um das Boot auf den. So werden die Folgen angewendet. Schaden und Zerstörung. Hast du nie ausreichend Treffer? Reicht die Anzahl der Treffer aus? Wirft ein Bootsfeld Beschädigungsfeld. Boah, das weiß ich nicht, wann du da zusätzliche. Zeig sie mal, weil genau. wir können jetzt hier keine Entscheidung. Domino-Effekt, falls du ein Bootteil beschädigst oder zerstörst, erleidet ein angrenzendes Bootsteil 2 Treffer. Mhm. Das macht ja nur jetzt Sinn, das zu legen, ja. Das war auch mein Gedanke. Ja. So, heißt jetzt? Geil. Nee, macht's nicht Sinn, weil wenn er jetzt vielleicht nicht trifft, ist die Karte ja aus dem Spiel. Ja, natürlich. Aber er hatte sich ja schon dazu entschieden. Ich bin ja an dem Feld, wo ich nur einen Treffer brauche. Er hatte sich ja auch schon dazu entschieden, die zu spielen. Exakt, ja. ganz am Anfang. Ja. Okay, also ich. Jetzt würfel ich mit einem Würfel, weil das auf meiner Auftauchkarte steht. Ich bin natürlich da im Wasser und hab 1. So. Ein Schaden, das Ding wird jetzt beschädigt. Genau, das Ding ist beschädigt, ist alles runter. genau, danke. Und wird umgedreht, weil es beschädigt ist. So. So, und alle angrenzenden Bootsteile erleiden 2 Treffer. Was, auch wenn es nur beschädigt ist? Ja, wenn du so einen Bootsteil beschädigt oder zerstörst, leidet ein angrenzendes Bootteil 2 Treffer. Wow. Heißt, das wird auch beschädigt. Mhm. Krass. Und das wird auch beschädigt. Alle angrenzenden? Mhm. Boah, die ist ja übel, die Karte. Fuck, ey, der knabbert uns das Boot zu Scheiße schon in der ersten Runde. Na, du hast mir auch ein Basie mitgegeben. Fairerweise sagen, ich bin ein bisschen illusioniert. Du könntest jetzt noch ein Besatzungsmitglied angreifen, den kannst du nicht. Nee, nur wenn sie ins Wasser fallen, oder? Stimmt das? Mhm. Ja. Das heißt, der. Also, ich könnte das nur, wenn. Ja, okay. Und jetzt, als ganz am Ende, muss ich leider noch mal einmal für das Leuchtsignal wirken. Richtig! Und das so lange, bis du es abschüttelst. Wie du es abschüttelst, hab ich gerade nicht mehr auf dem Zettel. Ja, muss ich nochmal 2 aufradieren. Okay. Ja. Nee, warte mal, auf dem Leuchtsignal. Hier. Es gibt ja die Phase 4. Ach, in der nächsten Phase 4 kann er das abschütteln. Die haften immer nur einen Zug. Nee. Nein, nur wenn auf der Karte das Abschüttelsymbol steht. Dann. Man kann dieses Wort nicht sagen, ohne zu lachen, oder? Das ist wirklich so. Das heißt, die erste Runde ist jetzt vorbei. Genau, jetzt geht alles runter. Also die Leute bleiben natürlich stehen, wo sie sind, aber die Zielkarten gehen weg. Ich finde, Jörn hat das besonders gut gemacht. Stich. Der Hai ist auch weg. Logischerweise. Ja. Und es geht wieder von vorne los. Neue Auftauchkarten. Und diese kommen jetzt natürlich, die 3 Auftauchkarten kommen zum Ablagestapel und du legst 3 neue Auftauchkarten. Mhm. Guck mal, das ist natürlich ein Abschüttelsymbol jetzt. Da auch. Also, wir dürfen uns ja besprechen, Fred, oder? Na klar. Ja, also, er wird auf jeden Fall, nehme ich mal an, A oder B nehmen, weil er dann abschütteln darf. Und welcher Hai möchte denn? Vielleicht sollte ich ins Mikrofon. Nee, warte, pass auf, lass ihn erstmal entscheiden, bevor wir besprechen. Vor allem. Naja, die Gedanken kann ich schon nachvollziehen, die du hast. Erstmal muss der Hai seine Entscheidung treffen. Mhm. Heimlich für ihn. Genau. Und ich muss noch einmal ganz kurz den Effekt Karten, die ich hier habe, weil ich kenne die noch nicht alle, muss ich natürlich einmal lesen. Bier. Willst du mal eins mit? Willst du ein Bier haben? Gerne eins von diesen großen, die ich da reingestellt habe. Störteburger. Übrigens, die eine Karte wird jetzt aus dem Spiel genommen. Genau, perfekt. Die meine, ja. Die du schon, genau. Dunk. Ah, wenn du, du darfst, genau, wenn du dir eine spielen möchtest, setzt du sie unter deinen Chip, diese Spezialfähigkeitskarte. Ah, super, das ist deutlich. Ja. Genau. Gib mal deinen Pimmel, Fred. Und du musst sie nicht spielen, das weißt du, ne? Aber die Karte ist jetzt weg, auch wenn du sie nicht spielst. Ja, ja. Wobei ich nicht verstehe, warum solltest, wenn du weißt, dass die Karte weg ist, warum solltest du sie nicht spielen? Die sind ja nur vorteilhaft für dich. Naja, es kann schon mal sein, zum Beispiel, da gibt es sowas wie eben, wenn du einen Teil beschädigt oder zerstörst. Wenn ich es nicht zerstöre, passiert damit halt auch nichts. Ja. Und dieses Spiel ist total unfair, weil nur der Hai Vorteile hat. Ja, dafür sind wir zu dritt. Dafür sind Claudio und ich zu dritt. So, ich hab. Ja, sehr gut. Ich habe mich vorbereitet. Sehr gut. Jetzt kommt die Entscheidung des Hais. Ja. Ne, die hatte ja gerade gelegt. Vorbereitung, du darfst dich zwei Felder weit bewegen und eine Waffe wählen. Platziere deinen Chip. Okay. Also ich bin ganz bei dir, Claudio, der wird auf jeden Fall A oder B nehmen, um dieses scheiß Ding abzuschütteln, um dieses scheiß Leuchtsignal loszuwerden. Ja. Also würde er entweder hier bei A oder B angreifen. Die geilerweise gegenüber sind. Also ich bleibe stehen, wo ich bin, weil dann kann mir nichts passieren. Benutze wieder das Gewehr, weil davon kann ich von, egal ob er A oder B, kann ich von beides kann ich erschießen. Egal, ob er A oder B nimmt. Ja. Dann lass uns mal hier platzieren, dass wir A oder B angreifen können. Was glaubst du, wo er eher angreift? Da stellen wir dann zwei Leute hin. Wahrscheinlich. Aber wenn wir uns zu zweit, wenn wir zwei Figuren auf ein Bootsteil stellen, ist es auch echt gefährlich. Na klar. Falls der uns sein Wasser abzieht. Das hängt ja von der Waffe ab, die du verwenden kann. Möchtest. Wo ist denn seine dritte Waffe eigentlich? Ach, die hat verstehe. Ja, also pass auf. Quint hat nur Nahkampfwaffen. Eine Haken und Machete. Die Machete ist halt scheiße geil, weil die plus eins ist. Ja, aber der Haken, wenn du vier oder mehr Treffer erzielst, wird der Hai zwar verwundet, aber der Haken zerbricht. Wenn der Haken zerbricht, wirfst du ihn ab. Oh, das ist ja scheiße. Ja. Aber es ist nicht additiv, also nur für jede Runde wieder rum. Ja. Ne? Machete. Jetzt müsstest du ja aufschreiben, wie viel das ist. Ich würde sagen, er benutzt die Machete. Okay. Und wo stellt er sich hin? Zwei Felder kannst du gehen. Er kann, muss ja nur angrenzend. Eins, zwei. Genau, und dann weiß er, dass er hier auftaucht. Ich bleibe stehen und ich übernehme dann einfach diese Seite. Ich glaube echt nicht, dass er 10 nimmt. Weißt du was? Deswegen stelle ich mich hier hin, weil es noch heile ist, und wähle die Pistole und ziele. Ich glaube, dass er offensiv vorgehen will. Ich glaube, er nimmt B, deswegen ziele ich auch auf B. Mhm. Ja. Warte mal, ich habe nicht verstanden, wann ich die Munition. Also ich habe jetzt einen Schuss und du mit der Pistole hast ja auch nur einen Schuss. Richtig? Ja, die Pistole ist danach futsch. Ja, aber wann darf ich denn? Ich habe nämlich auch Munition. Wie futsch? Die legst du danach ab? Es sei denn, ich habe Munition. Ah. Also Claudio kann mit seinem Gewehr zweimal schießen, weil er eine Munitionskarte hat. Aber darf ich die jetzt schon? Na, falls dein Gewehr jetzt ab, wenn dein Gewehr jetzt abgefeuert wird, wirfst du die Munitionskarte weg. So habe ich das verstanden. Und darfst das Gewehr aber nochmal benutzen. Also die Munition ermöglicht dir, das Gewehr einmal mehr zu benutzen. Das klingt sinnvoll. Entschuldigung. Okay. Aber wir bleiben ja mit diesen Waffen die ganze Zeit. Nein. Nee, die Schusswaffen sind dann weg. Aber ach so, dann müsste aber aus der letzten Runde sein Gewehr auch schon weg sein, weil er hat auf mich Nee, habe ich nicht. Ich war ja weg, ich durfte ja nicht. Du bist ja. Richtig. Stimmt, du hast es. Ja, du bist ja da woanders aufgetaucht. Also gut, stimmt. Aber das war der andere Kollege, der vorne stand. Genau. Jörn stand da vorne rum. Ja. Phase 5, die Besatzung greift an. Beispiel. Okay, ich habe. Die Vorbereitung der Besatzung haben wir jetzt gerade beendet, denke ich. Ja, aber das mit den Schusswaffen wäre schon nochmal, oder da steht da drauf. Ich glaube, du hast recht mit der Munition. Dass wenn du eine Munitionskarte hast und die Gewehr benutzt hast, kommt die Munition gerade weg. Ja, so wurde das vorhin beschrieben. Wenn ich zweimal schieße, kommt das komplett weg, auch für alle Runden. Nein, die habe ich in jeder Runde, die das Gewehr. Nein, komplett weg. Das ist ja der Gag. Das ist ja der Clou. Aber den Hammer habe ich die ganze Zeit. Ja, du kannst dich auch so aufhauen, wie du willst. Aber Dafür kann der Hammer halt nur angrenzende Felder attackieren. Das Spiel ist realistisch, Digga. Du kannst du nicht. Kommt so ein weißer Hai und du bist einfach mit dem Hammer drauf. Boom, boom. Das ist doch meine Hupe-Ausrüstung. Die kann doch nicht weg sein nach zwei Schüssen. Ja, doch, wenn du ich nur kann zwei. Während des gesamten zweiten Aktes kann ich nur maximal zweimal auf dich schießen. Hm. Das ist der Effekt, dass ich so viele Karten und du so wenig hast, weil ich so viele Leute gefressen habe. Ich glaube, dass meine. Also, dass ich wesentlich bessere Karten habe als ihr. Schusswaffen. Auch bei diesen Waffen kann der Spieler dem Hai durch einen Würfelwurf Verwundung zufügen. Sie sind jedoch aus einer beliebigen Entfernung. Setzt ein Spieler eine Schusswaffe ein, kann er auf ein beliebiges Wasserfeld ziehen, unabhängig von seinem eigenen Standort. Munition. Pistole und Gewehr sind jeweils mit einer Patrone geladen. Hat der Spieler Munition, kann er nach dem Schuss anstelle der Waffe eine Munitionskarte ablegen. Auf diese Weise steht ihm die Waffe für eine spätere Runde noch einmal zur Verfügung. Genau wie Fredes gesagt hat. Siehst du? Wenigstens einmal habe ich aufgepasst. Gut. Naja, durch deine Erfahrung in so Würfelrollenspielen, das ist. Habe ich gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Offenbar schon, also. Also, wir sind jetzt bei Phase 4, der Hai taucht auf, ja, oder? Was okay, meint pass ihr? Auf. Jetzt bin ich. You're not gonna like this, aber geh auf B. Na, geil! Also, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Der ja, hab aber einen Ausweichwert von 3. Durch seine Spezialkarte. Durch meine Spezialkarte, habe also 3 Würfel und Ausweichwert von 3 und das Leuchtsignal kommt weg. Weil du was tust, Benni? Abschütteln. Danke. Ja. Okay, du hast insgesamt einen Ausweichwert von 3. Ja. Okay. Gut, dein Ausweichwert ist 3. Ausrüstungskarten der Besatzung, die sich auf den Ausweichwert auswirken, bleiben in Kraft. Phase 5, die Besatzung greift an. Berechtigte Besatzungsmitglieder können den Hai angreifen. Das heißt, ich greife jetzt mal ein. Blau und schwarz dürfen, ihr beiden. Genau. Ich schieße jetzt auf dich, mein Freund. Und kann, egal, ich brauche... Zwei Würfel. Und addiere auf jeden Fall einen Schuss dazu. Plus und, eins, ja. Und wäre natürlich schön, wenn ich die Vierer oder zumindest die Dreier erwische. Weil du hast einen Ausweichwert von 3 insgesamt. Nicht 4, ne? Ja, insgesamt. Gut. Eins. Eins plus eins ist 2, da passiert gar nichts. Fuck. Voll ins Leere geschossen. Warte, aber es war jetzt, ja nur meine Munition. Ja, aber in der späteren Runde. Ja, schon klar. Nicht klar. Jetzt. Nee, aber die kommt jetzt die aus kommt dem jetzt Spiel. Weg. Munition kommt weg. Ja. Hier, wirfst du sonst da auf den Stuhl von Jörn. Auf den Stuhl abschütteln. Oh Mann. Fred, gib dein Bestes. Jetzt musst du angreifen. Ich Fred, schieße mit meiner Bestes. Pistole peng, peng. Auf den Hai. Puff, puff. Piff, paff. Warte, 2 Würfel. 2 Würfel. Piff, paff. Sebastian, piff, paff. 1. Ah. Damit ist meine Strategie relativ gut aufgegangen. Bulletproof Shark. Meine Pistole muss jetzt abgeworfen werden, leider. Ja. So, der Hai greift an. Fuck, Alter, das war ja mal ein kompletter Reinfall. So, wie viel Wert hat das Ding? 2 und 4. Und ich darf 3 Würfel werfen. Okay, let's go. Kennt ihr den eigentlich? Okay, let's go. Den kleinen 8-jährigen Jungen, der im Keller seines Vaters irgendwie so einen Rummel aufgebaut hat und hat auch ist mega Fan davon und sein Vater hat ihm auch so ein Mikro gegeben mit den ganzen Effekten vom Jahrmarkt. Ja. Und da hängt er da und dann ist so ein kleiner Autoscooter und er hängt da, okay, let's go. So ein kleiner holländischer Junge, das ist mega. Das Lieber. Deswegen sage ich das auch den ganzen Tag schon, okay, let's go. Weil das bei der Arbeit gerade total in ist. Ja, das sagen wir gerade alle. Okay, let's go. Von der Schulung. So. 3. Habt ihr Glück gehabt? 3. Nee, haben wir nicht Glück gehabt. Ich hätte auch mit 3 Würfeln locker eine 4 würfeln können. Ja, das stimmt. Aber ja. Das Schiffsteil ist jetzt beschädigt. Genau, das Schiffsteil ist beschädigt. Es ist niemand runtergefallen, es ist niemand zu Schaden gekommen, keine angrenzenden Felder. Heißt, ich habe zwar euren Angriff gut abgewehrt, aber auch nicht das Beste daraus gemacht. So. Und damit ist die Runde, glaube ich, wieder abgearbeitet. Richtig. Gut. Die kommen weg. Wunderbar. Überraschenderweise ging die schon ein bisschen schneller als die erste. 1. 2. Oh, wir haben vergessen, die ganzen Zitate vorzulesen. Ja, okay, es passt schon. Jetzt haben wir, der Hai wird das Ding in Stücke reißen. Wir haben, dieser Hai beansprucht einen Gans. Und wir haben, es ist ein großer Weißer, Larry. Ein ganz gewaltiger. Und jeder Experte auf der Welt wird Ihnen sagen, dass er ein Killer ist. Ein Menschenfresser. Bis auf den letzten Satz, stellt euch mal vor, es ist nicht von einem Hai die Rede. Was könnte es noch sein? Ich wiederhole. Es ist ein großer Weißer, Larry. Ein ganz gewaltiger. Und jeder Experte auf der Welt wird Ihnen sagen, dass er ein Killer ist. Und er beansprucht dich ganz. So, die Entscheidung des Hai. Lieber Hai, entscheide dich, wo auf dem Boot du angreifen wirst. Ich muss noch kurz, das kommt bestimmt auf die Joker an, die ich habe. Mhm. Und wo spiele ich das? Ich habe 3 verschiedene Felder zur Auswahl. Okay, let's go. Die kommen erstmal weg, oder? Nee, das haben wir schon neu gelegt. Stimmt. This task is quite knifflig. Ich lege den Köder. Mhm. Das bedeutet, du musst jetzt einen von deinen nicht benutzten Dingern Zielchips aufdecken. Und danach wird der Köder vernichtet. Sehr gut. Ah ja, super. A. Also es ist nicht A, es ist entweder B oder C. Okay. Also ich glaube nicht, dass es B ist, weil er nur einen Würfel verwenden kann. Mhm. Aber dafür mehr Verteidigung hat. Aber ich glaube auch eher, dass er gerade offensiv unterwegs ist. Ich glaube C. Sollen wir alles auf eine Karte setzen? Warte mal, ich darf ja 2 Felder laufen. Mhm. Genau, wären 2 Felder 1, 2? Ja. Ja, nein. Das ist keine Linie, das ist das Boot. Also 1, 2. Ja, absolut. Mhm. Ja. Ich gehe nämlich auf C, leg meine... Wir müssen ihm jetzt richtig Schaden zufügen. Dahin. Und als Waffe nehme ich den Hammer. Stop. Hammer time. Oh, Wichser. Ich nehme den Hammer und er hat einen folgenden Bonus. Beim Angriff mit dem Hammer sinkt der Ausweichwert des Hais auf 0, mein Freund. Geil. Krass. Okay. Heißt, jeder Schlag zählt. Ja. Da war's dafür aber, kann man beim Hammer nur mit einem Würfel schlagen. Ja. Aber das ist trotzdem eine geile Waffe. Ja. Ich Hämmerter. Schlage auch auf C. Wieder mit dem Baseballschläger. Ich habe nur noch die Waffe. Pass auf, dann lassen wir Jörn auch mit drauf kloppen. Nee, weil jetzt fällt mir gerade ein, vielleicht, der hat hier einen Ausweichwert von 2 und er will das Teil vielleicht auch beschädigen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall mal einen auf, guck mal, 1, 2, einen auf B und nehmen die Machete, weil dann das sind 2 Würfel plus einen zusätzlichen. Okay. Und sagen, der Hai taucht auf. Na, es ist B. Zum Glück hast du Jörn auf B platziert. Weil nach einem Angriff gegen das Boot kannst du mit 2 Würfeln einen zweiten Angriff auf das Boot starten. Der zweite Angriff darf demselben oder einem anderen Bootsteil gelten. Was sind das für brutale Spezialkarten, Mann? Und deswegen habe ich natürlich den höheren Verteidigungswert genommen. Die hätten sagen müssen, dass man sich in der Phase 1 des Spiels mehr anstrengen hätte müssen, damit der Hai nicht übermächtig wird. Ja, dann hätten wir alles anders gemacht. Ihr dachtet nur, ich hätte die erste Runde gewonnen. Ja. Ich hab mich wahrscheinlich einfach... Okay, nur Jörn darf dich, also nur Quint darf dich angreifen mit 2 Würfeln. Immerhin. Plus 1. Willst du würfeln für Quint? Mit 2 Würfeln plus 1. Muss man schon, das ist eine Menge. Ja. 4. Und dann, warte mal, der Ausweichwert ist 2. Komm, wir brauchen mindestens 3. 4. Gib ihm. Mach den Hype. Ich bin fast auf eurer Seite, muss ich sagen. 3. 3 plus wir haben 4. 4 Schaden. Also minus 2, ja. Bin ich jetzt bei 5 von 18. Gut, wir müssen ihn öfter treffen, mein Freund. Gut, und jetzt greife ich zunächst mit einem Würfel an, weil das laut Karte sein muss, genau. 1, damit ist das Ding beschädigt. So, und jetzt kann ich den zweiten Angriff auf denselben oder einen anderen Bootsteil ausführen. Und für was entscheidest du dich? Übrigens, mein Typ steht ja hier, ne? Ja. Und ich greife dasselbe Feld nochmal an. Das hätte ich ja natürlich auch klar. Überraschenderweise Jörn noch draufsteht. Überraschenderweise. Ach du 3. Scheiße. So, das Ding ist versenkt und Jörn ist im Wasser. Oh fuck, Jörn ist im Wasser. Und der Hai darf... Quint ist im Wasser beim Hai. Parallelen zum Film werden deutlich... Ja, tatsächlich, ja. Aber noch keiner von euch, nur mal so, noch keiner von euch hat einen Schaden, ne? Ja. Also, abgesehen von den üblichen. Das stimmt, ja. Wann kriegt Quint jetzt einen Schaden? Naja, wenn ich ihn irgendwann... Ich kann ja nur attackieren, wenn er im Wasser ist. Also, das allein die Tatsache, dass er im Wasser ist, macht noch nichts, ne? Nur, dass er als angreifbar ist, ja. Genau. So, wenn er sich nicht wegbewegt. Jetzt greift der Hai den Jörn an. Genau, stimmt. Ja, erzähl doch mal, wie das jetzt funktioniert, weil ich kann jetzt ja noch mal attackieren. Ein Besatzungsmitglied angreifen. Nee, der Hai kann entweder das Boot oder ein Besatzungsmitglied im Wasser angreifen. Nein, nein, nein. Wenn ich jemanden ins Wasser hau, kann ich danach nochmal angreifen. Das hast du doch vorgelesen. Nee, das, warte mal, zusätzliche Angriffe. Bevor du wieder abtauchst, darfst du gegen jedes Besatzungsmitglied, das sich in deiner Nähe im Wasser befindet, einen zusätzlichen Angriff starten. So, wie das ist ein bisschen Widerspruch zu, der Hai kann entweder das Boot oder ein Besatzungsmitglied. Ja, ja, ich kann, wenn ich dort bin, auftauche, kann ich sagen, ich greife an, entweder das Boot oder diesen Typen, beim normalen Zug. Aber jetzt ist er ins Wasser gefallen. Bevor du wieder abtauchst, darfst du gegen jedes Besatzungsmitglied, das sich in deiner Nähe im Wasser, Nähe bedeutet, gleiches Feld oder angrenzen. Ein Feld, ja. Einen zusätzlichen Angriff starten. Das funktioniert folgendermaßen. Wirf einen Würfel gegen jedes Besatzungsmitglied, das sich auf deinem Feld oder im angrenzenden Wasserfall befindet. Für jeden gewürfelten Treffer erhält das Besatzungsmitglied eine Verwundung. Ja, also auf Quint. Kommt was zu? Zwei. Boah. Bam. Arm ab. Man könnte meinen, der Typ, der weg ist, kriegt hier auf den Sack. Aber das ist Zufall. Er hätte sich selber auch so entschieden. Und du tauchst wieder ab, richtig? Genau. Und damit ist die Runde. Ich habe mal eine bescheidene, wir haben gar keine Chance, ihn zu besiegen. Warum nicht? Weil ich nur noch zweimal angreifen kann, wenn ich richtig liege. Wieso, du hast doch einen Hammer. Damit den Hammer kann man ja immer wieder, die Nahkampfwaffen kann man ja immer wieder benutzen. Stimmt. Und die Machete und den Haken ja auch. Haben wir die zufälligerweise bekommen? Ah nee, guck mal, die sind immer da. Ja, der Haken bricht ab, dafür kann man da drei Würfelschaden machen. Den Haken nehmen wir, wenn wir uns sicher sind, ihn zu erwischen. Mhm. Ja gut, dann kommt das wieder weg. Allerdings haben wir jetzt auch den Köder schon verspielt. Köder ist schon benutzt. Müssen hier echt mit super wenigen nicht viel Ausrüstung. Ausrüstungskarten haushalten. Okay, lieber Hai, entscheide dich. Sind das schon die neuen? Mhm. Okay. Ich sage es nochmal, das ist optional. Du musst deine Special Card Ich habe so viele, tut mir leid. Das Video musst du uns nachher Aber warte mal, du hast schon drei gespielt. Du hast noch sieben, oh Gott. Ich habe 10, ja. Insgesamt. Oh Gott, wieso waren wir so schlecht in der ersten Runde? Das ist jetzt natürlich interessant. Weil ja zwei von den Feldern, die zur Verfügung stehen, sind ja schon beschädigt oder weg. Ich probiere das mal so. Okay, Fred. Würde es was bringen, dass er jetzt irgendwie Quint im Wasser angreift? Ich kann das super schwierig gerade einschätzen, wo er angreift. Aber stimmt, er hat die Chance, Quint auf Warte mal, A zu aber Quint wird die Entscheidung treffen, aus dem Wasser zu steigen, würde ich sagen. Ja. Das kann er ja machen mit seinen zwei. Ja, ja. Ja, das heißt, er kann entweder dahin oder dahin, richtig? Ja. Warte mal, wir müssen aber erstmal. Doch. Ja, aber bei Quint ist es ja relativ eindeutig. Der will halt raus und greift dann die C an, ne? Voll. Viel mehr, weil er nur Nahkampf hat. Ne? Viel mehr kann er sonst nicht machen. Genau. Und welche Nahkampf hat er? Wir bleiben bei der Machete. Da haben wir die größten Chancen. Ja. Ne? Also A bringt ihm jetzt halt relativ wenig da anzugreifen. Ne? Komm, dann batschen wir voll auf B drauf. Aber das ist halt schon beschädigt. Das ist scheiße gefährlich, Mann. Wenn wir da draufstehen. Dann landen wir im Wasser. Und der das zerstört, landen wir beide im Wasser. Nee, ich nicht. Du kannst noch mit Gewehr angreifen. Ich kann noch mit Gewehr angreifen. Komm, dann opfer ich mich. Ja. Und stell mich mit meinem Baseballschläger hier auf das beschädigte Schiff. Ich stehe auf einer beschädigten Schiffsflanke mit dem Baseballschläger im Anschlag. Mit dem zitternden Baseballschläger, müssen wir ehrlich sein. Okay. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie du das wirklich machst. Fred, da steht nackt, vermutlich. Hier hat er zwar nur einen Auftauchwert von. Nee, wie heißt dieser? Doch, Auftauchwert heißt das so? Ausweichwert. Ausweichwert. Von 1. Bastian, 2 wäre natürlich besser für ihn. Aber da haben wir ja auch jemanden. Okay, wir sind fertig. Der Hai taucht auf. Großmaul. Hi. Falls du ein Bootsteil beschädigst oder zerstörst, erleiden alle Besatzungsmitglieder auf diesem Bootsteil eine Verwundung. Es geht Quint an den Kragen. Mhm, mh, mh. Also jetzt würfel ich mal für Quint. Achso, Besatzung greift an. Ich bin natürlich hier. Und nur Quint darf angreifen mit zwei Würfeln, weil die Machete 2 Würfel erlaubt, hat aber einen Extra-Treffer. Und, mit der Defense von 2. Okay. Defense von 2. Macht nichts, ich werde einfach eine 4 würfeln, hab dann 5 und dann oder so. 2. 3, also eine Verwundung für den Hai. Ist natürlich bescheiden. Schießgewehr ist jetzt halt weg. Ach, ihr könnt, stimmt, ihr könnt ja gar nicht schießen, weil die Zielscheiben ja woanders liegen. Stimmt, ihr zieht ja woanders. Schießgewehr ist nicht weg. Ach nee, Quatsch, das war genau, ja, ja. Genau. Und, okay. Ja. Und jetzt bin ich schon dran, ne? Richtig. Ein Würfel. Oh, das ist natürlich auch risikoreich. Ja, null! Null. Fehlgeschlagener Angriff vom Hai. Das ist natürlich ärgerlich. Was bedeutet das irgendwas? Nö, ne? Bedeutet. Nichts. Außer, dass du nicht... Tauch wieder ab. Ja. Das ist natürlich immer das Risiko. Na, Glück gehabt, Jungs. Schwein gehabt. Quint hat vor allem Glück gehabt. Weil mit nur einem wäre schon bestätigt worden. Goodie. Crazy. Schade. Guck mal, das Lesen. Den wollte ich. Ja. Ist gar nicht so kompliziert, aber das Lesen. Ja, hat ja, so unfassbar lange. Die wird auch rausgeschnitten. Ja. So, das sind deine Auftauchmöglichkeiten, mein Lieber. Wir hatten tatsächlich, das Feld hatten wir noch nie. Der Hai wählt seine düsteren Ziele aus. Schade, dass wir den Köder nicht haben. Schade, dass wir nun diese. Wir müssen echt immer raten. Wie gesagt, kaum Auswahl an Kram. Mhm. Puh. Ich spiele auch wieder eine Karte. Ich hau die einfach alle raus. Das ist ja auch ein bisschen Learning, das Ganze. Okay, Fred. Warte, sollten wir Jörn dazuschalten, vielleicht aus dem Zug? Erklären ihm schnell, wie der zweite Akt funktioniert. Dann kann er mega einfach. Also pass auf. Hast du bloß eine ich lese dir einfach nochmal vor. Okay, also. A, B oder C. Also würde einen schon verwundeten Schiffsteil, ist natürlich für ihn gut, weil dann hat er nämlich, sein Ziel ist es ja möglichst viel zu verwüsten. Ja. Genau. A macht in der Hinsicht, würde ich sagen, am wenigsten Sinn. Der Abwehrwert ist bei allen gleich. Ja, das ich ist würde, echt ein bisschen. Ich würde Zufall. Tatsächlich. Ich würde B, glaube ich, angreifen, so vom Gefühl her. Ja, aber lass uns nicht dasselbe Feld angreifen. Ja. Komm, dann ich kann mit dem Gewehr. Kann ich. Aber dann ist es. Ja, noch kann ich es nutzen. Hebt dir das Gewehr vielleicht auf, ja, bis, du hast recht. Bis wir was haben, wo es etwas eindeutiger ist. Dann kann ich nur angrenzend und angrenzend ist dann hier. Ich gehe auf B. Na gut, dann gehe ich auf. Dann gehe ich mal auf A. Mein dann, Basic, ne? Dann lande ich im Wasser, mein Freund. Ne? Da rein zu batschen. Ah ja, der killt dich schon nicht beim ersten Mal. Der beißt dir höchstens ein Ohr ab. Okay. Und was macht Quint? Ja, stimmt. Was Quint macht der denn? Wir auch noch. Kommt, der versucht damit drauf zu batschen. So viel mehr kann er dann ja nicht. Dann hat er aber, warte mal, dann haben wir zwei im Wasser. Ja, das ist super gefährlich. Ich würde eher. Er schwimmt hier. Warte, aber kann er springt ins Wasser. Ey, aber warte mal, jetzt mal ganz kurz. Wir haben vorhin uns gerätselt, warum sollte man freiwillig ins Wasser gehen? Mhm. Jetzt haben wir einen Fall, wo es vielleicht klug ist, freiwillig ins Wasser zu warum? Gehen. Der Hai wird sehr unwahrscheinlich. Nee, der Hai kann, der gar kann nicht. Da gar nicht angreifen. Genau. Ja. Der kann da gar nicht angreifen. Nee. Deswegen springt er jetzt ins Wasser und kann dann hier mit draufschlagen. Ja, ich, aber das nicht, ich will jetzt nicht ausschließen, dass das nicht geht. Ah, der das Special. Dann ja, aber warum sollte der das machen? Der, es also gibt ich, Karten nee, nee, oder sowas. Nee, nee, nee. Der kann, selbst wenn er hier auftaucht, hat er dann angrenzende Besatzungsmitglied, der kann angreifen oder stimmt, so. Stimmt, okay. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, bevor wenn das hier hinten wäre, wäre das was anderes, ne? Wäre das Einzug und dann. Bräuchte er nochmal. Ah, nee, das ja, du brauchst ja zwei. Brauchst zwei wieder raus. Ich würde sagen, er geht mit darauf. Geht das mit zwei Zügen? Nee. Geht auch nicht. Ja, dann. Er hat keine dann machen wir. Komm, dann ziehen wir es ja, durch. Ja, wir müssen ein bisschen. Scheiß drauf. Müsst Scheiß ihr drauf. Auch. Weil ihr habt nicht viele Waffen. Ne? Ihr ja, müsst ja, ja, voll, ja alle volles Rohr geben. Wir müssen. Lass mal den. Passt auf eurer Seite. Und ich bin voll auf lass mal den Haken nehmen. Wir müssen echt jetzt viel Schaden machen. Lass mal den ja, Haken aber nehmen. Mit der Machete kann man noch viel mehr Schaden machen. Nee, weil hier kannst du drei Würfel machen. Da kannst du theoretisch bis zu sechs Schaden machen. Ah, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Okay. Der Haken zerbricht dann zwar danach, aber wir müssen da jetzt drauf, ey. Wir müssen dem ein bisschen was abziehen. Gut. Ja. Darauf. Ich bin dann aber bei A. Ah, das war der also bei mir. Oh, weil das falls du ein Bootsteil beschädigt oder zerstörst, erleidet ein angrenzendes Bootsteil zwei Treffer. Ja, natürlich, wenn wir nicht. Das ist ja nur fürs Hai ausgelegt. Das ist Spiel. Es tatsächlich, weil ich am Anfang relativ viel kriege. Aber ich habe nicht mehr so viele Joker, die Hälfte ist weg. Gut, aber unser Boot ist auch zur Hälfte weg. Das stimmt überhaupt nicht. Ich muss mit den Jokern dann mal ein bisschen sparsamer sein. Okay, das heißt nur Fred. Welche, hast du eigentlich für eine Waffe entschieden? Ach, du hast ja nur den Baseballschläger. Und ich habe einen Schwellenwert von 2. Warte mal, ist der Hai jetzt auf dem Boot schon? Nein, er ist im Wasser. Das kann er gar nicht. Und das geht nur hinten, das weißt du doch. Du hast einen Verteidigungswert von 2, ne? Ja. Also, der Hai greift auf A an. Ich verprügel mit meinem Baseballschläger den weißen Hai mit zwei Würfeln. Achtung. Zwei. Zwei. Ah, fuck. Zwei Schaden. Verteidigt. Hai hat zwei Verteidigungswert, nimmt keinen Schaden. Fuck. Genau. Und jetzt versuche ich mit meinen zwei Würfeln, die ich durch meinen Wert da bekommen habe, mindestens zwei Punkte zu erlangen, um das Ding zu beschädigen. Puh, Glück gehabt. So, jetzt habe ich also das Ding beschädigt. Boot geht kaputt. Und ich liege im Wasser. Aber das ist nur beschädigt. Ach nee, ist erst beschädigt. Glück gehabt. Aber. Jetzt kommt's. Falls du ein Bootteil beschädigst oder zerstörst, erleidet ein angrenzendes Bootsteil zwei Treffer. Das ist angrenzend. Oh nein. Ist damit zerstört. Und ihr seid beide im Wasser. Nein, Quint. Und ich kann beide Leute, also mindestens einmal attackieren. Quint und Hooper sind im Wasser. Das hat ungefähr so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt kann ich pro Person, lies bitte nochmal nach, ich kann pro Person jeweils mit einem Bevor du wieder abtauchst, darfst du gegen jedes Besatzungsmitglied, das sich in deiner Nähe mit einem zusätzlichen Angriff starten, mit einem Würfel, genau. Ja, also sowas. Quint und Hooper jeweils genau. Einmal mit einem Würfel. Du musst vorher sagen, wen du jetzt angreifst. Ja, ich greife jetzt Quint an. Quint, okay. Eins. Ja. Was kommt raus, wenn Benny Jörn umgebracht hat? Die Quintessenz. So ist es. Und jetzt mich. Hatten wir vorhin aber auch schon, glaube ich. Echt? Jetzt Hooper. Glück. Yes. Boah, Schwein gehabt. Defense. Defense. Ja. Cool. Das ist doch aufregend. Ich finde das voll geil. Man muss zwar die ganze Zeit kommentieren, was man macht, damit alle das verstehen. Wir haben noch nicht einmal richtig geraten, wo du auftauchst. Kann das sein? Doch. Haben wir? Ja, da hab ich schon mal mit dem Basie einen runtergehauen. Die ersten drei. Ja, wir teilen uns ja gerade so ein bisschen auf, ne? Okay, Auftauchoptionen, weg damit. Neue Runde, neue Stunde. Okay, übrigens, let's go. Okay, let's go. Wir haben nur noch eine. Ich würde vorschlagen, die eine ist jetzt automatisch A und der Rest wird gemischt. Willst du das mischen? Nicht, das ist biased. A, B, C, tust du die mal hin, Fred. Mhm. Hier B und hier C. Jetzt wissen wir natürlich nicht, welche Special-Karten er hat. Kann er wieder dieses angrenzende Ding haben. Ich will auf jeden Fall aus dem... Kann ich aus dem Wasser auch schießen? Ja, aber warum sollte ich? Ja, da stand nichts Gegenteiliges, ne? Aber ist ja total blöd. Du, ich kann leider nicht mehr schießen, aber... Ja, das hat mir Nina auch erzählt. Aber wir haben beide noch ganz alle volle Hitpoints. Also ja, wir sind beide noch gesund, uns fehlen noch keine Körperteile. Das stimmt. Im Gegensatz zu Jörn. Jörn, ja. Jörn, möge er bald in Frieden ruhen. Der linke Arm ist ab und, der rechte Fuß ist schon verstaucht. Quint, nicht Jörn. Jörn ist gesund und munter auf dem Weg nach Husum, nach Hause. Aber ansonsten. Aber nicht im Spiel. Richtig. Im Spiel nicht. Gut. Benny überlegt sich, welche. Ich erwähne nochmal, du musst den Joker nicht setzen, ne? Das rede ich, aber die müssen ja nachher weg. Richtig. Ich glaube, das wird das erste und einzige Mal sein, dass ich, wir dieses Spiel spielen. Warum? Ich glaube nicht, dass wir uns jemals wieder zusammensetzen, um dieses Spiel zu spielen. Hätte ich schon Bock, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock, das zu machen. Wir können, das gehört ja dir, wir können das mit unseren Frauen mal zocken. Ja. Oder nochmal hier in dieser Runde, weil ich hätte auch mal Bock, den Hai zu spielen. Ich wohne ja bald hier um die Ecke. Ja, eben. Ja, genau, das andere Perspektive, ne? Genau. Auf jeden Fall. Okay, let's go. Oh Gott. Neue Runde, neues Glück. Was macht Benny? Yeah, Benny, the best. Benny. Yeah. Benny. Simply the best. Simply the best. Aber auch so völlig unmotiviert, ohne Zusammenhang. Yeah. Simply the best. Genau. Einfach mit diesem geilen Mic-Effekt. Junge. Oh, shit, ey. Okay, das ist ein bisschen komplizierter. Wie heißt das Video? Ich gebe es einfach bei YouTube. Okay, let's go ein. Das muss ich meinen Kumpels zeigen, ey. Richtig geil, ey. Das muss ich Fab und Andi mal zeigen vom Team Kirschwässer, ey. Die lachen sich kaputt. Okay, let's go. So, ich muss mich mal kurz konzentrieren hier. Ich muss langsam das Ding mal unterkriegen hier. Ja, ja, ja. Ich probiere das mal, das ist, glaube ich, witzig. Also das ist irgendwie ja auch irgendwie experimentieren, gucken, was passiert. Ich finde es sehr spannend, was da noch so, geht. Der Hai hat seine Wahl getroffen, ja. Verdeckt. Wir wissen nicht, was eine Bonuskarte hat. Ich würde sagen, wenn ich der Hai wäre, würde ich ja jetzt A angreifen. Ne? Aber wir sind drei Leute, drei verschiedene Ziele wollen wir uns aufteilen? Oder wir setzen mal alles auf eine Karte und kloppen ihm komplett die Fresse blau, ey. Ihr kommt nicht weit, ne? Ihr kommt entweder nur dahin oder nur dahin, weil ihr zwei Züge braucht. Stimmt, um aus Wasser klettern. Zu kommen. Also jetzt Quint und Hooper. Du hast vollkommen recht. Nee, aber wir kommen. Ich muss ja nicht, ich kann ja auch. Ey, kommt, schlagt beide dabei zu. Ich darf mal ganz kurz einen Einwand machen. B ist da tatsächlich. Ja, ups. Kommt, dann geht ihr beide auf C und ich gehe auf A. Ja, weil was für ein Sinn hätte es, dass er bei B rauskommt? Höchstens, dass er darauf pokert, dass wir da reinspringen ins Wasser. Aber ich glaube nicht, dass er denkt, dass wir das machen würden. Warum auch? Komm, ich geh zu A. Dann gehe ich zu... Mit dem Baseballschläger. Du gehst zu A, dann gehe ich zu... The bread. Mit zwei gehe ich... Genau, wir beide gehen hier hin. Ja. Jörn nimmt den Haken. Wir bräuchten so eine Puppe. Wo ist denn sein Zielrohr? Ihr braucht eigentlich mal so einen Pappaufsteller von Hasbulla. Kennst du den? Hasbulla? Wir haben sein Zielrohr verloren. Jörn hat sein... Quint hat sein Zielrohr verloren. Nein, lass dich doch da, ja. Jörn hat sein Zielrohr verloren. Ach, wie geil. Aber Hasbulla ist ein Begriff, oder? Nee. Das ist ja dieser Influencer, der Wachstumshormondefizit hat, der einfach aussieht wie ein einjähriges Kind, aber 19 ist. Echt? Ist das eine... Bitte. Ich dachte, ihr seid hier die Internetfreaks. Ich bin überhaupt kein Internetfreak. Ich überlege sogar mit Insta aufzuhören. Ist das eine Puppe für. Bist du das? Ja, das soll hat ich das sein. Hat das ein Fan gemacht? Eine Voodoo-Puppe? Es gibt eine Dame. Der Typ. Den kennst du doch. Nee, kenn ich nicht. Was? Echt nicht? Der ist weltberühmt. Der Typ ist 20. Ein 20-jähriger Russe. Der. Es gibt eine Dame, die affengeil Puppen häkeln kann und die war schon. Drei oder vier Mal bei Auftritten und jedes Mal bringt sie uns strange Puppen mit. Und warum hat sie dir so einen kleinen Penis hingemacht? Und warum ist der Ducktape über deinem Dick? Nee, das ist ein Dicktape. Nee, passt auf, ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt, wo Richard und ich im Tanga über den Jungfernstieg laufen, weil wir das mal versprochen hatten, bei so einem Spendenstream. Und das ist im Prinzip ich in der Situation. Und genau das hatten wir da an. Ja, sieht gut aus. Dass ihr das gemacht habt, wirklich über den vollbesetzten Jungfernstieg im. Ey, das hat da echt fast keine Sau interessiert. Natürlich nicht. Das hat keine Sau interessiert, dass wir da halb naked in der Gegend rumgelaufen sind. Okay, auftauchen. Okay. Ja. Okay, let's go. Ich bin bei B. Alter, du bist halt immer da, wo wir gar nicht... Ja, weil er weiß, wer weiß, was der für eine Special-Karte hat. Weil jetzt eure Angriffe kommen und nach den Angriffen der Besatzung darfst du dich auf ein angrenzendes Wasserfeld bewegen. Tust du dies, addierst du bei deinem Angriff zwei Treffer zu deinem Wurf hinzu. Habe ich nicht verstanden. Du bist jetzt hier. Wo ist deine Haipuppe? Du bist hier aufgetaucht. Genau. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt die Besatzung greift an. Mhm. Fertig, weil ihr alle daneben gezählt habt. Mhm. Nach den Angriffen der Besatzung darfst du dich auf ein angrenzendes Wasserfeld bewegen. Und nun? Ja, und jetzt kann ich ein angrenzendes Bootfeld attackieren. Oh, weil die Attacke geht ja immer auf ein angrenzendes Feld. Das sind echt überkrass, diese Fähigkeiten vom Hai. Das ist ein bisschen zu hoch gerade. Wenn ich hier bin, darf ich das angreifen. Du hast vollkommen recht. Bin ich aber in einem Wasserfeld, wo kein Boot mehr ist. Woher sollen wir das wissen? Benni, wir können dich eh nicht angreifen, also komm, mach deine Attacke. Und jetzt habe ich B gewählt, wo ich zwei Würfel habe. Mhm. Und egal, was ich würfel, ich gehe jetzt natürlich auf dieses Feld hier. Das greife ich an. Und da kommen zwei Treffer hinzu. Das heißt, bestätigt ist das Ding auf jeden Fall. Boah. Das könnte auch ganz weg sein. Was der Fall ist. Ja. Also das Ding ist komplett im Arsch jetzt. Digi. Und ihr seid beide im Wasser. Wieder. Scheiße, das Boot ist jetzt schon... Ey, guck dir das mal an, das Boot ist nur noch Schrott. Das ist ungefähr die Hälfte noch, glaube ich. So, und jetzt attackiere ich Quint. Eins. Jetzt immer häppchenweise. Häppchen für Häppchen. Boah, also Jörn humpelt jetzt auf einem Fuß. Aber das Ding ist, ich bin ja eher auf Kurs Boot zerstören, ne? Euch habe ich ja noch gar nicht. Uns wird er gar nicht töten, da wird das Boot. Jetzt auf Hooper ein. Ach, Scheiße. Claudio, aber es wird jetzt natürlich weniger, wo ihr hin könnt. Ne? Claudio verliert ein Ohr. Ach, egal, ich habe zwei. Jörn ist fast tot, der braucht jetzt nur noch zwei Trefferpunkte, dann ist er weg. Ja. Ich finde auch unfair, dass der Hai so viel abschütteln darf. Naja, also, hast du nichts mehr abzuschütteln. Yes. Gut. Gut. Nimm dein Zielrohr, Fernrohr weg, Fred. Zielfernrohr? Ach so. Die Zielmarkierung. Ja. Genau, wir haben, und ja, die müssen wir jetzt wieder verschieben. Das heißt, wir hat er schon, hat er gerade gemacht. Entschuldige, die liegen schon richtig. Entschuldige bitte, ja, vollkommen richtig. Benny, greife er an. Na, erstmal platzieren. Nee, platzieren. Ja, platzieren. Genau. Ja, ja, platzieren, ja. Keine Bonuskarte diesmal. Keine Bonuskarte? Oh, jetzt müssen wir drauf. Ja, also ich habe ja, ich gehe auf jeden Fall dahin mit zwei und ich benutze, wo wird er auftauchen? Wird er auftauchen, um das komplett wegzumachen oder wird er auftauchen, um das auch zu beschädigen? Ich glaube, er taucht bei C auf, um einfach dieses Stück Schiff dann noch kaputt zu machen. Da muss er nur noch zwei Damage drauf machen, dann geht das kaputt. Gehen wir dann auf einer so und einer so, gehen wir auch auf B? Weil A, also A wird... Ja. Der hat das Schiff bald kaputt, wir müssen eigentlich... Ja, aber gut, er kann hier auch auftauchen, dann kann er das hier angreifen. Ja, das stimmt. Komm, ich nehme jetzt mal wieder die Waffe, ich will dem Schaden zufügen. Also ich glaube auch, er geht auf C. Und Quint geht... Auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht im Wasser gleich lande, aber ich habe ja noch alle Arme und Beine. Quint geht mit dem Haken hier hin. Alles klar. Fertig? Mhm. Ja, wir haben uns entschieden. Ah, fuck! Also ich habe echt Glück, dass ihr einfach nie angreifen könnt, ne? Sonst. Aber ist eigentlich logisch, weil er kann das ja auch angreifen von hier. Ja, ich kann beide Seiten angreifen. Ja, das war voll logisch. Warum bist du so logisch? Ja, stimmt, ey. Ach, ich hasse. Ich bin schon den ganzen Tag der Hai. Ja. Vielleicht liegt es daran. Und ich habe A gewählt, heißt, ich habe zwei Würfel, um zu attackieren. Und jetzt kann ich mir natürlich aussuchen, wo ich attackiere. Willst du B oder C attackieren? Ich attackiere überraschenderweise. Feld B. Mit zwei Würfeln. Und der hat einen Wert von 2. Heißt, das Ding ist beschädigt leider nur. Ich hätte das natürlich gerne versenkt. Weil die dadurch natürlich immer noch da drauf steht, ihr beiden Halunken. Gut, aber sonst nichts los. Neue Runde. Neue Runde. Ziff, okay, nochmal. Der zerfickt uns das Bummel. Return. Simply the best. whoop, das ist richtig geil. Warte mal, wieso hatten wir noch nicht einmal, dass zwei Felder vom selben gleich waren? Ja. Doch, hatten wir in der allerersten Runde. Okay. War hier A und C. Ja, stimmt. Gut, warte, das nehme ich natürlich weg, das stimmt nicht. Gut, ja, was soll ich sagen? Wo gehen Quint und Hooper hin, ist die Frage. Weil wegkommen sie dann jetzt auch physikalisch, ist eine schwierige Situation. Scheiße. Ja, ich kann mit einem ins Wasser, ich kann ins Wasser gehen, wenn ich will. Aber nicht raus in der Runde. Nee. Weil wenn du, hast du dich, warte mal, du musst dich schon. Ich muss mich erstmal entscheiden, ich muss mir das erstmal mit durch den Kopf gehen lassen, was ich hier mache. Aber wenn du jetzt erst hier ins Wasser gehst und erstmal eine Runde im Wasser bist, ist es auch gar nicht so gefährlich, weil er hier nicht angreifen kann. Aber der hat bestimmt wieder irgendeine Special-Karte. Wir haben keinen einzigen komplett heilen Bootsteil, ne? Nee, stimmt. Stimmt, das Ding ist echt ein verficktes Wrack. Scheiße. Ja, das ist gar nicht so einfach, hier sich die richtigen Kerle auszusuchen. Das ist echt eine Scheißsituation. Also irgendwas machen wir falsch, ey. Er hat auch einfach nicht gute Waffen. Machete hier nochmal schärfen. Wobei die Qualität der Waffen ist egal, wenn man immer daneben zielt, tatsächlich. Suffisanter Penner. Nein, du, ich, was ihr da macht, ich würde, ich wäre noch schlechter auf der anderen Seite. Na gut, immerhin haben Claudio und ich noch fast alle unsere Körperteile, unsere Hitpoints. Jörn geht schon am Stock. Aber ich vermute aber auch, dass der Hai Quint komplett... Wir haben dem Hai erst 6 Schaden jetzt im Verlaufe des zweiten Aktes hinzugefügt. Wir haben erst ein Drittel der Hitpoints des Hais heruntergefickt. Unser Boot liegt aber wirklich schon in Trümmern vor uns. In der Tat. Das wird wirklich schwierig jetzt. Ist es vorbei, wenn das Boot vorbei ist? Ich muss dann nicht die Leute auch noch fassen. Ja. Okay. Dann haben wir keine Chance mehr. Inkludiert. Ja. Wir müssen echt alles auf eine Karte setzen. Ich frage mich jetzt, wie kommt man durchs Wasser? Also du kommst ins Wasser mit einem und aus dem zwei, ne? Ja. Und was ist eigentlich, wenn du hier bist und hier hin willst? Ja, dann musst du halt eine Runde im Wasser verbringen. Genau. Und aber Wasser zu Wasser ist wahrscheinlich auch eins. Drin. Das ist eins. Genau. Das ist ja fies. Mhm. Ist ja fies, hättest du gern, dass es zwei wären, ne? Ich meinte gerade, nein, ganz im Gegenteil. Ich meinte, ich sagte ja schon, eigentlich bin ich auf eurer Seite. Also ich finde, es macht keinen Sinn, dass er jetzt da angreift. Er hat wieder eine Special-Karte, das heißt, er kann bestimmt wieder ein angrenzendes Feld. Und dann wäre natürlich, wenn er das angreift, bin ich im Wasser, macht nichts. Wenn ich hier hingehe, bin ich auch im Wasser. Die Frage ist halt, wie denkt er? Also es ist schon verlockend aus seiner Sicht hier anzugreifen, weil er zwei Leute ins Wasser kriegt und anknabbern kann. Warte mal, das kann er gar nicht. Doch, hier. Aber er rechnet wahrscheinlich damit, dass ihr nicht da stehen bleibt, sondern den Weg zurück zum Schiff, zum intakten Schiff in Anführungszeichen, was davon nur übrig ist, antretet. Ich bin mir nicht sicher. A, C, B. Auf der anderen Seite hat er bei B halt hier zwei Würfel. Da kann er mit zwei Würfeln attackieren. Ja. Und warum sollte er da, das macht überhaupt keinen Sinn, da kommt keiner von uns hin. Außer Dio, du vielleicht? Scheiß drauf, zielt beide auf B. Der greift B an, glaube ich. Und was machst du? Machst du A oder machst A du oder C? A oder C. Das sind beides gleich wahrscheinlich, glaube ich. Oder springst du ins Wasser und hilfst uns? Selbst wenn ich ins Wasser springe, ich komme innerhalb dieses Zuges bei euch nicht mehr hoch. Ja, aber du kannst auch aus dem Wasser angreifen. Ja? Kann ich von hier aus da? Okay, scheiß drauf. Fuck off, ey. Fuck. Kannst du. Mit der Nahwaffe kannst du auch angrenzen. Fuck it, Leute. Jetzt wird's brutal, ja, ey. Ja, komm. Ich springe ins kalte Wasser und mache mich bereit, mit dem Baseballschläger im Wasser gegen den Hai anzutreten. Nein, tief in Ruhe. Gab's das bei eurem Podcast schon mal so eine Szene? Weiß ich nicht. Kann sein. Ihr habt doch alles schon gesehen, aber das habt ihr noch nicht gesehen, Mann. Ihr habt noch nicht jemanden gesehen, der im Wasser mit einem Baseballschläger versucht, einen Hai zu töten, oder? Nee, mit weniger als einem Baseballschläger, ja. Echt? Ja, dein Zielfernrohr, lieber Fred, wir gehen alle davon aus, dass du bei B auftauchst. Warte. Ja! Wir haben uns noch nicht für eine Waffe entschieden. Ja, wir haben keine. Klar, er hat einen Baseballschläger. Ja, ich habe einen Hammer. Hammer nimmst du es klar. Und ja. Na, er hat jetzt halt noch den Haken. Ja, jetzt gibt's auf die Fresse, Hai, Alter. Ja, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. So, wer fängt an? Also, ich fange an mit dem Hammer. Beim Angriff mit dem Hammer sinkt nämlich der Ausweichwert des Hais auf null. Wird ignoriert. Aber du hast auch nur einen. Ja. Aber ich habe nur einen Würfel, das heißt, ich kann maximal. Endlich, ich will hier mal ein bisschen Action hier. Achso, ich habe natürlich auch noch eine Bonuskarte. Und was bedeutet die? Nach einem Angriff gegen das Boot kannst du mit zwei Würfeln einen zweiten Angriff auf das Boot starten. Der zweite Angriff darf demselben oder einem anderen Bootsteil gelten. Boah. Hatten wir schon mal. Krass. Heißt, ich muss nur eure Attacken irgendwie überleben. Das heißt, wenn alles jetzt gut geht, das Bestmögliche, könnte ich jetzt zwei, er könnte sechs, dann haben wir acht. Was und hast ich du? Ich könnte vier. Vier und du hast aber nur vier, sechs, vier, zehn, vier, ich glaub, sechs. Ich glaube, tot kriegt ihr mich nicht. Nee. Nicht in einem Zug. Ja, also das ist Nummer zwei. Zwei Schaden von Claudius Hammer. So. Ich will den Hai sehen. Baseballschläger. Benni, ich will den Hai hier sehen. Oh ja, natürlich. Baseballschläger im Wasser. Geil. Ja. C2C-Combat gegen den Hai mit zwei Würfeln und dem Baseballschläger. Drei. Also zwei. Auf zehn hoch. Ich habe einen Verteidigungswert. Ja, genau. So. Bei mir hast du übrigens keinen Verteidigungswert gemacht, ne? Nee. Genau. Und jetzt kommt, willst du für Jörn würfeln? Ja, drei Würfel. Jetzt kommt Jörn mit dem Haken. Jörn, streng dich an. Fuck! Nein! Zwei. Null. Immerhin. Ja, also null. Ein. Ich habe ja einen Verteidigungswert von 1. Nee, du hast doch einen das ist ja B. Ja, du hast recht. So, das war gut für euch. Das war noch reichlich. Das war nochmal genauso viel Schaden wie vorher. Also ich bin jetzt von 6 auf 11 gesprungen. Oh, das war okay. Noch so eine Runde und wir haben dich. Stichwort. Endlich mal eine gute Runde für die... Warte mal, der Hai greift an. Für die Crew. Ich greife jetzt das Feld an, auf dem ich bin. Ja. Du wirst ja wohl mehr als eins schaffen. Mit einem Würfel. Warte, aber du musst gar nicht würfeln. Wir können gleich aufgeben. Ist ja egal, ob du... Du hast recht, das ist auf jeden Fall zerstört. Wenn ich zweimal es gibt null aber hat, auch null. Stimmt. Ey, warte mal. Vier. Das Ding ist weg. Aber gehörig ist das. Das war die höchste Wurf, den ich je geworfen habe. Platsch. So, und jetzt sind natürlich zwei Kollegen im Wasser, die ich erstmal einzeln attackiere. Ja. Yeah. Alle drei Kollegen sind im Wasser, mein Freund. Ja, aber nur zwei sind reingefallen. Ja. Nur die beiden darf ich attackieren. Nee. Für jeden, der runtergefallen ist. Bevor du wieder abtauchst, darfst du gegen jedes, das sich in deiner Nähe im Wasser befindet. Danke dafür. Wusste ich nicht. Okay, dann kriegt jeder einen ab. Dann gehe ich jetzt erst auf Quint. Eins, der lebt immer noch, der Kollege. Schade, hätte ich gerne. Der ist jetzt aber echt nur noch, der hat noch einen Hitpoint. Das Einzige, was noch nicht zerfetzt an ihm ist, ist seine Halsschlagader. Ansonsten ist alle Körperteile weg. Das ist echt nur noch ein schwimmender Torso. Und der Kopf ist noch da. Rumpf hier. Und er macht, Jetzt gehe ich auf Hooper. Ein. Das war mein Arm. Jetzt attackiere ich Brody. Ein. Einen Schaden. Oh. Nase gebrochen. Und jetzt spiele ich meinen Nachschlag. Nach dem Angriff gegen das Boot kann ich mit zwei Würfeln einen weiteren Angriff auf das Boot starten. Der zweite Angriff darf demselben oder einem anderen Bootsteil gelten. Und da gehe ich aber jetzt... Aber doch nur angrenzend. Nein, einen anderen Bootsteil. Der Hai kann sich teleportieren. Und jetzt attackiere ich das Feld 2. Also dieses hier. Mhm. Das hätte ich schön weit weg von... Yes. Puff, kaputt. Puff. Ey, das ist eine richtige Scheißsituation jetzt, ne? Um uns überhaupt noch an Land zu retten, auf ein zerstörtes Bootsteil, müssen wir noch 4 Runden warten. Wir sind alle im Wasser. Nein, 2 Runden. 2 Runden. Du kannst, das ist ja nur ein Schritt. Ja, ja. Okay, das war krass. Ey, das war aber von beiden Seiten geil gerade. Ja, wir sind zu dritt im Wasser gegen einen weißen Hai. Ja. Und haben noch ein mit paar. Mit ungefähr ein Achtel. Ja, mit 4 Holzplanken, an denen wir uns noch. Und weißt du, was das Problem an der Sache ist? Der weiße Hai, der macht das nicht, weil er Hunger hat, sondern er macht das aus Vergnügen. Ja, Mann, dieser Bastard. Irgendwas ist. B. Ist falsch. Hardcore irritiert mit den drei nebeneinander. Ja. Okay. Ich muss es jetzt. Kannst du aus dem Wasser mit der Knarre abziehen? Ja. Klar, warum nicht? Weiß ich nicht. Ich schwimme gerade, mit einer kann ich schwimmen und mit anderen ziele ich auf dich, wenn ich möchte. Geil. Und der Hammer, den habe ich He-Man-mäßig am Rücken geschnallt. An meinem Rücken, genau. Bringt es überhaupt was? Warum sollte er? Genau, du musst dich erst entscheiden, ja. Man spielt natürlich die besten Joker am Anfang. Ne? Mhm. Oh, hast du nur noch scheiß Joker auf der Hand? Es wäre so krass, wenn plötzlich ein zweiter Hai auftauchen würde. Joker-mäßig. Ja. Weißt du, dass ein Hai abgebildet ist auf der Rückseite und Ich glaube, das gibt's nicht. Das ist ja der weiße Hai, nicht die weiße Hai. Mhm. Keinen Joker? Nee. Das heißt, Fred, dass er nicht irgendwo angrenzend angreift. Das heißt, es bringt ihm nichts, hier aufzutauchen. Kann ich auch gar nicht. Oder kann nur da oder da und da ist überall angreifen. Ja. Genau. Kräftig. Nee, aber wenn du hier auftauchst, kannst du uns nicht angreifen. Aber er weiß, dass wir nicht innerhalb von einem Zug aus dem Wasser rauskommen. Ja, aber ich kann jetzt hier hingehen, wir könnten theoretisch alle hier hingehen und wenn er 10 macht, kann er uns nicht angreifen. Verstehe ich das richtig? Ja, aber wenn er bei A auftaucht, kann er uns im Wasser ansnacken. Ja, natürlich. Aber auf das Risiko müssen wir jetzt eingehen. Nee, ich gehe einfach, guck mal, ich gehe auf jeden Fall nur dahin. Und benutze mein scheiß Gewehr, dann kann er mir gar nichts anhaben. Weil ich kann von nebendran, achso, entschuldige, natürlich. Warum sollte er? Ich komme immer im Wasser raus. Komm, ich gehe hier hin. Ja, aber warum? Warte. Ja, genau. Du gehst dahin. Oder B. Nee, ich glaube, der will das Schiff zerstören. Ja, der will das Schiff zerstören. Auch. Der greift B an, der will das Schiff kaputt machen. Das ist für ihn die Möglichkeit, jetzt am schnellsten zu gewinnen, die drei Teile da noch, die eh schon im Arsch sind, zu zerstören. Gehe ich auch hin und das macht er natürlich. Schön mit dem Haken. Nice. Auf die Fresse, Alter. Jetzt machen wir dich platt, du Bastard. Ehrlich gesagt, habt ihr einfach einen wichtigen Faktor dieses Spiels eben komplett unterschlagen und deswegen habt ihr durch Zufall jetzt das richtige Feld gewählt, weil... Ich kriege überall 2 Würfel, aber da den niedrigsten Verteidigungswert. Warum sollte ich dieses Feld wählen? Und genau deswegen habe ich das Feld gewählt. Ihr habt zum ersten Mal da nicht drauf geachtet. Und ich denke, sehr toll, Leute. Das, wenn wir nicht zu viel denken, machen wir es richtig. Nein, ich habe es schon gesehen, aber ich habe es ignoriert, weil ich dachte, ey, du willst das Schiff jetzt schnell zerstören. Hätte ich auch gemacht. Aber guck mal, wir müssen ihm jetzt nur noch... Gib mir zwei Würfel. Wir müssen ihm noch 1, 2, 3, 4, 5... Wir müssen ihm noch 7 Schaden zufügen, dann ist er tot. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Ey, ihr kriegt mich noch los. Wenn nicht, ich bin echt auf eurer Seite. Ich muss mich bei Quint nochmal dieses Mal so überlegen, welche Waffe. Komm, lass mich los. Weil ihr habt schon drei Runden lang Quint nicht die Waffe bewusst. Wo sind die Würfel? Bleiben beim Haken. Ich habe 2 Würfel und ziele mit dem Gewehr auf dich. Du Bastardhai. Plus 1. Und habe ich hier 1 sind 2. 2, also 1. Genau. Baseballschläger. 2, also 1. Komm, Claude, mach du diesmal den Haken bei mir. Ich hatte letzte Runde kein Glück mit dem Scheiß. Komm, 6, 6, 6, 6. Oh, 5. Sehr geil. Das heißt, dass der Haken jetzt leider zerbricht. Aber ich bin bei 17. Warte, er ist komplett weg? Ja, wenn du mehr als 4 Schaden mit dem machst. Aber ich bin bei 17. Wir müssen dem Hai nur noch 1 Schadenspunkt zufügen. Komm, der Hai gewinnt. Ich glaube, der Hai verliert meine. Ey, jetzt ist Benny plötzlich doch im Schwitzen. Ach so, ja, das ist halt der Punkt. Wenn alle richtig zielen, natürlich. Ne? Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, dass ihr. Und wen greifst du? Also greifst das Boot an. Uns kann nichts passieren. Aber du kannst eins, wirst du ja wohl mit wie vielen Würfeln? 2. Ja, ich überlege, ob ich Quint angreife. Wieso? Dann kann der mit seiner Machete gleich nicht mehr zuhauen. Aber kannst du angrenzend? Ja, ne? Ich habe auch keinen Joker gespielt. Also. Jeden gewürfelten. Ja, ich kann euch beide angreifen. Ja, stimmt, du hast natürlich recht. Ich kann euch beide ja noch angreifen. Also greife ich das Boot. Nur die beiden kannst du. Ja, ich greife das Boot an. So, das ist weg. Oh. Platsch. Oh, das war ein richtiger Showdown hier. So. Jetzt gehe ich auf Quint. Der ist tot. Quint ist tot. Time to. Und jetzt gehst du auf Brody. Ich glaube, ich gewinne das Ding gleich. Jetzt gehe ich auf Brody. Auf mich? 1. Mhm. Also 2 Schaden habe ich jetzt insgesamt genommen. Crazy. Warte mal, wir haben was falsch gemacht. Nee, haben wir nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Haben wir nicht. Also bestimmt, aber weiß der gar nicht. Ich habe gerade, für jeden gewürfelten Treffer erhält das Besatzungsmitglied eine Verwundung. Aber ein Treffer ist ja sowas hier. Das heißt, wenn du 3 Treffer hast, haben wir 3 Verwundungspunkte. Logisch, ja. Okay, das könnte die letzte Runde sein. Ich glaube das auch. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Einen Treffer kriegen. Wir müssen nur einen verfickten Treffer jetzt auf den Scheiß-Hai landen. Aber wir sind auch nur noch zu zweit. Ja. Nee, das ist B. Nee, das sind wieder beide. Ah, das sind beide. Na toll. Na super. Was für uns gut ist, weil die Wahrscheinlichkeit dann sehr hoch ist. Ne? Da. Ja. Ja. Der wird auf jeden Fall da angreifen. Übrigens, mein Gewehr ist leider weg. Ne? Ich habe geschossen. Ja. Ist nur noch Hammertime. Hammertime. Aber da. Oh, Bullshit. Oh, sorry. Er muss ja erst seine Wahl treffen. Ja. Aber du hast ja bei deinem. Ja, aber das stimmt doch. Das kannst du deinem. Aber du hast bei dem Hammer, hast du ja keinen Verteidigungswert. Ja. Wir machen diese Runde. Das glaube ich auch. Ihr habt gleich gewonnen. Komm. Du könntest. Ja, okay. Entscheide dich erstmal. Warte mal, du hast das B übrigens da. Das ist noch von eben. Ja. So, Benny entscheidet sich, ob er ganz weit weg auftaucht, um zu sagen, Kuckuck, hallo. Natürlich jetzt. Oder zuschlägt, aber dann besteht die Gefahr, dass er auf die Fresse kriegt und stirbt. Wir warten, bis er sich entschieden hat und dann will ich eine Theorie äußern. Also es ist als Hai jetzt doch schon relativ heftig, die Leute tot zu kriegen. Ja, ja. Das ist ja. Finde ich auch. Nee, seine einzige Chance ist tatsächlich das Boot. Uns kriegt er nicht mehr tot. Bevor wir ihn tot kriegen. Als Filmfans müssten wir eigentlich alle für die Menschen sein. Genau. Ja. Aber es ist noch ungefähr ähnlich viel von dem Boot übrig wie im Film. Das stimmt. Mm-mm. könnte natürlich aus taktisch, du hast dich entschieden, Benni, ne? Ja. Aus taktischen Gründen könnte er einfach sagen, okay, ich tauche bei A auf, dann passiert gar nichts und er wartet auf eine bessere Verteilung in der nächsten Runde. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das würde ich an seiner Stelle sogar machen, aber... Aber wir können ja nicht abwarten und nichts tun, so. Nee. Ich ziele mit dem Basie hier auf B und C. Aber warte, du kannst nicht. Du kannst, stimmt. Ja, zwei Punkte. Ich kann nicht. Du kannst auch nicht rauf. Aber ich kann trotzdem nicht angreifen. Ja, das kannst du. Ja. Darf ich mal fragen? Ah, nee, warum bist du darauf gesprungen? Wo soll ich sonst hinmachen? Du hättest da bleiben können, aber es macht keinen Unterschied, weil wenn er hier auftaucht und du dann im Wasser landest, bist du eh im Wasser. Ja. Ja. Nee, es macht keinen Unterschied. Also. Ja, okay. War eine Müllkarte. Also er setzt praktisch. Was hättest du da machen können? Falls du ein Bootsteil beschädigst oder zerstörst, fallen alle Besatzungsmitglieder vom Boot. Also egal, ob du es. Okay, verstehe. Also er ist jetzt ein A aufgetaucht, wo es auf taktischen Gründen clever, aber. Aber genau. Wir da eh nichts hätten machen. Und ich kann auch niemanden angreifen, weil. Nee. Was weiter gesagt. Gut, nächste Runde. Wenn ich ein Gewehr gehabt hätte, wäre das natürlich ausschlagend gewesen. Richtig. Da hätten wir ihn auf den Ziel. Aber dass ich meine Niederlage nur rauszögere, ist ja einfach. Ach, du kannst es noch schaffen. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Sehe ich jetzt gerade nicht, muss ich sagen. Sind das eigentlich alle Auftauchkarten, die es in diesem Spiel gibt? Ja, ne? Die haben wir nicht vorher. Ja, ja, finde ich auch ein bisschen wenig. Aber gut, man, das sind ja wahrscheinlich x verschiedene und dann. Willst du abheben? Also, nee, mach es. Darum geht es ja wirklich nicht. Es geht ja um den Spaß. Alles Karten im Wasser. Okay, let's go. Alles Karten im Wasser. Das heißt, der Hai muss sich jetzt erstmal Gedanken machen, wo er auftaucht. A und B haben beide drei Würfel und einen Ausweichpunkt. Komm, ich ziele hier einfach. Warte, nein, er ist doch zuerst dran. This is tough. Komm schon. Ich wüsste lass übrigens, was ich strategisch nächstes Mal anders machen würde. Lass uns diesen scheiß Thunfisch erlegen. Aber das willst du uns natürlich jetzt noch nicht verraten, ne? Was du eventuell anders getan hast. Da können wir gleich drüber sprechen und würde mich interessieren, ob ihr das genauso seht. So, das und... Okay, let's go. Das ist aber auch so geil, mit so einem guten Mikro da reinzuhauen. Das ist jetzt einfach Zufall, ganz ehrlich, ich kann das jetzt nicht. Er will doch unsere auf irgendwelchen logischen Gründen nicht antizipieren. Warte, ich muss sagen, ich bin doch ein bisschen, das ist nicht so gut, dass ich jetzt ein bisschen, wenn er hier auftaucht, kann er das dort zum Angreifen, natürlich. Mhm. Wenn er da auftaucht auch. Ja, nur also deswegen, C macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja, dann würde ich sagen, einer geht auf A und einer geht auf B. Ich gehe aber erstmal auch hier hin, wobei das macht auch keinen Unterschied. Bei C habe ich aber zwei Verteidigungsdinger. Nicht, dass ihr das wieder vergesst. Eure. Ja, aber du kannst, Argumentation du, kannst niemand, du kannst nur mich angreifen. Ja, komm lieber auch aufs Boot, ja. Weil er kann von C aus ja. Dich angreifen. Ja. Ja, vielen Dank, Hai. Vielen Dank, lieber Hai. Sehr gerne. Hä, aber das hat ja nichts mit deinem Verteidigungspunkt zu tun, was uns verraten hat gerade. Was, die Entscheidung, dass ich jetzt auch aufs Boot gegangen bin, hat nichts mit der Bemerkung, die du gerade gemacht hast, zu tun. Stimmt, ja, du hast recht. Doch, von da kannst, wenn du jetzt auf C gezielt hättest, ja. Hättest du mich nicht attackieren können vom Boot aus, weil es schräg ist. Du hast ja nur gesagt, bei C habe ich zwei Verteidigungspunkte. Das hat ja nichts mit der Attacke zu tun. Doch, sehr viel sogar. Mit einem Gegenangriff gegen den Hai. Ja. Das zählt ja bei mir runter. Ja, also, okay. Ja. Aber natürlich, Claudio, bei dir nicht, weil du einen Hammer hast. Richtig. Deswegen bin ich bei B gegangen. Und wahrscheinlich wird mich jetzt Claudio mit dem Hammer umhauen. Ein Würfel. Such dir aus welchen. Den, bitte, tu es. Du musst jetzt nur eine Eins würfeln. Das ist mit dem Hammer passiert, also, oder eigentlich wäre mit Basie noch viel geiler. Da ist die Verteidigungspunkte, die, wie nennt man das nochmal? Die sind ausgeschaltet. Ja, was ist ausgeschaltet? Genau, der Ausweichwert. Der Ausweichwert, das heißt, ist ausgeschaltet. Wir brauchen nur eine Eins. Du musst nur eine Eins werfen. Ich darf du, nur einfach nicht, nicht nur, einfach nur nicht die Null werfen. Ja! Der heißt tot! Der heißt tot! Nice. Sehr schön. Was für ein Geräusch macht so ein Hai beim Sterben? Also in Haifilm Da, bist du der Profi. Großes Knurren meist. Generell machen weil Haiere für ihre Stimmbänder bekannt sind. Ja. Die klingen mal wie so ein zu großer Tiger. Auch wenn sie durchs Wasser schwimmen, mal. Das war ein fieser Showdown jetzt am Schluss und das war und echt guck mal, kurz. Guck mal, wie knapp. Also das wir haben ja. kaum noch, wie im Film. Na, das war die eine Runde, wo ihr alle auf dem richtigen Feld wart, ja. weil ihr euch die Karten hier nicht angeguckt habt. das war natürlich entscheidend. Aber ich sag dir, was ich, und da können wir gerne drüber diskutieren, was ich beim nächsten Mal High anders machen würde, glaube ich. Sobald ich die Chance habe, Persönchen zu attackieren, das ist mir in der letzten Runde erst aufgefallen, dass ich mir ja sagen kann, ich attackiere Boot oder Menschen, aber nicht, also wenn die ins Wasser plumpst und ich dann sozusagen nochmal angreife, habe ich ja nur einen Würfel. Aber wenn ich mich hier entscheide für Person, habe ich drei Würfel für die Person, Alter. Mhm. Dann ist die doch ratzfatz weg. Und eine Person, die tot ist, kann mich nicht angreifen. Insofern würde ich beim nächsten Mal viel mehr auf die Personen gehen als das Boot. Weil das Boot war ja am Anfang ja schnell weg. Da dachte ich, das schaffe ich. Single Target Damage. Das schaffen sie nicht, genau. Aber das Problem war natürlich, dadurch, dass ich nachher weniger Bootsteile hatte, war ja viel klarer, wo ich hingehe als Hai. Deswegen habt ihr auch im Nachhinein, am Anfang war das ganze Boot ja weg. Und ihr habt immer daneben geschossen und das Boot war weg. Und dann so, ja, verlieren wir Haus hoch. Aber nein, am Ende wurden es ja sehr wenig Bootsteile. Und es war klar, wo ich hingehe. Dass ich hier in die Ecke gegangen bin vorhin. Hast du schon richtig gesagt, das war einfach nur, weil da auf dem anderen halt zwei waren. Genau. Komm schon. Ne? Genau. Es ist auch bei so, egal ob bei Rollen- oder Strategiespielen so, wenn deine Gegner, auch wenn sie verwundet sind, noch genauso viel Schaden austeilen können, was hier der Fall ist. Exakt. Nur weil ich schwach bin, heißt es nicht, dass ich weniger Schaden austeile. Musst du dir immer ein Single-Target, ein Ziel aussuchen, das du erst ausschaltest. Weil du dann weniger Schaden bekommst in den zukünftigen Runden. Ja, hättest mehr auf uns die Leute gehen sollen. Und Quint, also eigentlich hätte ich Claudi mehr ausschalten müssen, der war aber nicht so oft im Wasser, weil dieser dämliche Hammer halt keinen Verteidigungspunkt hat. Ja. Geil, Leute. Cooles Spiel. Ja, voll cool. Also, Quintessenz, Fred, was sagst du zu dem Spiel? Ich finde das Spiel echt richtig gut. Ich würde das gerne aber nochmal spielen, auch als High vielleicht. Aber es dauert schon recht lange. Wir haben jetzt echt 4 Stunden ungefähr gezockt an dem Spiel. Gut, wir haben es ja auch kennengelernt jetzt. Genau, wir haben auch die Regeln gelernt. Wir haben es kennengelernt, haben zwischendurch Jörn weggebracht. Also zieh mal eine Stunde ab vielleicht oder so. Also das dauert schon eine Weile. Ja. Aber man kann theoretisch Akt 1 das spielen. Das war der Hai. Ja, Akt 1 spielen. Genau, und dann liegen lassen. Nächsten Tag Akt 2 oder was auch immer. Was sagst du, deine Quelle ist jetzt so ein Spiel? Es hat mega Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Schiss, der Hai zu sein. Ja. Weil ich in sowas eigentlich nicht besonders gut bin. Und ich im ersten Akt, allein gegen ein Team anzutreten quasi. Ja, genau. Und ich denke immer eine Ecke zu weit und die ist dann wieder da, wo ihr seid, so wie eben zum Beispiel gerade. ja. Und dann habt ihr aber langsam angefangen, so zu denken wie ich. Und jetzt. Und im ersten Akt hatte ich halt einfach Hundeglück. Und einmal habt ihr auch nicht gerafft, was ihr machen sollt. Ja. Benni, wenn du jetzt entscheiden würdest, Akt 1, Akt 2, was hat dir jetzt mehr Fun gebracht, die als High? Ich fand tatsächlich irgendwie Akt 2 ein bisschen geiler, weil es irgendwie so actionreich ist. Oder? Und es hat mehr so dieses Attackieren, ach guck mal hier, Punkte und so weiter. Und ihr? Ja, fand ich auch. Ich fand auch Akt 2 besser. Beim ersten Akt musst du so diese Aktion zählen. Ich gehe dahin, ich nehme ein Fass. Ja, ich fand, aber für mich als High war es strategisch das erste viel schwieriger. Ja. Ich muss auch sagen, dass obwohl das Spiel an sich, zwar die Beschreibung für Akt 2 war irgendwie komplizierter als für Akt 1, aber der Spielfluss war irgendwie spannender bei Akt 2 und auch simpler und auch befriedigender, weil bei Akt 1 ist ja so, nehme ich ein Fass, aber ich darf es ja nicht, wenn ich es nehme, muss ich es ja Jörn bringen, weil nur er darf es. Insofern, Akt 2 hat echt Laune gemacht, auch als Besatzungsmitglied. Ich finde es schon auch geil, muss ich sagen, dass ein Spiel einfach zwei Seiten hat und einfach, das sind ja zwei Spiele eigentlich, ne? Ja. Schon eine coole Sache. Absolut, ja. Und, Leute, man kann Akt 1 und Akt 2 sogar einzeln spielen. Ja, klar, kannst du jederzeit. Dann wird das vorne ausgewürfelt. Man kann ohne den anderen Akt zu spielen. Dann musst du das hier halt auswürfeln wahrscheinlich. Hier, ne? Genau, zu Beginn erhält der Hai verdeckt 6 Spezial. Ja. Überleg mal, ich hätte gar keine Chance gehabt, wenn das hier unten gewesen wäre. Wenn ihr 9 Ausrüstungsdinger bekommen hättet und ich nur 4 von meinen Spezialkarten. Ich habe mir nicht mal alle Spezialkarten ausgespielt. Das war vielleicht auch nicht so schlau. Ich will nur mal gucken, was es alles. Geil. Wir wissen ja gar nicht, was es alles gegeben hätte. Hier, Gewehr, Pistole. Der Köder, ziemlich geil übrigens. Ziemlich geile Karte. Ja, die habe ich ja schnell abgeschüttelt. Genau. Lichtsignal. Guck mal, es hätte den Kanister gegeben. Mit was drin? Während es dem Hai, wenn eine Pistole oder ein Gewehr den Hai verwundet, explodiert der Kanister. Falls der Kanister explodiert, wirfst du ihn ab und er hat 3 zusätzliche Verwundungen. Oh, geil. Hätte die Angelrute gegeben. Während sie dem Hai anhaftet, wenn der Hai für einen Angriff würfelt, zählen alle Zweiertreffer nur als Einzeltreffer. Munition, Haikäfig, wissen wir. Betäubungsspeer hätte es gegeben, nochmal Köder. Netz. Während es dem Hai anhaftet, der Ausweichwert des Hais reduziert sich um 1. Mhm. Harpune. Ja. Ich hatte noch hier, also ich hatte viele ähnliche, ne? Also die meisten hatte ich doppelt. Aber es gab noch so, den wollte ich jetzt gerade spielen, aber du hast mich leider mit dem Hammer kaputt gehauen. Das war meine letzte Chance. Noch mehr Schaden. Nach dem Wurf eines Angriffs darfst du beliebig viele Würfel erneut werfen. Das neue Ergebnis gilt. Hui. Also du kannst quasi hochwerfen. Mit bisschen Glück kriegst du dann. Und das war natürlich jetzt meine Hoffnung. Ey, wenn ich schon, also ich hatte natürlich, musste davon ausgehen, dass vielleicht einer im Wasser bleibt. Ja. Und dass ihr mich nicht trefft. Und dann kann ich halt versuchen, einen von den Kollegen irgendwie 3 Schaden zu geben, dass der weg ist. Und dann hätte ich noch eine Chance. Das war die einzige Möglichkeit, noch eine Chance zu haben. Ja, geil, wenn ihr bis jetzt zum Schluss durchgehört habt, fast 4 Stunden Brettspiel, seid ihr wahre High-Alarm-Fans. Ich glaube, es wird daraus ein Best-of geschnitten. Mal gucken. Aha. Ich weiß nicht, vielleicht passiert damit auch gar nichts. Aber es war sehr lustig und vielen Dank nochmal für die Location hier. Vielen Dank für die Einladung. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht und ein schönes neues Spiel kennengelernt. Richtig gut. Und was ich auch richtig geil finde an dem Spiel, im Prinzip können wir 4 Leute das Spiel jetzt 4-mal spielen und es ist jedes Mal eine andere Erfahrung. Das stimmt, ja. Genau, du bist jedes Mal jemand anderes. Genau. Das ist richtig. Außer, okay, na gut, die 3 Menschen haben im zweiten Akt schon sehr ähnliche Aufgaben, ne? Mhm. Aber im ersten Akt ist es ja total anders. Ja. Mhm, richtig geil. Ja. Nice. Sehr geiler sehr Scheiß. Richtig geil, Dinger. Danke, geil, dass ihr mitgemacht habt. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Danke für die Idee. Cool. Dann, wir sagen am Ende immer, schwimmt nicht so weit raus. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Und wenn, dann seid so klug, einen Hammer dabei. Oder einen Baseballschläger, Bitch. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.